Как попадают на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты, плывут корабли, гремят поезда, но ни единая надпись на них не указывает место назначения. И билетные кассиры, и агенты софтуриста, и интуриста будут изумлены, если вы спросите их туда билет. Ни всего архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его отростков они не знают, не слышали. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училище МВД. Те, которые едут архипелаг охранять, призываются через военкомат. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно через арест. Арест! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может остановиться и часто сползает в безумие? Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас — центр Вселенной, и мирозрение раскалывается, когда вам шипят «Вы арестованы!». Если уже вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении? Но затмившиеся мозгом не способны охватить этих перемещений мирозданий. Самые изощренные и самые простоватые из нас не находятся в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я? За что?» Вопрос миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа. Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое. По долгой красивой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов. Но ров заборов, гнилых деревянных, глинобитых дубалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград, мы не задумывались, что за нами. Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть. А там-то и начинается страна ГУЛАГ совсем рядом, в двух метрах от нас. Еще мы не замечали в этих заборах ни местного числа плотного... Да, блядь. Спасибо, Камерад Чик Охехов. Und damit schönen guten Tag, hallo zur kulturmarxistischen Wochenschau. Alter, Archipelag Gulag ist ja wirklich hart zu lesen. Besonders wenn man es das erste Mal laut vorliest, ne? Alter, Russisch, lange Worte. Du solltest keinen Kontext dazu geben, Ore. Tu ich auch nicht, das war auch nicht dazu. Gulag Archipelo. Nee, jetzt ist schon raus. Wir haben uns gedacht, dass da ja der Gulag Archipelo ideologisch die Sowjetunion zum Einsturz hat bringen können, weil das ein moralisches Debakel für die war und das auch so die Wende war, in denen sich die, die Postmodernisten von der Frankfurter Schule aus langsam vollkommen dem postmodernen Wahnsinn hingegeben haben, um den kulturellen Narrativ für ihre Theorien, für ihre Unterdrücker-Idee aus dem Kommunismus weiter zu verarbeiten, also dass sie kulturell das übernommen haben, dass es dann vielleicht eine schöne Einleitung ist, wenn wir das in Originalsprache hören dürfen. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Seht die Gewalt, auf die sich ihr System gründet. Strasudje. Wir haben heute einen Gast. Der Taksim. Hallo, ja, Taksim. Dobry vecher, minja zavut Taksim. Und in gewisser Weise hast du recht, Mondaffe. Der Sally ist auch seit längerem mal wieder unter uns. Hallo, Sally. Ja, hallo. Hallo, Sally. Und was bringt uns denn die Wochenwundertüte heute Schönes? Ja, ich habe uns schon eingeblendet. 9 Meldungen zum G20-Gipfel, die nicht stimmten. wurde uns von einem unserer Zuschauer, einem unserer kritischen Zuschauer, sag ich jetzt mal, so mit den Worten, ihr Idioten, da seid ihr schon wieder reingefallen, übergeben. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Wegen der Sache mit dem Polizisten, der angeblich sein Augenlicht verloren hat. Genau, das war eine Meldung, die nach dem Welcome to Hell Ding ziemlich viel zu lesen war. Unter anderem auch in einem Post, da sind ja einige Posts rumgeschwirrt von angeblichen Polizisten. Okay, also ich weiß nicht. War auch Inhalt eines Artikels, der Bild, ja. Also wir sind da in schlechter Gesellschaft. Ja, leider. Aber wie gesagt, also wir haben auch da, hab ich dann in dem Fall auf das falsche Pferd gesetzt. Das tut mir auch leid, passiert uns halt. Wir sind halt auch nur Affen. Fake News Affen. Aber heißt das, die Bild verbreitet Fake News? Ja. Oh Mann. Also, verbreitet gut, natürlich Fake News, weil die ist ein Instrument des patriarchalischen Systems. Phallozentrisch. Logophallozentrisch. Also ich dachte immer, bei der Bild kann man sich wenigstens noch drauf verlassen, dass das die letzte Bastion des seriösen Journalismus in Deutschland ist. Naja, immerhin hat sie ja diese Antisemitismus-Doku da durchsickern lassen. Das muss man hier schon hochhalten, auch wenn ich die Bild selber halt schon für so ein, weiß nicht, schon nicht wirklich achten kann. Also auf der anderen Seite, wie wisst du, wenn du Meinungsfreiheit verteidigst, dann musst du halt auch sowas wie Bild verteidigen. So, da musst du ja einen sauren Apfel beißen. Aber das hier zum Beispiel habe ich mir auch gleich gedacht, als dieses Foto kursiert ist von den von diesen Panzern da, dass das nichts mit dem Gipfel zu tun hat, sondern dass das halt Panzer sind, weil das sieht man halt manchmal im Straßenbild. Ja, ich bin jedenfalls ganz froh, dass es hier nochmal auftaucht, also dieser Artikel mit den Falschmeldungen, weil im letzten Stream, der bei uns ja fast nur vom G20 handelte, haben sich ja einige Fake News, sag ich jetzt mal, eingeschlichen und da kann man sich dann nochmal ein bisschen verbessern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer hier da diese Postillon-Artikel geglaubt hat, dem können wir dann auch nicht mehr helfen. Ja. Ja, lebensgefährlich verletzter, erblindete Polizisten. Das hatten wir verbreitet, was nicht richtig und war. Keine Dienstwaffen. Ja, das gab es auch, das Ding, dass Polizisten die Dienstwaffen gestohlen worden wären. Das stimmt auch nicht. Ja, dieses Hokesa-Ding wird aber heute auch noch gefüttert von vielen, die da relativieren wollen, weil es gibt ja inzwischen eine ganze Handvoll Artikel, die sagt, da waren auch Rechte dabei bei den Krawallen, da waren Agent Provocateurs unter dem schwarzen Block. Na, wahrscheinlich, wenn du die alle mit rausrechnest, dann wäre überhaupt nichts passiert. Das heißt, die Agenten, die Rechten, die Hooligans, die sich drunter, also wenn man die alle gar nicht da gewesen wären, dann wäre das alles total friedlich abgelaufen. Ja, jedes Mal, wenn ein Auto von einem Mitglied der Bourgeoisie gebrannt hat, dann war das der schwarze Block. Und wenn das nur irgendwie Mittelständler oder jemanden, der lange gespart hat, getroffen hat, dann waren das rechte Provokateure. Definitiv. Also, praktisch. Linke haben Schutzgeld erpresst. Ja, wobei, ich weiß halt auch nicht, wenn du in ein Schaufenster eine Antifa-Fahne reinhängst, dann wird das halt nicht eingeschmissen. Ist das nicht schlimmer als Schutzgeld? Das ist, im Endeffekt zwingst du die Leute, Partei für dich zu ergreifen. Aber es gab ja danach auch einen offenen Brief von den Geschäftsbetreibern in dem Schanzenviertel und die haben ja auch alle gesagt, es sind nicht unsere Linken gewesen und keine Ahnung. Immer dieselben Clips ohne Quelle, Zeit oder Ortstempel, ja, das ist halt soziale Medien, da arbeiten das keine Profis. Moment, der Solanum ist nicht da, oder? Nee, Moment nicht. Nee. Nö. Na gut, schade. Ja, und dann war noch die Atomrakete. Ja, Nuklearwaffen wurden eingesetzt, auf jeden Fall. Das ist keine Ahnung. Haben wir alles geglaubt, ja. Und Decken mit Pocken wurden ausgeteilt. Den Schwarzen Block nachhaltig verschieden. Keine Ahnung. Was ja auch nur ein Gerücht ist. Also die Siedler haben das ja nie gemacht in Amerika. Also. Ja. Ja, also das ist Bullshit. News. Ja, unser Freund Sören, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, weil er die Bilder von Lauren Southern und ihren Begleitern gemacht hat, ist wohl nicht mehr bei dem Zeitprojekt Störungsmelder dabei. Wobei, Allerdings war was heißt Begleiter? Der eine, der ist einfach nur random im Foto herumgelaufen und wurde angegriffen. Also, weißt du, so einfach nur daneben stehen und nicht wissen, neben wem du stehst, ist auch schon Grund genug für den Sören zu sein. Wobei wohl also die Mitarbeit an diesem Störungsmelder-Ding eine ehrenamtliche Sache ist, der also nicht bei der Zeit wirklich angestellt war oder ähnliches. So. Ja, der bezeichnet sich auf seiner Twitter-Seite als szenekundiger Journalist. Irgendwas mit Fußball und so. Super. Ja, Das auf ist eine jeden schöne Fall. Umschreibung Das ist für. die Ja. Endstation für Journalismus mit Haltung halt, dass Ja. du Leute denunzierst. Das ist auf jeden Fall gut, dass das hier bei Media als schwer zugreifender Vorfall zumindest für die Medienbranche bezeichnet wird. Ja, also, das sind auch die richtigen Worte, weil das ist schon hart asozial. Also, gerade auch wenn du noch nicht mal mehr deine Fakten überprüft hast, sondern einfach mal die Behauptung raushaust, in dem Umfeld, wo es gefährlich sein kann. Also, und davon abgesehen, auch die Lauren Southern, nur weil die halt so ein bisschen die Grenze zwischen Journalismus, Aktivismus verschwimmen lässt, ist es. Zwar mag ich das persönlich überhaupt nicht bei Journalisten, aber das ist kein Grund, dann Hetzjagd auf die Leute zu machen, wenn sie auf eine Demo Ey, gehen. wir reden Aha. hier von einem Umfeld, wo Linksextreme Autos angezündet haben, aufeinander losgingen, auf Polizisten eingeschlagen haben, Fensterscheiben eingeschlagen haben. Ja, und da dann mit dem Finger auf eine zu zeigen, die ein potenzielles Ziel sein könnte, ja, das ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, da fehlen mir fast schon die Worte. Also wirklich, ja. Ich finde auch den Aufwand, den er betreibt, ne, dass er mit seiner Kamera die Fotos macht und dann stellt er sich extra irgendwo hin und fotografiert dann das Foto ab, um es direkt auf Twitter hochladen zu können. Also. Auf der anderen, auf der anderen Seite frage ich mich auch, was in der Frau vorgeht, sich auf, ich sage mal, das absolute Gipfeltreffen der europäischen gewaltbereiten autonomen Szene hinzustellen mit dem T-Shirt der Identitären Bewegung. Also Ja, ich glaube einfach, dass Lauren nicht so helle ist. Ne? Sorry, das haben wir uns Lauren. letzte Aber Woche auch Lauren schon ist nicht so gefragt. helle. Naiv auf jeden Fall, ja. Ja, sie hat auf jeden Fall selbst dann ein Statement dazu abgegeben, dass sie jetzt schon öfter mal in so Situationen gekommen ist, aber niemals so hart wie jetzt gerade dieses Mal. Und Ja, weil sie dass halt sie nicht in Deutschland gewesen ist, sondern eben. ja, sie irgendwo. wurde schon gewarnt, und sie hat es einfach ja so abgetan und dachte, es wird schon nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber es tat ihr halt leid. Wie viel wert es dann ist, kann man diskutieren, aber ach, Lauren. Außerdem hatte ich sie ja Aber bei. ich Ich habe es hatte. ihr zumindest angerechnet, dass sie gesagt hat, ihr habt kein Mitleid mit mir in ihrem Video, sondern habt Mitleid mit den Leuten, die auf die Fresse bekommen haben. Also sie hat nicht versucht, sich dann da groß als das Opfer zu stilisieren, was sie durchaus hätte machen können. Aber Aber ja, ich finde, da habe ich einen gewissen Respekt vor ihr. bei ihr wirkt das irgendwie aber auch immer so, als wenn das für sie so ein Fashion-Ding ist, weißt du? Also ich weiß gar nicht, inwiefern da jetzt tiefgreifende Überzeugung hintersteckt. Ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, sie lebt halt einfach nur so einen Lifestyle, den sie halt geil findet. Ach Ja, komm, so weibliche Glaubensbekenntnis ist Meinung. doch. Also schau doch einfach drauf, was sie macht, okay? Sie hat das gemacht, was jetzt so kritisch war, wo sie jetzt gerade hier fotografiert wurde, ja. Sie weiß, wie sie sich positioniert und sie weiß, was sie getan hat. Aber gleichzeitig hat sie halt ein Video rausgehauen, wo sie dann sagt, es tut ihr leid und Leute sollen sie aber nicht als das Opfer ansehen, ja. Das heißt, da ist egal, woran sie glaubt, ja. Wichtig ist, was sie halt tut und ja, sie hat halt nicht nachgedacht, bevor sie was gemacht hat. Das stimmt halt schon. Ja, also ich finde, das war ein Ding. Ich hatte sie ja bei Twitter zu aufgefordert, mir mal Merkels Flüchtlings, wie hat sie es genannt, die Open Border Policy, mir das mal zu schicken, weil es gibt ja keine Open Border Policy. Es gibt nur keine Grenzkontrollen. Ja. Ja. Ja, aber ich meine, überhaupt Merkel und ihre Policy, das sind schon mal zwei Worte, die sich sowieso generell ausschließen. Das stimmt allerdings. Ja. Auch wenn man so die Vergleiche hört, dass sie mit Maggie Thatcher verglichen wird, ist so lächerlich. Maggie Thatcher hat gemacht, gemacht, gemacht. Ja. Zwar gegen die Leute, denen es eh schon scheiße ging in England, das ist völlig unbenommen, aber sie hat halt getan und Angela sitzt. Ja, auch das, was wirtschaftlich in dem Land, was hier halt gut läuft, das ist ja auch nicht auf ihren Mist gewachsen. Also das hat ja noch der Schröder gemacht. Ja, eben. Also die Thatcher hat auf jeden Fall eine Agenda. Die Merkel hat nur, ich bin motiviert, mich. Ja, und Atomausstieg, Kehrtwende, die was 3,5 Milliarden kosten, wird eventuell, der Rechtsstreit geht immer noch an, aber wo sie nach Fukushima einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt den Ausstieg dann doch, obwohl wir aus dem Ausstieg ausgestiegen sind, und die Kehrtwende kostet halt einen Steuerzahler einen Haufen Geld dafür, dass sie wiedergewählt wird. Also, ja. Ja, sämtliche Kehrtwenden. Ja, eben, aus dem Grund, Hauptsache, die wird wiedergewählt und steigt halt auf der Emotionswelle mit. Ja. Ist halt Blödsinn. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob sie halt den Kohl an Amtsjahren noch überholt. Also jetzt müsste sie ja gleichziehen mit ihm, wenn sie jetzt nochmal 4 Jahre macht. Dann ist halt die Frage, ob sie dann nochmal 4 Jahre macht. Und da wird mir halt... Du kommst schon mit Gruselgeschichten von der nächsten Wahl an. Mutti Gratur, oh Gott. Ja, da wird mir echt übel, wenn ich daran denke. Also wenn man es mal ein bisschen zurückerinnert, was für eine krasse Stagnation die Republik irgendwie nach 16 Jahren Kohl gefangen war, dann kann einem Angst und Bange werden. Ich hoffe, dass die Violetten. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht die Linken, die grafisch als so eher violett dargestellt werden, sondern wirklich die Violetten. Ja, die Violetten, die wollen, die wollen Karten lesen in der Politik. Ich finde, das ist eine gute Partei. Eine Freundin von mir war mal bei denen in so einem Stammtischtreff, weil die dann so, ja, keine Ahnung, auch so dieses Esoterische geil fand, und die haben dann wirklich so gesagt, das muss in der Politik, muss das Einfluss haben, weil der Mensch dann dadurch erst transzendental bla bla und so eine Scheiße. Ey. Oh Gott. Haben wir auch von der Delfinkraft gesprochen? Ich kannte okay, aber die hatten früher doch immer auch das Yogi-Fliegen vorne am Start, wo Leute irgendwie so eine Hops im Schneidersitz hüpfen, und wenn das genug Leute machen, ja, die wollten dann auch irgendwie Leute anstellen dafür, dass die halt im Schneidersitz rumhopsen, weil damit praktisch das Karma der ganzen Welt wieder in Ordnung kommt. Das wäre was für ein Kohlhuber. Damit kann er vielleicht seine Sünden begleichen, wenn er einfach nur genügend Yogi-Hüpfen macht. Was ich ziemlich krass finde, also nur kurz auf die Lauren Southern kurz zurückzukommen. Ich finde es halt krass, wie durch, ich meine, man kann von der IB halten, was man will, aber dass die halt rechtsextrem ist und so ein Blödsinn, ist halt, das ist halt kompletter Scheiß einfach. Und dadurch... Ich hatte einen Twitter-Fallout mit jemandem, als ich sie gewarnt habe, da, dass sie Fotos machen und so, und der meinte, Lauren Southern hat mit Leuten zu tun, die Menschenleben auf dem Gewissen haben. Und als ich dann von ihm wissen wollte, wo Lauren Southern genau diese Menschenleben mit auf dem Gewissen hat, hat er mir dann von irgendwelchen Identitären in Frankreich erzählt, die jemanden umgebracht haben. Also 2 Leute aus so einer Vereinigung bringen irgendwen um, und Lauren Southern ist praktisch mit Schuld und darf dafür auch geprügelt werden. So ist das Weltbild von so Leuten. Ja, aber Angela Merkel war ja auch schuld am Breitscheidplatz. Das geht ja auf beiden Seiten. Ja. Nochmal, wer war auf dem Breitscheidplatz? Angela Merkel war ja schuld wegen dem Attentat am Breitscheidplatz. Das war keine 2 Minuten in den Medien. Dann hast du ja schon von irgendwelchen AfD-Leuten die Post gehabt, wo drin steht, das sind Angela Merkels Toten. Also ich sag mal, dieses Argumentationsmuster, das findest du ja auch einseitig. Ja, klar, auf jeden Fall. Ganz schöner Unterschied, ob du jetzt irgendwelche Leute interviewst oder so, ja, die eventuell jemanden umgebracht haben. Ja, das ist ja erstmal nur ein Gerücht. Oder auch, ob du eine Politik von der Person kritisierst, die halt eben daran schuld ist, dass Leute sterben. Ja. Aber die Mechanik dahinter ist dieselbe. Und Lauren Southern hat auch gar nicht diese 2 Leute interviewt. Also der hat einfach nur die Guild by Association. Sie spricht mit den IB. Von den IB haben irgendwelche 2 Extremisten einen Mord verübt. Also ergo ist sie ist ein Enabler von Mördern. Ja, ich unterstütze die Aussage ja nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Mechanik, dass ja universell eingesetzt wird. Ja, ich keine Ahnung, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Antifa auch schon an dem Tod beteiligt war in der Schlägerei. Und wir haben ja auch schon mal einen Antifanten eingeladen. Also, dann sind wir furchtbare Menschen. Also, wir haben einen IBler gehabt. Ja, wir sind auch an dem Tod da in Frankreich mit Schuld. Ja. Guild by Association, to the max. Und dann sind wir auch noch Deutsche. Ja. Weiß und großteils heterosexuell, ach du Scheiße. Ja, wie fühlt sich das an, dasselbe Geschlecht zu haben wie Donald Trump? Großartig. Ich liebe meine Bahn, muss ich mich immer ein bisschen breiter hinsetzen, weil sonst reibt es in der Mitte. Ja. Erstmal schön manspreaden. Ich setze mich immer ein bisschen breiter hin als nötig. Aber wenn Donald Trump Gründen. Eine Frau wäre, wäre er auf jeden Fall die beste Frau überhaupt. Ja. Ich glaube, wenn Donald Trump eine Frau hätte, wäre, dann wären wir ganz schnell bei der Diskussion, ob er vom sozialen Geschlecht ja nicht doch ein Mann ist. Nee, das wäre dann internalisierte Misogynie. Ja, weißt du? Wir wissen doch, wie das läuft. Ja, das ist, selbst wenn du alle Spezialkarten des Progressive Stacks auf deiner Seite hast, ja, wenn du, keine Ahnung, schwarze, weibliche Behinderte bist oder so, ja, sobald du irgendwie gegen den Narrativ kritisierst, ja, da wird dir halt dieser Opferstatus abgesprochen, ja. Und Opferstatus ist das richtige Stichwort. Das Ergebnis der Kohlhuber-Aktion, auch er sieht sich nun verfolgt. Ein Fehlverhalten stellt Kohlhuber nicht fest, bestätigt sogar, dass seine Aktion keine einmalige sei. Die Angriffe in den sozialen Netzwerken und auch die Stellungnahme der Betroffenen beschreibt Kohlhuber schlicht als eine Kampagne. Darf ich dich Anita nennen, Sören? Also er redet von einer Kampagne, weil die Leute kollektiv angepisst sind über sein Verhalten. Und das Einzige, was er dann machen kann, er sieht da nicht sich selber im Moralischen falsch, sondern er muss dann eine Kampagne sehen, die dann von Rechten geführt wird, nicht einfach nur vielleicht auch normale Menschen, die sagen, hey, das ist einfach unanständig, wie du dich verhalten hast, und ich weiß nicht, was Volksverhetzung ist, aber in der Theorie, wenn du Worte verwendest, um Menschen Schaden zuzufügen, durch Dritte, so, ich, keine Ahnung. Also, ja, nee, das ist halt, weißt du, das ist halt eben nicht seine moralische Verantwortung, oder dass halt Leute auch einfach angepisst sein können wegen dem, was er getan hat. Ja, ja. Wenn du halt glaubst, dass überall rassistische, sexistische Strukturen existieren, glaubst du auch, dass wenn du von mehreren Leuten angepisst bist, dass es eine Kampagne ist. Ja. Aber da steckt ja auch immer das Denkmuster dahinter, dass wenn du Opfer von sowas wirst, dann bist du ja auch selber schuld dran, weil es zwingt dich ja keiner dazu, so zu sein, wie du bist. Ne? Das ist ja, also wenn du, was weiß ich, du bist ein Rechter und bist irgendwo von 10 Antifanten kaputt getreten, dann bist du ja selber dran schuld, hat dich ja keiner gezwungen, recht zu sein. Ne? Also was habe ich für eine Verantwortung dafür? Ja, und was ist auch die Konsequenz daraus? Sind jetzt linke Journalisten bei Nazi-Demos freiwillig? Oder wie sieht das aus? Nein, weil Linke sind ja im Recht. Genau, ja, aber ist Pressefreiheit und also der Schutz der Pressefreiheit gelten ja für alle. Also ja. Nee, nicht wenn du böse bist. Also nee, ich mein, Deutschland ist doch, du musst doch erst dein offizielles Siegel deutscher Journalist musst du doch erst abholen. Mhm. Schön Mitglied sein, einem der einschlägigen Verbände. Nur nicht bei den Schwulen Kindern. Ich glaube, wenn du einen internationalen Presseausweis hast und den hat die Lauren, denke ich mal, solltest du da keine Probleme haben. Ja, aber auch generell einfach Leute mit Kamera, was soll das? Du gehst nicht auf, ich weiß nicht, Nothelfer, weißt du, Notarzt oder so, du gehst auch nicht auf Leute mit Kamera. Also, ja, obwohl hier an dieser Ecke habe ich genau das gesehen, das Bild hier gibt es auch als Video von der Polizei, und da siehst du, wie die Leute mit Steinen auf drei Jungs werfen, die gerade über einem Polizisten knien. Oder einem Demonstranten, das habe ich nicht so genau gesehen. Aber da sind auch Rettungskräfte angegriffen worden. Das verstehe ich auch überhaupt nicht, weil die sind ja immerhin für beide Seiten völlig benommen, unbenommen, welcher du angehörst, wirst du behandelt. Also das verstehe ich nicht. Ja, die Linke will jetzt einen Untersuchungsausschuss. Ja, und hier haben wir wieder die Hooligans gegen Salafisten, die angeblich dabei gewesen sind. Wo es eben beim Stern hieß, dass wir eine Falschmeldung. Vielleicht war das eine Falschmeldung. Das ist eine Falschmeldung. Die JN und die IB und das AKK und die Hogesa, die waren alle da. Die waren alle da, ja. Alle schwarz angezogen und haben gesagt, nieder mit dem Kapitalismus. Einige dieser Akteure haben in den Wochen vor dem G20-Gipfel im Internet offen zu den Protesten mobilisiert. Ja und? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Also ich war mal bei einer Demo Nazi-Aufmarsch verhindern, und dann habe ich da demonstriert und die Nazis sind nicht aufgetaucht. Dann dachte ich mir auch, da hätte ich auch gemütlich in der Bar mich besaufen können. anstatt rumzulaufen in der Gegend. Wieso hast du dir das nicht sofort als gute Tat? Ich meine, du hast es geschafft. Das ist der Gedanke, der zählt, Abel. Sie wurden ja nicht mobilisiert. Anmerkung unten, zunächst hieß es in dem Artikel, die Anwesenheit von Identitären sei belegt, was mit dem Blog von wem wohl verlinkt war. Das ist nicht der Fall, oh Mann. Ja, sehr gut. Vorgeworfen wird ihm damit zu einer Hexenjagd aufgerufen. Zwar, Mann, verdammt, Heise, musst du dich jetzt auch noch in die Kampagne einschalten. Der arme Sören. Der arme Sören Kohlhuber. Auf Twitter. Ich habe sogar schon gelesen, dass seine Mutter eine Sexarbeiterin gewesen sein soll. Das ist ganz schlimm. Ja. Hatte der da nicht so einen Spitznamen? Ich glaube, ich habe den letzte Woche mal fallen lassen. Aber kommt er gerade nicht in... Nee, aber ich finde das ja auch eine krasse Unterstellung. Also die Frau Kohlhuber kann ja jetzt auch nichts dafür, dass der Sören sich an der Uni für Gender Studies entschieden hat und Journalismus. Internes Polizeipapier, Schutz des G20-Gipfels hatte Vorrang. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber nein, wir müssen den Opel Corsa schützen, der da in dieser einen Straße steht. Ja, ich verstehe die Aufregung auch nicht so ganz. Was erwarten denn die Leute? Also erstmal wird natürlich, werden diese Leute geschützt. Also nicht, ob ich das gut heiße oder nicht. Aber danach daraus jetzt ein Fass irgendwie aufzumachen und zu sagen, das sei ein Skandal, das finde ich ein bisschen verlogen. Also, das ist prätentiös. Also. Was passiert denn, wenn auf einem Konzert irgendwie Randale ist? Dann kümmern sich die Ordner zuerst darum, dass die Band von der Bühne ist. Das ist doch klar. Ich glaube, hier das Hauptproblem ist dieses hier. Ne? Weißt du nicht mal, dass mit der Bombendrohung da bei Germany's Next Topmodel und als dann erst Heidi Klum den Raum verlassen hat? Ja. Und das bei Germany's Next Topmodel, das waren bestimmt radikale Feministinnen. So. Also das Ding ist halt eben, der schwarze Block. Identitäre Feministen. Dass er ja hier sagt, es ging niemals darum, den Schutz der Gipfelteilnehmer eine größere Bedeutung beizumessen als dem Schutz der Bevölkerung. Und das ist halt immer was. Ja, jetzt verstehe ich auch, woher der Wind weht. Ja, natürlich, klar, sicher, die Hamburger werden sich wahrscheinlich von der Polizei irgendwo im Stich gelassen fühlen, ne? Wenn da irgendwelche marodierenden Horden deren Eigentum zerstören. Aber sind diese Demonstrationen eigentlich irgendwo mal in die Nähe der Messehalle gekommen? Ja, also bis zu diesem Pferdemarkt halt da. Das ist, das glaube ich, das Nächste, was sie geschafft haben. Ich meine, gelesen zu haben... Das ist nicht mehr so weit zur Messe dann. Aber Hamburg ist halt auch echt eine kleine Stadt. Oh. Mars, war das nicht so, dass diese Eröffnungsdemo Welcome to Hell eigentlich sogar bis 3 Kilometer vor dieser Halle hätte marschieren dürfen? Die durften, weil halt diese Sicherheitszone erst dann richtig zählte, wenn alle Gipfelteilnehmer da sind. Also das war da an dem Tag deswegen noch möglich, praktisch. Ja. Ich gucke gerade hier auf der Karte, aber jetzt, ich kenne mich ja in Hamburg gar nicht aus. Der Solanum könnte uns das jetzt aus dem FF sagen, aber. Jetzt zum Danisch, den guten Mann. Den Dinger, den Absatz würde ich kurz vorlesen. Der Danisch, der hat. Ein Kommentar vom Polens Innenminister Marius Ja gefunden, hat auf Gewalt in Hamburg mit Entsetzen reagiert. Solche Vorgänge seien in Polen nicht denkbar. Hamburg gehört offenbar zum Europa der zweiten Geschwindigkeit, sagte der Typ. Im Fernsehen in ironischer Anspielung auf die Debatte, wonach sich die alten EU-Mitglieder schneller entwickelten als die neuen. Das regierungsnahe Internetportal PL lieferte dann auch die Erklärung für die Gewalttaten. Die liberalen Eliten seien gegenüber dem Linksextremismus fast völlig wehrlos. Rechtsextremisten würden mit gutem Grund scharf überwacht. Doch Linksextremisten gelten in Deutschland als rebellisch, aber dem Mainstream geistig nahestehend. Da dürfen sie viel mehr als andere. Hamburg hat das wieder mal bewiesen, schreibt das rechte Portal. Es sieht bei den Exzessen auch eine gewisse Analogie zum Deutschland der 33er Jahre und zu den Plünderungen jüdischer Läden. Da ist mal ein Vergleich. Aber... Gut, die Verbindung zur Plünderung in den 30er Jahren, die sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber das Vorangegangene, dem kann ich schon zustimmen. Also. Echt? Also, weiß nicht. Irgendwelche schwarz gekleideten, gewaltbereiten, jungen Menschen schlagen die Scheibe, ich weiß nicht, wie oft will ich es heute noch sagen, ja, weißt du, plündern irgendwelche Läden, ja, und dann wird in einigen Zeitschriften noch geschrieben, so, ja, die haben halt kein Antifa-Plakat in die Auslage gelegt und deswegen sind die jetzt dran, so, ja. Es kann den Eindruck erwecken, doch, ja. Ja, so. Ich glaube, es gibt sicher so ein paar Idioten, die das versuchen zu relativieren, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass die, wie es hier im Artikel schon geschildert wurde, dass die so eine Romantisierung halt, dieser Systemkritik, die ja irgendwie auch gerechtfertigt ist, irgendwie dem eher so, sage ich mal, Toleranz gegenüber, also ein bisschen mehr toleranter sind. Und dann weißt du, wenn man dann an so Sachen denkt wie Joschka Fischer und sowas, der ja damals auch in so einer linksextremen Gruppe war und dass man aus Linksextremisten, war auch ein ganz guter Artikel von einem, der wurde auch von dieser Novo-Argumente retweetet auf Twitter. Ich kann mich gerade nicht an diesen Blog erinnern. Dass die Herkunft von Linksextremisten und denen ihr Werdegang ganz andere ist wie von Rechtsextremen. Dass bei Linksextremen ganz häufig, weiß man ja auch, so aus dem Mittelstand sind, so gut betuchte Familien, weißt? Und aus denen werden halt die Lehrer oder was weiß ich und die Politiker teilweise, die sich fürs Gute einsetzen. Und die Rechten bleiben so halt auf der Strecke, weil die meistens so eher aus so ganz strukturschwachen Umfeldern kommen. Viel öfter arbeitslos werden oder länger arbeitslos sind. Und ich glaube, das ist, ja, das Problem ist einfach diese Romantisierung und diese Ignoranz gegenüber autoritären Strukturen einfach. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Linksextremen das bessere, also die besseren Feigenblätter haben. Ne, weil ich sag mal, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, ich bin gegen Rassismus, da widerspricht dir halt keiner. Und dann ist es halt viel einfacher, halt unter diesem Deckmantel halt jeden Scheiß abzuziehen, weil du dich am Ende immer drauf berufen kannst, naja, aber ich mach's ja für eine gute Sache und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Und der Rechtsextreme, der dann sagt, naja, aber ich kämpfe für den Erhalt der weißen Rasse, damit bist du halt nicht so unwuch in der Gesellschaft. Ja, ja, und ich glaube, das ist auch, weißt, wenn du so überlegst, wenn du, keine Ahnung, Stalin relativierst oder sowas, weißt, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, du kommst da nicht in den Knast oder sowas. Aber wenn du irgendwie so einen rechtsextremen Blödsinn relativierst, dann gibt es halt schnell Post. Und ich glaube, das ist auch irgendwas mit der geschichtlichen Aufarbeitung, dass der Fokus so ganz krass auf Nationalismus gelenkt wird, was ja, ich meine, dass man daran denkt, ist ja eine gute Sache. Aber dadurch, dass dieser Fokus gelenkt wird, verschwindet halt, sage ich mal, auf der anderen Seite des extrem politischen Spektrums, sage ich mal, der Bezug. Weißt du, dass das natürlich auch gefährlich sein kann. Man arbeitet die Gulags einfach nicht so gut auf wie die KZs. Ja, man muss sich aber spitz ausdrücken. Man muss sich in dem Fall vor Augen führen, dass wir ja eigentlich den letzten Übergang aus dem stalinistischen System viel zeitnäher hatten als den Übergang aus dem nationalistischen System. Aber da haben wir den Fehler gemacht, halt die politische Elite zu großen Teilen in unsere politische Elite zu übernehmen. Und deswegen hat auch keine Aufarbeitung stattgefunden und deswegen gibt es heute auch keine vergleichbaren Regeln gegen Stalinismus. Anders ist es in Polen, wo du halt, wenn du da einen Marx am Revers trägst oder einen Stalin oder so, halt in den Bau gehen kannst. Wobei du in Polen aber auch mal ganz schnell weg vom Fenster bist, wenn die irgendwie mitkriegen, dass du im alten System großartig irgendwelche Rollen gespielt hast. Also da sind ja teilweise kann ich so nicht bestätigen. Ja, also ich habe da ein bisschen privaten Einblick und viele sagen zum Beispiel auch so Sachen wie, hätte Jaruzelski damals nicht irgendwie den Kriegs Zustand ausgerufen und gekämpft, hätte es Bürgerkrieg gegeben und sie halten heute noch große Stücke auf Jaruzelski und seine Art, wie er damals die Unruhen gehandelt hat. Also da wäre ich vorsichtig. Ich weiß also jetzt nicht, ob mein anekdotischer Ausschnitt da halt wirklich richtig ist, aber ich habe von vielen Polen halt dasselbe gehört. Also ich habe halt auch viel Kontakte nach drüben und bin auch mindestens einmal im Jahr in Warschau bei guten Freunden. Und da ist halt Politik auch immer ein Thema und da ist es halt schon öfter zur Sprache gekommen, dass viele alte Funktionäre, die dann versucht haben, irgendwo in neuen Parteien Fuß zu fassen, dass es halt relativ schnell alles abgesägt wurde, weil die halt gesagt haben, das wollen die nicht. Mhm. Nun gut, kommen wir nun zur kurzen Unterbrechung der Reibungslosigkeit anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg. Mhm. Da haben Leute die Kabelstränge entlang mehrerer Hauptstrecken der Bahn in Brand gesetzt. Und die Bahn nutzt die Kabelkanäle neben den Gleisen nicht nur für die interne Signalübermittlung, sondern vermietet die Schächte auch an die Datennetzbetreiber. Wir unterbrechen die alles umfassende wirtschaftliche Verwertung und damit die so stark verinnerlichte Entwertung von Leben. Wir greifen ein in eines der zentralen Nervensysteme des Kapitalismus. Mehrere 10.000 Kilometer Bahnstrecke. Hier fließen Waren, Arbeitskräfte, insbesondere Dateien. Ich frage mich, wie dem Zeitarbeiter geholfen ist, der mit der Bahn zur Arbeit fahren muss, dass sich seine Lohnsituation verbessert, dadurch, dass er morgen zu spät zur Arbeit gekommen ist. So. Aber nochmal klar, das ist vor dem Gipfel passiert, ne? Ja. Ja. Das ist also schon ein bisschen älterer Artikel, aber wir haben es damals nicht, glaube ich, nicht thematisiert. Dummerweise habe ich viele Leute gelesen, die gesagt haben, als ich gesehen habe, wogegen es ist, war es okay für mich, dass ich 20 Minuten an der Bahn stehen musste. Das verstehe ich wiederum nicht, aber ja. Also den aus der Mitte oder den Arbeiter, den haben sie auf jeden Fall nicht abgeholt mit der Aktion. Wie immer. Und es geht um Afrika als neokoloniale Erweiterung der Maschine. Ja, keine Ahnung. Genau, nichts schreit so sehr Afrika wie die Deutsche Bahn. Also weißt du, wenn Afrika seltene Erden haben, dann können sie doch gerne auch die Mikrochips selber herstellen. Ich weiß nicht, warum sie exportiert werden müssen, um hergestellt zu werden. Da könnten die doch einfach mal eine Fabrik aufziehen. Können sie machen. Dann müssen sie nicht ausgebeutet werden. Ja, können sie halt leider nicht so einfach, ne? Aber wollte er hinaus. Man kann das schon machen. Ich weiß nicht, ich finde es immer per se ein dämliches Argument zu sagen, ja, die sind ressourcenreich, die verkaufen nur ihre Ressourcen. Ja, dann nimm doch die Devisen von den Ressourcen und mach Wirtschaftsprojekte und bau dir deine eigene Industrie auf. Ja, also, aber da musst du immer sehr genau gucken, wollte ich gerade sagen, da musst du immer sehr genau gucken, was da halt irgendwo sanktioniert ist oder wo die halt das nicht machen können. Also ich weiß zum Beispiel, dass die extreme Probleme haben, ihre Geflügelindustrie aufzuziehen, weil die halt, weil die das halt aus Europa billiger kriegen, ne? Und dass sie dann da halt überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommen mit ihrem Scheiß. Also es liegt teilweise auch schon, muss man halt fairerweise sagen, nicht nur an denen, dass da einiges nicht so in Fahrt kommt. Ja, aber die Geflügelreste, die nach Afrika exportiert werden, sollen wir die hier dann einfach verbrennen in die Biokompostanlage? Dann heißt es wieder, es wird Essen vernichtet. Also, du weißt, das ist so, ich weiß nicht, die können ja auch einfach mehr produzieren. Also, für mich ist es immer so ein fadenscheiniges Argument, weil China war auch mal wesentlich ärmer wie Afrika und die haben es auch irgendwie geschafft, voranzukommen. Ich weiß nicht, was die dann besser hinbekommen haben wie Afrika. Auf jeden Fall hatten sie eine geringere Lebenserwartung nach dem Zweiten Weltkrieg wie Afrika. Also naja, die Chinesen sind auf jeden Fall die mit an Afrika am meisten verdienen. Halt. Mittlerweile, ja. Vor allem Tomaten zum Beispiel. Es gibt in Afrika überall chinesische Tomaten. Vor allen Dingen hat China nie so die Hand von der EU im Hintern gehabt, wie es Afrika hat. Das da unten finde ich bitter hier, dieses massenhafter Widerspruch wird für die ganze Welt sichtbar werden und ermutigen, nicht länger zu warten, nicht mehr nur zu hoffen, handeln, probieren, scheitern, in Klammern Bürgerbräukeller, erneut probieren, besser scheitern, in Klammern 1945, gewinnen vielleicht, in jedem Fall weiterkommen, unseren Weg gehen, leben also, jetzt, könnte genauso von der rechten Gruppe kommen. Ganz billig, ey. Probieren, scheitern und dann mal bei jedem Scheitern gehen dann halt mal 100.000 bis 10 Millionen drauf oder was? Super Idee. Ja, endlich würde ja mal jemand was gegen die Überbevölkerung machen. Nein, du bist ein Menschenfeind. Aber dieses Rumprobieren, das ist ja auch so ein ganz netter Gedanke. Also ich habe auch zum NetzDG einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, ob es aus der Taz war oder so, wo jemand geschrieben hat, das NetzDG ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Also ich fände das schon ganz cool, wenn man aufhören könnte, mit unseren Grundrechten zu experimentieren oder mit irgendwelchen Weltanschauungen. So, das fände ich schon cool. Ja. Genau, die Ermächtigungsgesetze sind nur ein Experiment. Also mal schauen, offenes Ende. Ja, genau, woher wissen wir eigentlich, dass wir so Salafismus in der Politik nicht gut finden? Ja, sollten wir endlich mal ausprobieren. Quote. Für eine buntere Politik. Für eine Salafistenquote in der Politik. Das Lower Class Magazin. Genau, es wurde uns auch geschickt mit dem Zusatz, dass wir uns nicht trauen würden, da drin zu lesen. Politkulturjournalismus von der Straße für die Straße. Genau, von der Straße. Politkult. Also ich fand vor allen Dingen dieses hier ganz nett, das hatte ich hier, glaube ich, irgendwo markiert. Genau, das hier. Die ersten Scheiben gingen zu Bruch und die ersten Autos brannten. Das tun die einfach so. Das macht keiner. Das also, passiert ja, einfach. Das ist auch keine Rechtfertigung dafür, für den Angriff auf die Demonstration. Ja, nee, überhaupt nicht. Ach nee, es geht schon, da ist schon Demo, okay. Ich dachte, es wäre noch davor. Weil davor haben ja auch schon Autos gebrannt. Ja. Es flogen Flaschen und Steine auf die wild gewordenen Pflegertrupps. Haben die Polizisten mit Flaschen und Steinen geworfen? Ja. Hinter dem... Legt eure Vermummung ab und ihr dürft los. Ich habe Bilder gesehen, direkt vor dem schwarzen Block gefilmt. Und diese Behauptung, die hätten fast alle ihre Vermummung abgenommen, ist völliger Grütz. Den Livestream gesehen, wo dann halt eben Welcome to Hell aufgelöst wurde. Ja. Also von daher, das jetzt zu behaupten, ist aber ganz schön dreist. Ja, da wird ja auch behauptet. Bei Hooligans sind sie disziplinierter. Ich kann mich noch erinnern, wie sie die in Köln zusammengedroschen haben. Also in dem Artikel schwingt halt so der O-Ton mit, dass natürlich alles von der Polizei ausging und dann das, was passiert ist, einfach nur die natürliche, normale Reaktion. Ja, die bei dem ersten Bild ist noch ein schönes Zitat, nämlich behauptet der hier, medial sei die Polizei in die Nähe der SA gerückt worden. Also bei diesem ersten Bild, wo Text drüber ist, diese wunderbare Geschichte, die sie hier... Sie können nämlich nicht mal offensichtlich in WordPress-Template die Bilder richtig einfügen. Da kommt dann gleich das Erste, wo der Text drüber geht. Hier noch nicht. Ja, von der Straße für die Straße, also für die Penner. Hier genau, da. Waren es also die völlig in Hemden Einsatzkräfte, die medial als SA-Wiedergänger bezeichnet worden? Blanker Terror. Ja. Also ich weiß, mit der heutigen Straße, mit Vergleichen, die so historisch sind, anzukommen, ob das jetzt aller Läden, die geplündert worden sind, ist oder SA vergleichen, finde ich einfach irgendwo schwach. Organisierte Gruppen griffen die Polizei an und hielten sie so ab, noch mehr Verletzte zu produzieren. Von Massenmilitanz Angriffen produziert man ja keine Verletzten. Diese wunderbare Logik, herrlich, das gefällt mir. Genau, sind Polizisten verletzte, das sind die Polizisten sind doch seit 30 Jahren schon Roboter, weißt du das nicht? Nee, wirklich? Aber das würde ich nicht. Ich finde es halt krass, mit was für einer stoischen Dreistigkeit von so linken Seiten, das immer so, also wie die das immer darstellen. Und am Ende des Tages weiß doch jeder, dass die aber auch gezielt solche Bilder schüren durch ihr Verhalten. Also natürlich, wenn man weiß, dass es da Demonstrationszüge gab, wo Leute halt bunt aufgelaufen sind, auf einmal, dann haben die so große Planen mit so Transparenten hochgezogen, haben sich alle schwarz angezogen, greifen die Polizisten an, gehen wieder zurück, ziehen sich wieder bunt an, dann gibt es eine Reaktion darauf und dann können sie sich wieder in der Presse hinstellen und können sagen, ach, schaut euch das mal an, wie die auf irgendwelche Demonstrationen losgehen. Ja. Ja, die wissen ja auch schon... Wir haben nichts gemacht. Eben, ja, die wissen ja auch schon, was sie machen müssen. Ne? Ja, aber schau dir doch an, auf welcher Seite du diesen Text findest. Ja, bei denen ist die Polizei ein etabliertes Feindbild und kannst du sicher sein, die Leute, die das lesen, hinterfragen das auch nicht großartig. Aber das ist ja nicht nur da. Jutta Ditfurth darf sich ja auch irgendwo in eine Talkshow setzen und darf genau den gleichen Sermon abgeben und die ist auch nicht doof. Die wird auch wissen, wie der Hase läuft. Die hat ja völligen Blödsinn getwittert während der Demo. Die hat Sachen getwittert wie, ja, das hier ist alles nur eine Show, damit wir das Polizeiequipment den anderen G20-Dingens irgendwie verkaufen können und so. Die ist völlig abgehoben. Die Frau ist, also ich kann das immer nur wieder erwähnen, meine letzte und einzige Twitter-Interaktion mit ihr war, dass sie irgendwie meinte, Nazis müssen mal auf die Fresse hauen. Und ich sie ja, dann freundlich gefragt habe. Wenn ich so eine Scheiße schon höre, weißt du was, dann denke ich mir, weißt du, nächste G20 komplett ohne Polizei, bitte. Ja. Und dann machen wir es in Berlin oder so, keine Ahnung. Mal schauen, wie es den Politikern dann geht. Ja. Ach, ist doch ein Blödsinn, ey. Also meine ich habe die Ditfurth dann gefragt, wer denn entscheiden soll, wer ein Nazi ist und somit aufs Maul kriegen soll. Und sie hat gesagt, die Antifa sollte das machen. Das wären Spezialisten. Ja. Und who watches the Watchmen? Ich mein, niemand. Ach. Die sind ja Spezialisten. Und das sind doch die Guten. Habt ihr nicht aufgepasst? Abel, ich glaube nicht an so etwas wie die Guten, okay? Och, wir sind die Guten. Also meine Lieblingsfigur. Es gibt nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, es gibt nur Schwarz-Weiß-Denkweisen. Ja, und alles grün für Peter. Alles andere, was abweicht, ist dann entweder rechtsradikal oder linksextrem. Ja, also meine Lieblings-Jutta Ditfurth-Twitter-Geschichte war, wo sie mehr oder weniger Beatrix von Storch einen Berufsjob geben wollte, weil ihre Großeltern irgendwie im NS-Regime aktiv waren. Also du kannst ja von der Person halten, was du willst. Ne? Ich finde, das ist auch eine unmögliche Frau, die Beatrix von Storch. Aber ich finde es auch schon ziemlich abgespaced, wenn du dann sagst, sie dürfte quasi kein politisches Amt innehaben, weil ihre Eltern irgendwie, weil ihre Großeltern irgendwie in der NSDAP aktiv waren. Okay, und was ist dann mit Kahane? Ja, also... Das waren ja nicht ihre Großeltern. Schachmann. Ach so, ah, okay, verstehe, ja. Das wäre ein Unterschied. Ich hab die Betonung falsch verstanden, okay, ja. Toll. Kein Grund, sich zu distanzieren. Mm-mm. Woran erkennt man nochmal Extremisten? Die sind richtig cool mit dem Skateboard unterwegs. Pass auf Moderates. Radical. Ja, ich spiele mal so die ersten ein, zwei Minuten von Frau Özdemir ab. Präsident, meine Damen und Herren, die zerstörerische Gewalt der Randalierer macht uns fassungslos. Das Gefährden von Menschenleben, von Polizistinnen und Polizisten, von Anwohnerinnen, Sanitäterinnen, Journalistinnen, das Zerstören, das Plündern haben nichts mit dem Ziel einer besseren, einer solidarischen Welt zu tun. Es sind Straftaten, die verfolgt werden müssen. Ja. Die Ereignisse in der Sternschanze und auch in den anderen Wohngebieten müssen gründlich und vernünftig aufgearbeitet werden. Dazu gehört eine nüchterne Analyse der Ergebnisse und eben keine Schnellschüsse, keine politische Scharfmacherei, wie wir sie jetzt erleben. Es gibt deutliche Hinweise auf eine heterogene Zusammensetzung der Randalierer, zum Teil unpolitische, zum Teil randaleorientierte, meist männliche, junge Menschen, manche eingereist aus dem Ausland, manche aus Deutschland. Ich habe auch Personen gesehen, die ich eher dem salafistischen Spektrum zuordnen würde. Andere. Was? Ja, Daniel Stenberg runter. Hä? Ja. Ist sie mit Cem Özdemir verwandt? Ich habe auch gesehen. Ja, genau. Da waren Personen, die sich eher, ich meine, ich weiß ja nicht, wen sie da aus ihrem türkischen Verband vielleicht irgendwie kennt. Na, wenn der Salafistenfahrt unter der Sturmhaube rausguckt, dann weißt du Bescheid. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ich habe mich erst so gefreut, dass sich jemand für die Belange der Anwohner Polizisten tatsächlich einsetzt, aber dann ist mir die Betonung aufgefallen und das Polizistinnen und Anwohnerinnen, ja. Und dann wusste ich schon, es wird irgendeinen ganz absurden Twist am Ende geben, ja. Ja, die Frau ist von der Linkspartei und sie regt sich halt in ihrer Rede darüber auf, dass ja quasi die SPD und die Grünen da auch sich dran beteiligen würden, irgendwie halt diese ganzen Leute als links hinzustellen und dass sie keine Verantwortung dafür tragen, dass irgendwie was schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Ja, viel will ich davon auch gar nicht vorspielen, aber das ist ja halt eben auch wieder so dieses Ding so, man sagt erstmal ein paar Sachen, die halt objektiv stimmen, die man auch schwer irgendwie von der Hand weisen kann und dann geht halt der Spin irgendwie los. Ne? Politik halt. Ja, das ist auch mein Vorschlag. Berliner Linke will Vermummungsverbot abschaffen. Ja, das ist die richtige Reaktion auf den G20-Gipfel. Ich finde das gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und weißt du was, wenn jeder vermummt ist, ja, dann brauchen wir keine Angst vor Terror mehr haben. Genau. Weil, weißt du, ich meine, da kannst du Fahndung gegen Unbekannt machen und ja. Super. Ja. Das läuft dann. Das muss so sein. Ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass man auch Frauen mit Burka irgendwie die Möglichkeit gibt, sich politisch auf der Straße zu äußern. Genau. Gegendemos in Sicht und Rufweite erlauben. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen wirklich Weimarer Verhältnisse. Genau, das ist nur einfach nur eine Handbreit Abstand dann halten, würde ich sagen. Ja. Die SPD warnt vor Schnellschüssen. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Das könnte ja durchaus klappen, weil die Linken sind ja an der Regierung beteiligt in Berlin. Ja, aber bitte die SPD. Ich habe ja eh schon das Gefühl, dass der Scholz in Hamburg wackelt. Wer weiß, ob die SPD sich da jetzt noch einen einfangen will, dass wir die CDU auch, sich ausnutzen. Ich frage mich auch vor allen Dingen die ganze Zeit, was hier mit unserem Lieblingsjustizsenator los ist. Von dem hört man irgendwie gar nichts. Von dem Hamburger da, den wir schon so oft bei uns gefeatured haben. Hm. Seinen Namen habe ich nicht einmal gelesen. Es ist nicht ganz klar, ab wann jemand als vermummt gilt. Ja, gut. Ja, wenn du mehr Stoff als Gesicht siehst, würde ich mal sagen, ne? Also ich habe mir das jetzt und ja nochmal durchgelesen, weil ich ja letzte Woche fälschlicherweise behauptet hatte, das wäre nicht illegal. Und in dem Gesetz steht halt eben auch nicht drin, dass du dir nicht dies, das oder jenes irgendwie anziehen darfst, sondern steht halt nur drin, du darfst nicht irgendwie sicherstellen, dass deine Identität nicht festgestellt werden kann, was ja auch wieder... Aber ich meine, was im Gesetz steht, okay, aber wichtig ist, wie wurde das kommentiert erstmal und gibt es Präzedenzfälle dazu? Ich meine, im Gesetz kann ja viel drinstehen, aber es kommt ja immer darauf an, wie die Gerichte das halt urteilen. Ja, und es kann auch in Zukunft so sein, dass den Leuten dann noch andere Sachen irgendwie einfallen, die halt auch irgendwie dann gehen oder nicht gehen oder wie auch immer. Es kann ja auch immer wieder nochmal wieder in eine andere Richtung laufen oder so. Deswegen ist es schon ausschlaggebend natürlich, was da drin steht. Wenn das ja nicht genau festgelegt ist, dann ist es halt eben offen für Interpretationen. Ja. Lass uns Arenen bauen, wo wir die dann gegeneinander antreten lassen. Ohne Regeln. Ich finde es gut. Ja, gut, aber ich wollte jetzt nochmal zu dem Vermummungsverbot was sagen. Ich meine, das ist halt auch ein blödes Thema, ne? Ich meine, ich denke da nur an den Fasching, ja? Wo dann halt die Leute sich verkleiden, Spaß haben, wo eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert, außer man glaubt, wir sind Netzfeministin. Ja, keine Ahnung, also ich weiß, ich würde es an irgendwie eine Bedingung knüpfen. Wer sich zum Beispiel vor dem BG einer Straftat. Nur um Demos, Mond. Ja. Also an Fasching ist das überhaupt kein Problem, also ja, rechtlich. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Versammlung ist im Sinne des Versammlungsrechts, keine Ahnung. Ja, das liegt ja noch anderen Dingen. Also in die Richtung habe ich halt auch gedacht. Und ich denke mal, auch dann könnte man immer noch sagen, dass man für die Dauer des Faschings dieses Ding außer Kraft setzt oder so. Das wird, glaube ich, eher passieren, als dass das Vermummungsverbot wirklich aufkommt. Einerseits, ich weiß nicht, ich bin da schon mehr oder weniger d'accord mit dem, was er sagt, aber ich stelle mir gerade einfach so mal so einen Einzelfall vor, wenn man, keine Ahnung, auf irgendeiner politischen Demo ist und du darfst dich nicht vermummen und dann kriegt es irgendwie dein Chef oder sowas mit und weil es kann jede Partei sein oder irgendwas und kriegen das irgendwie mit oder andere Leute kriegen es mit, weißt, und du hättest dich da vielleicht lieber anonym gehalten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie ganz, ganz schwer, weißt, wenn es so um politisierte Dinge geht. Schon, aber keiner darf aufgrund seiner politischen oder religiösen Ansichten benachteiligt werden. Ne? Da haben wir so ein schönes Grundgesetz, das es abdeckt. Ja, darf, aber klar. Wird trotzdem. Dann sagen sie halt, wir kündigen dich, weil, wir müssen... Du hast geklaut! Ja, genau. Ja, irgendwie so aber weißt du, was ich meine? Steht halt zwar drin, aber... Ja, aber guck mal, mit demselben Argument könntest du dann auch sagen, dann sind auch Vermummungen im Fußballstadion legal, weil du willst ja auch nicht abends in der Sportschau irgendwie vollgesoffen in der Kurve vor der Kamera eingefangen werden und dann sieht das dein Chef und sagt, hey, so ein Assi will ich nicht haben im Betrieb. Ja gut, das ist ja nochmal was anderes sowieso wegen dem Hausrecht. Ne? Also ich würde einfach sagen, es geht um die Konsequenz deiner Handlung und umso klarer das gemacht wird, umso transparenter und einsichtbarer das ist, desto besser. Also wenn du weißt, dass du, was du gerade tust, irgendwie, wenn das dein Chef mitbekommt, du gekündigt werden könntest, dann vielleicht mal nicht in der Form ausführen. Ja, und gut, dann nochmal einen Gassenhauer zu spielen. Gesetze entstehen nicht in einem Vakuum. Ja. Also auch das Vermummungsverbot hat ja Gründe und das waren die teils brutalen Auseinandersetzungen in den 80ern, in den frühen 80ern, zum Beispiel an der Startbahn West, an der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf etc., wo es da regelmäßig jedes Wochenende zur Sache gegangen ist und am Höhepunkt auch in Frankfurt halt zwei Polizisten erschossen worden sind. Ja, aber zu dem, was Ubex gerade gesagt hat, das ist auf jeden Fall, das ist ja schon fast gefährlich. Also da könntest du ja zu allem sagen, so wenn du nicht willst, dass der Staat irgendwie was auf deiner Festplatte gespeichert ist, irgendwie so, ja, dann lad dir halt nichts runter, was irgendwie schlecht sein könnte. Ja, ich verstehe schon das, aber ich meine damit nicht das. Ich habe das wahrscheinlich falsch formuliert. Ich meine einfach nur, ich sag nicht, dass das okay ist, wenn man das macht. Ich sag nicht, dass es okay ist, wenn man Leute überwacht. Ja, ich sag einfach nur, dass man nicht das wegnehmen sollte, also nicht rausnehmen sollte, diesen Effekt, ja, davon, dass du schon irgendwie für deine Handlungen ja verantwortlich bist. Und wenn du nicht willst, dass da jetzt was mit dir passiert, dass du gekündigt wirst, dass dein Chef es rausfindet, ja, dann einfach eine andere Form des Protests aufstellen, anstatt diese exzessive und gewaltbereite Form weiter durchzudrücken. Ja. Also als ich zur Demos gegangen bin, das war gerade die Hochzeit von diesen komischen Guy Fawkes-Masken. Ja. Und alle Welt hat die irgendwie aufgesetzt, abgesetzt, wie es ihnen gerade beliebt ist und das hat nie irgendwie einen Polizisten da irgendwie gestört. Ja. Und ich weiß nicht, ob das im Vorhinein irgendwie abgeklärt wurde oder so, aber auf jeden Fall war es kein Problem. No, ich meine auch wirklich einfach nur die Handlung selbst, sodass Leute nicht einfach meinen, sie wären unantastbar. Das ist ja zum Beispiel auch schon so eine Sache. Du könntest ja sagen, jetzt wenn jemand sein Gesicht verdeckt, aber ansonsten halt eben irgendwie eine Kleidung hat, die jetzt irgendwie eine Alltagskleidung ist, also nicht so ein schwarzer Pulli irgendwie und die alle so rumlaufen, dann könntest du ja theoretisch auch sagen, so, naja, dann lässt sich ja dann noch identifizieren. Und es lässt sich ja daraus noch ein weiterer Vorwurf stricken, weil es ist halt auch verboten, Aufzüge in Uniformen zu machen. Und gerade dieser schwarze Block funktioniert ja im Endeffekt wie eine, ja, ich will es jetzt nicht schon wieder Godwin-mäßig, aber wie eine kleine Armee. Ja. Ja. Und ich finde da, also... paramilitärische Guerillatruppe. Die Sache ist halt auch, ich denke, erstens mal, wie es in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Also wenn die Demonstration von Blockupy oder was sich friedlich verhält, dann können die auch ihre Guy Fawkes-Masken ab und zu aufsetzen. Da sagt die Polizei, glaube ich, nichts. Und man muss halt auch bedenken, Demonstrationen sind oft in Großstädten. Großstädte sind oft eher links. Und das beeinflusst ja auch dann, wie die Polizei in den Großstädten mit sowas umgeht. In Berlin glaube ich nicht, dass wegen dieser Sache halt so viel Stress gewesen wäre. Einfach weil die Polizei gesagt hätte, ja, dann lass doch die paar Vermummten da laufen. Ob das gut ist oder nicht, will ich gar nicht werten. Aber ich denke, das ist auch so ein Grund, warum das Vermummungsverbot halt seltener durchgesetzt wird. Aber ich finde es in der Synergie übrigens interessant, dass parallel auf der einen Seite gesagt wird, ey, wir müssen das Vermummungsverbot lockern und wenn die sich da halt schwarze Masken aufziehen sollen, dann sollen sie es tun. Und auf der anderen Seite kämpfen die Grünen jetzt irgendwie schon seit einigen Jahren dafür, dass du halt eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten hast. Das heißt, du kannst im Endeffekt über eine Anzeige ratzfatz halt immer Annahmen oder drin von irgendwelchen Polizisten kommen. Weißt du, auf der einen Seite wird bei den Staatsdienern halt das Recht auf Anonymität abgebaut und damit werden die halt zur Zielscheibe gemacht. Aber auf der anderen Seite sollen die anderen sich vermummen dürfen, damit man da halt ja nicht irgendwie hinterherkommt, wer das ist, der da gerade einen Stein wirft. Ja, das kannst du natürlich auch umgekehrt sehen. Also kannst du auch sagen, wenn die einen sich unbedingt offen zeigen müssen, dann muss es doch prinzipiell möglich sein, die Polizisten zu identifizieren. Ja, aber das wäre ja auch so wäre ja momentan auch der Stand. Die Polizisten sind identifizierbar. Nö, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und in Nordrhein-Westfalen haben sie es ja gerade wieder gekippt. Okay. Sache ist halt, guck mal, wenn du aber in Hamburg, die waren, soweit ich das gesehen habe, schon gekennzeichnet. Aber wenn du halt in so einer Einheit bist, ne? Und die kennen ja auch alle ihre Pappenheimer. Und wenn du dann halt einfach ganz genau weißt, okay, das ist jetzt ein Polizist da vorne, der hat irgendeine Möglichkeit, worüber ich an den rankomme, dann kann ich den einfach anzeigen, kann dann Akteneinsicht fordern und dann weiß ich, wer das ist. Und dann sehe ich halt das Problem, wenn du es halt mit so gewaltbereiten Extremisten zu tun hast, dass sie dann halt eventuell auch mal anfangen, Hausbesuche zu machen oder irgendwie da was weiß ich, dem die Karre vorm Haus anzünden oder weiß der Geier was. Hm. Also ich sehe das schon so, dass der Staat da eine Pflicht hat, diejenigen, die für ihn sowieso schon die Knochen ja, hinhalten, dann zumindest auch privat zu schützen. Also ich habe mich auch mal, in Hamburg gibt es ja auch so ein Transparenzgesetz. Und da war ich mal bei so einer Veranstaltung dafür. Und da hat einer von denen, die sich das damals mit ausgedacht hat, der hat halt eben erzählt so, ja, da kannst du da einen Antrag stellen und dann schwärzen die trotzdem, was sie schwärzen wollen. Und sagen dann irgendwie, das ist jetzt hier aus datenschutzrechtlichen Gründen. Also ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, dass man da wirklich einfach nur sagt, so ja, ich muss da jetzt mal reingucken und dass sie dir dann da irgendwie sämtliche Klarnamen von allen Beteiligten irgendwie da zeigen müssen. Das weiß ich nicht, ob das ja, so wenn es nicht ist. Geht, ist okay, aber ich fände es halt gefährlich, wenn das halt ohne weiteres möglich wäre. Ja, wenn das ohne weiteres möglich wäre, würde halt zum Missbrauch einladen. Wäre, dann wäre das, ich glaub, das ist so, ich auf jeden Fall recht geben. Aber das kann ich mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen, dass das wirklich so läuft, weil zumindest nach dem, was der da damals erzählt hatte, ist das schon halt so, dass sie da jede Menge noch machen, bevor sie dir den Kram irgendwie in die Hand drücken. Also es ist nicht so, dass du irgendwie alles da gucken kannst. Wird dir nicht hinterhergeschmissen, die Info. Ja, du kriegst ja. Halt schon glaub, die Sache so, aber die Beteiligten an irgendwelchen Dingen, auch irgendwelche Firmen oder so, die sich auf irgendwas beworben haben oder so, diese Namen werden dann halt alle geschwärzt. Und das kannst du halt nur gucken. Das ist ein bisschen wie mit diesen Gamergate-Papieren, die es nochmal irgendwie gab. Da war ja auch quasi keiner erwähnt. Die ganzen Namen waren weg. Du konntest halt nur, weil wir es halt wissen, was alles so passiert ist, aus dem Zusammenhang halt eben nachvollziehen, um welche Person da geredet wurde. Und so läuft das da, denke ich mal, auch. Also, und ja. Ich glaube, das ist auch eine klassische Anonymitätsdebatte. Ne? Also ich meine, die schützt natürlich vor Strafverfolgung, aber auch die ja dich privat ganz einfach. Ja, und ich finde das auch, wenn es jetzt hier um Vermummung geht, finde ich das ein schwieriges Thema, weil wie kann man zum Beispiel gegen Vorratsdatum, Speicherung und NetzDG sein und dann aber zum Beispiel sagen, ja, weiß ich nicht, die dürfen sich nicht vermummen. Also ich sehe mich da selber so ein bisschen im Zwiespalt. Ja, aber andererseits haben wir jetzt auch wieder bei G20 gesehen. Die haben sich vermummt. Das war aber eine Vorbereitungsmaßnahme, ja, also als Vorbeugung quasi, dass sie dann nachher leichter mit den Straftaten, die sie da begehen wollten, halt eben Widerstand gegen Staatsgewalt, bla bla bla bla, dass sie damit wegkommen. Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Also vielleicht sollte man das insofern konkretisieren, weil ich meine, die Formulierung ist ja jetzt schon so, dass du quasi nicht identifizierbar bist. Das ist halt eben das Problem. Dass man das vielleicht nochmal irgendwie konkretisiert. Also, weil wenn die Leute sich jetzt irgendwas anziehen, halt, was sie nicht alle anhaben, also das ist ja gerade das Problem, dass sie nicht identifiziert werden können, weil sie, und deswegen machen sie das ja, dass sie sich alle halt gleich anziehen. Ja, also ich finde, jeder hat auf jeden Fall das Recht auf Anonymität und Privatsphäre, aber dieses Recht ist, wie soll ich sagen, also sie sollen es nicht verlieren, wenn sie jetzt im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. Aber es sollte schon dahingegen dahingehend eingeschränkt werden, dass sie halt eben quasi, ja, weiß ich nicht, dass sie da. Also wenn sie in Verdacht stehen, das kommt dann darauf an, wie konkret dieser Verdacht ist, aber dann verlieren sie das sowieso. Ne? Also die Polizei kann ja auch deine Wohnung durchsuchen, wenn sie einen konkreten Verdacht haben. Dass Aber ich finde, guck mal, wenn du hinreichend starke Vermutungen hast, dass es da wieder zu riesigen Problemen kommt, ja. Also ich meine, wenn jetzt eine Demo stattfindet von den, keine Ahnung, grauen Panthern oder so, kann die weißt du, dass die Polizei einfach sagen kann, okay, Vermummungsverbot ja oder nein, weißt, und dann ist es ja für die klar, ja, da ist es ja nicht nötig. Aber wenn halt die nächste 1. Mai-Demo ist, weißt, und halt die Geschichte gezeigt hat, immer und immer wieder, dass immer die gleiche Gruppe immer die gleiche Scheiße macht und die Identifikation aufgrund dieses schwarzen Blocks ein Riesenproblem ist, dann könnt ihr einfach sagen, okay, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten der Allgemeinheit, Vermummungsverbot. Weißt? Das wäre vielleicht ein bisschen eine zielgerichtetere Lösung. Aber es kommt halt schon auch wirklich stark darauf an, wie einfach sich die Leute auch geben. Also wie der Chris vorhin schon meinte, mit dem Guy Fawkes-Masken, war damals auch öfters mal auf Demos und da war das kein Problem, weil sobald du dich nicht komplett in Schwarz einkleidest, bist du ja immer noch relativ einfach identifizierbar. Also so. Ja, aber das Problem ist auch, guck mal, wenn da so eine, keine Ahnung, eine, was weiß ich, so eine Zensursola-Demo damals war, weißt, und die Leute halt nur rumgelaufen sind, das hat die Leute anscheinend, die Bullen halt auch nicht wirklich gebockt. Und außerdem, weißt, wenn sie dann anfangen müssen, jeden da zu kontrollieren und den ganzen Demonstrationszug aufhalten, dann ist es halt wiederum ein Problem, weil sie halt den ganzen Verkehr einschränken und so weiter für mehrere Stunden. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, wo all die Leute, die damals auf den Zensursola-Demos waren, wo die jetzt heute sind? Also ich bin kann hier. Dir sagen, wo ich bin auch hier. Hi. Ja, aber der ganze große Rest, also ich kann mich damals noch lebhaft an die Zeit erinnern, was da los war. Also da waren ja auch die Straßen mit diesen Zensursolar-Stickern vollgeklebt von oben bis unten so, und da hörst du heute halt irgendwie nicht mehr wirklich was von. Ne? Ja. Jetzt, wo es halt auch mal wieder, also wo es ja schon fast noch schlimmer ist als damals. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich will euch nicht die Illusionen nehmen, aber der Renitenztrend nimmt ab, sobald man heiratet, Kinder kriegt, etc. und pp. Ah. Die meisten Leute, die damals auf den Zensursolar-Demos waren, sind heute wahrscheinlich auf Kindergeburtstagen oder auf der Hüpfburg. Ja, und jetzt sind halt die wichtigen politischen Themen rechts, links und Feminismus und Volk. Und Gender-Geschlechtsidentität. Ja, eben, weißt du. Und damals, das war ja auch mit dem Schäuble damals so mit der Vorratsdatenspeicherung, das war einfach Einschränkungen, ja, sag ich mal so, der Freiheit, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen setzen darf. Na, Heiko Maas hat die ja vehement abgelehnt. Damals. Ah, wirklich? Ja. Ja, ja, Politiker halt. Ja, da war doch noch in der Opposition, oder? Ja, ja. Oder war es die große, war es eine große so Koalition? Ich war schon ja, das hat er doch nur durchgeboxt, weil ich habe Hauptsache, ich habe irgendwas durchgesetzt. Ja, apropos Hauptsache, ich habe irgendwas durchgesetzt. Ich wollte jetzt hier nochmal aus der Rede von Herrn Scholz gegen Ende das spielen, wo er so ein bisschen zum Nachdenken über, was man jetzt machen sollte, kommt. Also das ist, denke ich, so das Interessanteste. Ansonsten, ja, war es technisch auf jeden Fall eine gute Rede, was da vorgekommen ist. Also er hat sich auf jeden Fall auf niemandes Seite so richtig geschlagen, außer natürlich auf die Seite von den Leuten, die irgendwie Auto angezündet gekriegt haben oder so. Also, ja, also er war nicht so doof, irgendwie sich ideologisch da mit irgendwem gemein zu machen oder irgendwas gut zu heißen oder so. Ja, und jetzt kommt quasi so die Handlungsempfehlung. Deshalb müssen unsere Reaktionen parteiisch für die Opfer sein, klar in der Analyse und hart gegenüber den Tätern. Dazu gehört, dass denjenigen, denen eine Straftat nachgewiesen werden kann, hoffentlich auch harte Strafen drohen. Ich wünsche mir, dass wir hier alles falsche Verständnis weglassen und Gewalttäter als das behandeln, was sie sind. Eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, für den Frieden in unserer Stadt und für das Zusammenleben. Es wäre geil, wenn YouTube gerade die Tütenfilter hätte. Soll ich auf doppelte Geschwindigkeit umschalten? Herr Wieso ist doch vernünftig, was du sagst, oder? Hä? Ja, aber das ist sowas, was, keine Ahnung, ist so ein Satz wie so jung, kommen wir nie mehr zusammen. Ich bin der Meinung, dass Gewalttäter hart bestraft werden sollten, ja. Ich bin dagegen. Ich finde, die Gewalttäter sollten sanft bestraft werden. Ja, wir kitzeln einfach die Gewalt. Ja, aber ich meine, wir hatten es doch vorhin, warum wird linke Gewalt so relativiert, weißt? Und wenn wir jetzt einfach Gewalt als das ansehen, was es einfach ist und keine Ebene weiterdenken, das ist doch eigentlich, kommen wir weg von dieser Relativierung, die uns da so auf den Sack geht. Ja, weißt du, natürlich sagt er das so als Plattitüde ein bisschen. Ja. Weißt du, kann ich auch verstehen und sowas. Und er versucht ja auch irgendwie, sich so als, ich bin in der Mitte und sowas darzustellen. Aber wir können ja auch einfach nur sagen, ja, okay, nehmen wir das mal so an und ziehen das konsequent als Wert durch. Ja, es wird noch ein bisschen interessanter gleich. Alle politischen Parteien sind deshalb aufgerufen, eine kerzengerade Abgrenzungslinie zur Gewalt zu ziehen. Nur so senden wir das Signal, dass die Regeln der freien und offenen Gesellschaft gelten. Die Hamburger Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. Wir werden als Stadt auf die Gewaltexzesse reagieren. Wir haben es hier mit einer Form schwerer Kriminalität mit hohem Organisationsgrad zu tun, die von uns entschieden verfolgt wird. Die Sicherheitsbehörden werden die neuen Erfahrungen auswerten und die Erkenntnisse auch an andere weitergeben. Wenn sich die Täter europaweit organisieren, dann müssen sich die Sicherheitskräfte ebenfalls stärker europaweit vernetzen. Die Einrichtung einer europaweiten Extremistendatei gehört für mich dazu. Im Vorfeld solcher Gipfel findet schon jetzt viel Austausch statt. Das muss im Alltag noch verstärkt werden. Außerdem ist der Hinweis, dass eine Person auch nachweislich in einer solchen Datei gespeichert ist, für Maßnahmen wie Reisebeschränkung, Vorfeldbeschränkung, in Gewahrsamnahmen und auch die Beantragung von Haftbefehlen wahrscheinlich hilfreich. Zur Aufarbeitung gehört auch, dass wir allen Opfern der Gewalt schnell und verlässlich Hilfe zukommen lassen. Ich habe bereits am Freitagabend entschieden, dass wir dafür sorgen werden, dass keiner, der durch die Gewalttaten geschädigt wurde, auf seinem Sachschaden sitzen bleibt. Es ist gut, dass die Bundeskanzlerin sofort zugesagt hat, dass dies eine gemeinsame Aufgabe Hamburgs und des Bundes ist. Da gab es ja zu dieser Ankündigung auch einiges an Kritik von der Linken, weil das mal eben mit der Entschädigung für die Opfer Hinterbliebenen der NSU-Morde gleichgesetzt worden ist. Also da gab es 900.000 und hier soll es 10 Millionen geben. Aber ist auch wieder so klar, dass das ein Apfel- und Birnenvergleich von der Linken ist. Ich meine, wie viele Geschädigte gibt es hier, wie viele Geschädigte gab es da? Ne? Also, aber ich fand es interessant, dass sie das dann aus der Kiste ziehen, um sich da irgendwie gegen zu positionieren. Hamburg hat einen Härtefallfonds für Billigkeitsentschädigung bei der Investitions- und Förderbank eingerichtet, an dem sich der Bund beteiligen wird. Betroffene Bürgerinnen und Bürger, die durch Straftaten im Zusammenhang mit der Durchführung des G20-Gipfels Sachschäden erlitten haben, sollten alsbald bei der für sie zuständigen Polizeidienststelle Anzeige erstatten. Dort wird der Schaden aufgenommen und an den Härtefallfonds weitergeleitet. Auch diejenigen, die bereits Anzeige erstattet haben, sollten ihre Schadensmeldung da noch hingeben. Auch den Polizistinnen und Polizisten wollen wir mit Sonderurlaub, Freizeitausgleich, Auszahlung von Überstunden und Entschädigung für zerstörte private Sachen beiseite stehen. Doch es geht nicht nur um Entschädigung, sondern auch darum, dass wir für die innere Sicherheit neue Wege zum Handeln beschreiten. Wir werden zu diskutieren haben, wie wir der Guerillataktik der Autonomen mit polizeilichen Maßnahmen besser begegnen können. Wir werden Maßnahmen entwickeln, wie wir Gaffer, Schaulustige in Situationen wie Freitagnacht in der Sternschanze aus dem Geschehen entfernen können, um effektiv eingreifen zu können. Ja, das würde mich jetzt, also es ist schade, dass Solano nicht hier ist, der alte Gaffer und Schaulustige. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so das Problem gewesen sein soll mit den Gaffern und Schaulustigen. Sogenannten. Ja, erstens mal das und Bezahlung von Überstunden. Wow, danke. kriegt die Polizei sonst keine Überstunden ausbezahlt oder was sollen das heißen? Ja, die sind Beamte, also ich, keine Ahnung. Kann sein, dass die da irgendwelche Sonderregelungen haben. Okay. Wir werden uns ansehen, wie die Polizei künftig aufgestellt sein muss, um in jeder Situation zum Beispiel schnell und effektiv außergewöhnliche Bedrohungen von Polizeikräften beim Einschreiten abzuwehren. Und Scharfschützeneinheiten auf Betäubungsgewehren. Jetzt. Ja. Genau, von Anfang an einfach. Jeder Autonome kriegt, wo er zu Demo darf, eine Beruhigungstablette und wenn die darf, muss er dann nehmen. Wenn er die nicht nimmt, darf er nicht teilnehmen. Da gehe ich da auch hin. Dann besaufe ich mich und ich will Tabletten haben. Nein, Quatsch. Nein, ich mache nur Spaß. Sie hörten einen Beitrag der deutschen Techno-Jugend. Gipfelgeschehen für den Umgang mit jenen Linksextremen bedeutet, die nicht selber Straftaten begehen, aber sehr wohl für die nötige Logistik sorgen. Ja, und für die nötige Logistik sorgen, was auch immer das dann wieder bedeuten soll. Also. Warum machen das da eigentlich nicht die Luden? Die müssten sich doch auskennen. Verpiss dich, ich hau dir aufs Maul, ich schätze hier meinen Pitbull entgegen oder so. Die haben doch da auch die nötige Kraft. Das ist ja, wurde auf der Reeperbahn eigentlich randaliert? Ich glaube schon, ja. Er ist nicht mehr wie früher, seit Mike Hansen tot ist. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefragt. Niemand sollte sich mit Linksextremisten gemein machen, auch wenn es um die vermeintlich gleichen Ziele einer besseren Welt geht. Sparsamer Applaus würde jetzt hier stehen als Untertitel. Die ganze Gesellschaft. Wir müssen, glaube ich, dringend ein paar Demokratieprojekte wieder fördern jetzt hier. Dann kriegt die AA-Stiftung ein bisschen Geld, dass sie sich gegen Linksextremismus, dass sie denen sagen können, so, nee, ist böse, sei nicht extremistisch. Extremisten instrumentalisieren solche Ziele rein taktisch, um eine verfassungsfeindliche Ideologie zu transportieren. Darauf sollte niemand herein. Woraus besteht die denn eigentlich, die verfassungsfeindliche Ideologie? Das würde mich mal interessieren, dass sie das mal in den Mund nehmen, diese Worte, weil, also wenn du auf in die Media guckst, ja, das sind ja die ganzen Forderungen, von denen auch irgendwie alles allen, kein Mensch ist illegal, ja, no eben, Nation, ja genau, kein Mensch ist illegal, Antirassismus, Antisexismus, dieses ganze Zeug so. Also soweit ich weiß, gibt es auch innerhalb der Linken halt krasse Diskussionen darüber, dass die halt sagen, man hat halt so die eigene Utopie aus den Augen verloren. Also es gibt ein Dokument, das ist auch im Verfassungsschutzbericht, ist das erwähnt worden, über die Entwicklung der sogenannten postautonomen Szene, dass die halt sagen, es gibt keine Revolution mehr, außer die Revolution für dich selber. Also es geht halt nur noch um die Wahrung der eigenen hedonistischen Ansprüche. Es gibt halt keine große Endutopie mehr. Es geht halt nur noch darum, auf dein Recht auf Rausch und das Recht auf deinen eigenen Kiez, wo du dann halt im Sessel Adorno lesen kannst, ohne dass dich irgendwer stört. Reinfallen. Ich erwarte jedenfalls eine klare Distanzierung von dieser Art gewaltvorbereitender und unterstützender Politik. Dieser taktischen Bündnispolitik mit Linksextremisten müssen alle, wirklich alle Demokraten eine klare Absage erteilen. Ja, ob das deine Freunde bei den Jusos wissen? Ich kann im Übrigen die recht theoretische Diskussion darüber, ob nun der Linksextremismus oder der Rechtsextremismus schlimmer sei, nicht mehr hören. Für Extremisten und Gewalttäter gibt es in unserer Gesellschaft keinen Platz, völlig egal, welche Ideen sie zur Rechtfertigung ihrer Fantasien gebrauchen oder missbrauchen. Wir dürfen den Extremisten keinen Handbreit Spielraum geben. Jetzt sind wir alle gefragt, diese Angriffe auf unsere Demokratie entschieden und gemeinsam abzuwehren. Ja, wenn ich sowas höre, wird mir schon wieder Angst und Bange. Also, sag mal, dass wir schon wieder alles bedeuten soll. Keinen Handbreit. Das ganze Zeug. Also, das klingt für mich schon wieder so nach, irgendwie müssen wir uns darum kümmern, dass niemand irgendwo sich äußern darf oder so. Es kann auch sein, dass die SPD ein neues Maßsystem einführen will. Handbreit, Armlänge, weißt du, das klingt schon so, als wäre das organisiert. Ja, also, die Armlänge war ja nicht von der SPD, die Armlänge war ja von der Parteilosen. Echt? War die Reker nicht SPD? Die ist parteilos, glaube ich. Okay. Aber trotzdem eigentlich SPD, oder? Keine Ahnung, mehr. Das Bundesland war es auf jeden Fall. Deswegen. Ja, gut. Nur ganz kurz. Ich denke, also während der ganzen Rede dachte ich immer an die Futurama-Folge mit den Leuten vom grauen Planeten. Ja, die Neutralität. Ich habe keine starken Gefühle in die eine oder andere Richtung. Captain, wir werden angegriffen. Bestellen Sie meiner Frau schöne Grüße. Ja. Oh, ich muss mich verbessern hier. Also ich habe es gerade nachgeguckt, die ist von allen außer der SPD unterstützt worden. Okay. Vom anwaltlichen Notdienst. Wir haben gestern vor der Demonstration schon hier gesessen und haben darauf hingewiesen, dass die Polizei mit Fake News arbeitet. Das heißt, sie redet einen Zustand herbei, angeblicher 6.000 bis 8.000 bis 10.000 Gewaltbereite, selbst nach ihrer eigenen Einschätzung war gestern nicht die Rede davon. Der anwaltliche Notdienst hat gestern die gesamte Demonstration beobachtet und hat auch am eigenen Leib erfahren, dass die Polizisten vor Ort sich um Anwälte einen Dreck geschert haben. Ich persönlich, die Demonstration beobachtet hat und teilweise zwischendrin stand, bin geschubst worden. Ich habe darauf hingewiesen, auf mein Leibchen, wo drauf stand, anwaltlicher Notdienst, Legal Team. Das hat sie nicht interessiert. Wir haben eine Situation, wo der Fake ja, was von glaubt Seiten denn die der Frau, Polizei... Auch wenn da eine Hundertschaft Polizisten in Bewegung ist, dass die dann da irgendwo da im Weg steht und dass die dann für sie irgendwie einen Bogen laufen oder was? Ja, genau natürlich. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommt man denn da hin, wenn von der Polizei plötzlich jeder gleich behandelt wird? Ja? Aber jetzt wisst ihr auch, wie die Zahlen in dieser Statistik zusammengekommen sind. Ihr hattet doch mal dieses Ding, bei Mädchen sind schon mal böse geschubst worden. Ja, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja, ja, irgendwie zwei Drittel aller Frauen haben schon Gewalt erlebt. Ja. Genau, sind schon mal böse geschubst worden. Ich finde es aber auch immer ganz witzig, wie man dann mit so einem neutralen Namen wie anwaltlicher Notdienst das dann irgendwie versucht so hinzustellen, als hätte man das da halt irgendwie mit einer seriösen Organisation zu tun. Also ich kenne die jetzt nicht, aber ich bin mir fast sicher, wenn man da mal durchgucken würde, dann sind das bestimmt auch alles Leute, die irgendwo aus den linken Zusammenhängen kommen. Ja, natürlich. Ja, also schon zum Beispiel, ich bin ja schon gestolpert über gleich ihren ersten Satz von wegen, ja, wir haben ja schon gestern vor der Demo gesagt. Ne, also... Ja, ist das nicht auch ein Anwalt gewesen, der in diesem einen Video gesagt hat, ja, also jetzt Militanz ist ja nicht so schlimm, aber das muss doch nicht bei uns im Viertel sein. Das ist doch auch einer von den Roten Flora-Anwälten. Der aus der Roten Flora, meinst du? Okay. Ja, ja, das war doch auch ein Anwalt. Das wusste ich nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, was das dahinter hier bedeuten soll. Frighten Computer. Future Cult. Frighten Computers, so wie der Großteil von Deutschland reagiert, wenn sie sich einen Computer angucken. In enger Kooperation mit der Roten Hilfe e.V. ist der anwaltliche Notdienst und sein Logo ist ein fünfzackiger Stern mit einem Telefonhörer dran. Spiritual Cooking irgendwer? Naja, jedenfalls weiß ich nicht, keine Ahnung. Also dieses sich echauffieren darüber, dass man von der Polizei weggeschubst wird, finde ich sehr witzig. Wir haben ja auch einen Weltraumaffen da vor Ort gehabt, der von der Polizei umgerempelt wurde. Und auch noch getreten worden ist. Also nach Demo umgerempelt worden ist. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wer zum Teufel sich da Polizei in den Weg stellt, die da aggressiv ankommt und vorher angekündigt hat, dass sie halt eben auf Unbeteiligte keine Rücksicht nehmen können, wenn sie da, weiß ich nicht, da die Militanten, die Extremisten nachstellen. Ne? Also soweit ich weiß, gibt es ja auch vorher, bevor die dann halt in Aktion treten, also die Polizisten auch immer so Lautsprecherwagen mit. Und so wie ich das halt kenne, machen die ja vorher auch immer Durchsagen. Also das kann man ja auch auf Videos sehen, dass es dann halt immer die Durchsagen gibt, hier die Menschenmenge im Bereich blablabla Straße, letzte Ansage, räumen Sie bitte den Bereich, sonst gehen wir halt gegen Sie vor. Und wenn ich da halt so ein Anwalt bin und das höre und da sagt mir halt ein Polizist so, hey, gehen Sie mal bitte da weg, weil da ist eine aggressive Menschenmenge und wir werden jetzt gleich die Straße räumen, dann kann ich mich auch einfach mal wegbewegen. Ja. Aber du musst die Leute auch verteidigen, du bist doch Anwalt. Ja, dann stellst du dich mit so einem Gesetzbuch vor, wie so ein Schild. Ja, dann malst du dir ein Schild, weißt du, so eine kleine Marke und sagst, sehen Sie mal, ich habe ein Abzeichen, ich muss da durch, ich bin wichtig. Sie ist so eine Art Gandalf, sie muss sie alle Ich gehöre zum Notdienst, ich muss hier durch. Genau, lassen Sie mich durch, ich bin Anwalt. Da ruft dann irgendwer, ist hier ein Anwalt anwesend? Und dann sagt sie, ja, ich. Ich möchte eine Stiftung gründen, jetzt sofort, nein. Ja. Scholz, jetzt wissen wir es endlich. Wo ist dieser Scholz? Bringt mir seinen Kopf. Scholz ist für das Chaos verantwortlich. Ist angeblich ohne den wäre nichts passiert. Da haben wir es wieder. Scholz ist für das Chaos verantwortlich, Merkel für den Breitscheidplatz. Ich finde, dass der durchaus eine Verantwortung zu tragen hat und schon auch verantwortlich ist auf jeden Fall, ob das jetzt in seiner Verfügung liegt oder nicht. Er ist der Typ, der die Stadt leitet, der Typ, der im Rathaus rumlungert und hier Bürgermeister ist, dann ist er auch verantwortlich. Aber halt, ja, ich weiß auch nicht, alles nur auf ihn abzuwälzen, ist auch ein bisschen billig. Weil ja, das ist halt so typisch Oppositionskrams, so, ne? Ja, weil ich meine, es ist peinlich, wenn ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, so einen scheiß Gipfel abzuhalten. Auch wenn man den Gipfel gerne auch irgendwie, keine Ahnung, bei der UN, irgendwann, wenn Vertreter da sind, dort abhalten könnte, wo das einfacher wäre. Aber ja, ich weiß halt nicht. Aber die Ausschreitung bei den G-Gipfeln, also ob jetzt G20 oder G8, sind doch immer krass. Ich meine, wer sich da mal was zu Gemüte führen will, es gibt einen Demo-Film Gipfelstürmer, die blutigen Tage von Genua, das war schon noch eine ganz andere Hausnummer, was Polizeigewalt angeht. Ist da nicht auch einer gestorben in Genua? Das weiß ich gar nicht. Oder gab es auf jeden Fall, in dieser Doku gab es auch einen Ausschnitt. Gut, da weiß man jetzt natürlich nicht, was daran stimmt, so, ne? Aber wo dann auch irgendwelche Demonstranten eingeknastet wurden und die mussten dann nachts auch antreten und so Übungen abhalten für die Polizisten zur Belustigung und solche Scherze. Also ich glaube, die Carabinieri in Italien, ne, ich weiß nicht, da kann ich halt jedem deutschen Antifaschisten, der halt mal wirklich Polizeigewalt erleben will, dem kann ich mal empfehlen, irgendwie nach Italien zu gehen und sich da mal von den Carabinieris durchknüppeln zu lassen. Weil die Sonderpolizei von den Spaniern, mit der ist auch nicht zu scherzen, wenn die kommen. Die Chance angezogen sind. Die sind auch ziemlich krass. Da gibt es auch jedes Mal, wenn irgendeine deutsche Mannschaft zu Pokalspiel in Spanien ist, hast du eigentlich auch jedes Mal danach irgendwelche Pressemitteilungen, dass da wieder Fans misshandelt wurden und solche Scherze. Ich glaube, den Dortmundern ist das beim letzten Mal passiert, wo der Verein dann sogar die Rückreise organisiert hat für die, weil die halt einfach mehrere Tage eingeknastet wurden. Ja, ich glaube, das sind einfach, da merkt man wieder, dass die mit Deutschland verbündet waren halt. Und das ganze Böse ist durchgesiebt. In Wahrheit sind wir schuld. Ja, auf jeden Fall Frau Süding möchte den Trump machen und den Sumpf austrocknen. Ich bin dafür. Drain the Swamp. Das finde ich wieder. Naja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich passt. Ich war vorhin mal wieder auf Poll. Und da hieß es dann auch irgendwie, ja, das hier die rote Flora in Hamburg, das ist so die Keimzelle der deutschen Antifa. Und wenn man da mal richtig aufräumt, dann fällt dieses ganze Konstrukt zusammen. Ja, und da musste ich dann auch erstmal herzhaft lachen. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist halt eben Sündenbock. Weil dann in einer Kettenreaktion auch gleichzeitig das Connewitz in Leipzig implodieren würde. Ja, natürlich. Aber selbstverständlich. Und die Riegerer Straße, so wie bei Herr der Ringe, wo sich am Ende der Turm auflöst und dann ganz Mordor zusammensackt. Ganz genau, die ganzen Urukai gehen schlafen. Ja, ja. Aber ich frage mich halt wirklich, brauchen wir denn diese geduldeten Rechtsbrüche? Würde man einem Kind, was irgendwie, was ständig Blödsinn macht, halt irgendwie auch noch erlauben, zu haben, wo es mit einem Lagerfeuer heizt? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich finde, wir haben sehr lange dabei zugeguckt, wie sich diese Räume gebildet haben und es kommt viel Scheiße raus, ganz ehrlich. Wenn du jetzt mit Vehemenz dagegen vorgehst, provozierst du nur gewalttätige Auseinandersetzungen. Ja, aller G20. Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist alles Wasser auf die Mühlen der Rechten in Grün halt. Ja, wie oft ich den Scheiß schon gehört habe. Ja, weißt du, ich meine, guck mal, du hast ja Leute, die besetzen Häuser und werden da nicht rausvertrieben. Die haben Heizung, Wasser, Strom, ja, und trotzdem verwandeln sie diese Buden in ein absolutes Scheißloch, ja. Weißt du, glaubst du, denen ist es nicht vollkommen egal, ja, wo die dann nachher leben? Ja? Selbst wenn du die aus den Häusern vertreibst, die Leute gibt es ja dann immer noch. Ja, dann tust du dann zumindest irgendwo sammeln, wo sie assig sein können. Und da bräuchte man wieder Deckel mit Pocken. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Die Frage ist halt schon berechtigt, inwiefern das halt einfach Organisationsräume sind und wenn sie die halt einfach nicht haben, da müssen ja auch Ersatzobjekte irgendwie rangekarrt werden, weil bei zu Hause bei Mama im Kinderzimmer kannst du es halt nicht machen. Und es ist schon so, gibt dir da halt auch schon recht. Die Muslime bauen auch Moscheen, die Schützen bauen Schützenhäuser, die Rennfahrer beteiligen sich irgendwie an den Kosten für Strecken, also natürlich, jeder kann seine Interessengruppe haben, aber er finanziert die selber. Warum gibt es diese Sonderstellung für manche Gruppen wie Kirchen oder Antifa? Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, weil die besseren Feigenblätter haben. Du musst doch nur, guck mal, wenn du, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dir angucken würdest, wofür kriegt die Rote Flora Unterstützung, dann sind das bestimmt irgendwelche Antirassismusprojekte. Ja, in was für Kanälen das Geld dann später verschwindet. Beziehungsweise es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass halt auch ganz gerne mal irgendwelche Busse von der Verdi oder von der DGB zur Verfügung gestellt werden. Da weiß auch kein Mensch, wer sich da reinsetzt und was die Insassen dann auf irgendwelchen Demos machen. Das sind halt einfach Gelder, die werden dann halt für einen vorrangig guten Zweck werden die halt rausgegeben. Aber wo das dann verschwindet, wo das weiterfließt, was damit wirklich finanziert wird, das wird ja dann auch überhaupt nicht nachgeprüft. Deswegen kommt dann ja auch so ein Scheiß dabei raus, dass halt einfach Millionen von Steuergeldern in solche Projekte gepumpt werden und dass es am Ende für Nutzen hat, das prüft halt einfach gar keiner nach. Also eine indirekte Förderung. Ja, und hier sehen wir dann die Früchte von sowas. Nach Drohung der Antifa, Diskussion um die Absage einer Diskussionsveranstaltung. Eine Diskussion vom Landesschülerrat mit Nachwuchspolitikern, unter anderem der AfD, ist nach Drohung der Antifa abgesagt worden. Die Polizei habe Sicherheitsbedenken geäußert, hieß es zunächst. Jetzt stellt sich heraus, es war das Bildungsministerium, das zur Absage der Veranstaltung in Potsdam geraten hatte. Das finde ich schon heftig, wenn so eine Pöbler-Gruppe die Veranstaltung kaputt machen kann und dann auch noch die Beteiligten das hinbekommen, die wirklich auch abzusagen. Also es steht zwar weiter unten im Artikel, dass sie die Veranstaltung auf jeden Fall machen wollen, dass sie unglücklich waren, dass das jetzt so passiert ist, aber also, dass erst von der Schule ins Bildungsministerium verlegst und einem Bildungsministerium jemand sagt, bitte jetzt hier nicht, das, so geht es nicht, ist schon hart. Also ist schon fragwürdig. Selbst von den Grünen gab es sogar jemanden, der das doof gefunden hat. Und das will bei den Grünen was heißen. Aber ja, fand ich hart. Also. Hier von den Linken sogar. Steht hier, ja. Nicht von den Grünen. Linken und Grünen. Eine Parteinachwuchs, der rennt dann ja auch mal in die Uni und stört halt irgendwelche Vorträge von Christian Lindner. Aber ich glaube, das kommt noch. Ja. Immer noch, ja. Ah, das Netz gegen Nazis. Ja, genau, das ehemalige Netz gegen Nazis. Ja, was denn war das? Ich habe gehört, die haben mit einem gut recherchierten Beitrag über Dorian haben die ganz schön Lorbeeren eingeheimst. Ja, das war wahr, ja. Das Problem in der Debatte ist die parallelisierende Gegenüberstellung. Jetzt haben wir den Feind erkannt. Na, was ist das eigentlich für eine widerliche Fonttype, die die hier benutzen? Ist fast so schlimm wie Comic Sans. Schwierig. Keine Ahnung. Also ich sehe das richtig, das Problem ist nicht, dass in Hamburg Autos von irgendwelchen Pflegediensten angezündet werden, sondern das Problem ist, dass es Menschen gibt, die dann versuchen, aus dieser Gewalt dann halt irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen oder das mit anderen Gewalttaten vergleichen. Das ist das wahre Problem. Nicht, dass da Scheiben zu Bruch gehen, nicht, dass Läden geöffnet und Lebensmittel verteilt wurden. Das ist alles nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn Menschen das anfangen, irgendwie in Kontext zu bringen. Ja. Schweinerei. Genau. Und sexistische Übergriffe, die dort stattgefunden haben. Natürlich. Das, am schlimmsten betroffen bei den Randalen waren nämlich die Frauen. Ja. So. Sicher wird man in sozialen Netzwerken auch verharmlosende Äußerungen zu Gewalttaten finden können, wie zum Beispiel in diesen Zeilen. Auch im Hinblick auf die Krawalle in Hamburg. Gerade unter Jugendlichen scheint es Genugtuung hervorzurufen, wenn umgangssprachlich gesprochen die Polizei etwas auf den Deckel kriegt. Woran liegt das? Das ist eine wichtige Forschungsfrage, wofür wir Millionen brauchen. Aber es ist eine andere Frage als die, warum Menschen andere Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion verfolgt oder angegriffen werden und andere diese Gewalt begrüßen. Ja, das ist halt Relativierung. Weißt du, du redest über Relativierung und relativierst währenddessen. Das ist schon... Ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist sogar ein... Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Also irgendwie so eine komische, vage Vorstellung davon, dass irgendwie die ganze Gesellschaft verhext ist und schlecht ist und irgendwie, und deswegen muss ich jetzt hier irgendwie ein Rewe plündern oder so. Oder irgendwelche Leute, die den Koran sich angucken und sich sagen so, was steht da denn drin oder sonst wie was. Und dann irgendwie sagen so, nee, mit der Religion will ich aber nichts zu tun haben oder so. Zur Relativierung wird da ja mittlerweile so diese eine Standphrase aus diesem Buch, die Känguru-Chroniken, herangezogen, wo es dann heißt irgendwie nach dem Motto, ja, die Leute beschweren sich, dass Autos angezündet werden und nicht darüber, dass Asylheime angezündet werden, weil die Leute besitzen ja ein Auto und keinen Asylanten. Ne? Also damit wird das dann immer versucht, so das so zu legitimieren. Und wenn mir das jemand an den Kopf wirft, dann würde ich immer am liebsten hingehen, sagen, hier, darf ich mal ganz kurz dein Handy sehen? Und dann würde ich das Handy nehmen und einfach kaputt brechen und sagen, beschwer dich nicht. Gestern hat im Bautzen ein Flüchtlingsheim gebrannt. Genau. Ja, was ist das für eine Scheißhauslogik? Das macht mich wirklich wütend. Und auch sprachlich wird das hier ja auch schön gemalt. Ne? Die Polizei kriegt etwas auf den Deckel, aber die anderen werden verfolgt und angegriffen. Ja. Das ist so, ja, okay. Aber was ist denn das für eine Rechnung? Also wie viel, also pro Angriff auf ein Asylantenheim darf ich denn wie viele Autos anzünden? Ab wann ist das abgegolten? So 10, 15? Und was ist, wenn ein Schaltjahr ist? Also, weißt du, bei der Rechnung. Oder dann kommen diese Leute in letzter Zeit auch immer mit diesem, wie viele Leute haben denn die Linksextremen seit 1990 oder seit der Wende umgebracht? So, warum habt ihr 1990 gewählt? Wahrscheinlich ist das cool, weil man da die RAF abziehen kann. Ne? Und dann kommen sie im nächsten Tweet dann mit den Zahlen von der Amadeo Antonio. Und dann schicke ich ihnen dann diesen tollen Bericht aus Bielefeld. Und dann kommt meistens nichts mehr. Wo drin steht, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung bei den rassistischen Übergriffen in Bielefeld genau 80% Fehlerquote hatte. Und ich habe dann auch einige Fälle überprüft, die auf der Wikipedia-Seite, da steht nämlich, ist nämlich auch die, auf der deutschen Wikipedia-Seite für Gewalt gegen Ausländer oder Flüchtlinge, ist die Statistik von der Amadeo-Antonio 1:1 da. Es wird nur oben darauf hingewiesen, dass die Amadeo da viel mehr dazu zählt als die offizielle. Da habe ich auch 2, 3 aufgemacht und da war der dritte, war jemand, der hat einen Rechtsanwalt erschossen, weil der ihn aus dem Haus geklagt hat. Nur war der Täter halt zufällig auch ein Neonazi. Aber das ist dann rechte Gewalt, wenn man dann einen Rachemord verübt. Aber es ist nicht auch irgendwie so, dass jetzt quasi alles, was um den G20-Gipfel rum passiert, dass es quasi nur für die Statistiken als eine Straftat zählt? Ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendwo habe ich das gelesen. Weil ich glaube, allein mit dem, wenn du halt wirklich jedes gebrannte Auto, jeder Stein, der geworfen wurde, was ja alles eine einzelne Straftat ist, dann hast du ja die Straftatenstatistik für dieses Jahr einfach schon mal komplett gesprengt. Ja, wenn man alle Antifa-Aufkleber, die zu Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen oder ähnliches, als Propagandadelikt werten würde, wie es man es mit jedem rechten Aufkleber tut, dann würden die Zahlen auch ganz anders aussehen. Ja, also es scheint auch irgendwie so zu sein. Ich hatte jedenfalls einen Tweet von der Polizei gesehen, irgendwie, dass zumindest, wenn jetzt irgendwie, also dass auf jeden Fall Sachen zusammengezählt werden. Ich weiß nicht, ob das alles als eins zusammengezählt wird, aber auf jeden Fall halt, wenn das irgendwie miteinander zu tun hat, dann ist das halt eine Sache mit verschiedenen Unterteilen. Also ich würde es halt einfach gerne mal erleben, dass so ein Autonomer zu so einem Typen hingeht und sagt, hey, also pass mal auf, wir haben jetzt gestern zwar dein Auto angezündet, aber nimm es mal nicht so schwer. Ich meine, irgendwo anders auf der Welt passieren ja auch schlimme Dinge. Ne? Ich habe gehört, gestern hat in Berlin jemand in der Nähe von der Moschee ein Schinkenbrot verloren. So, also beschwer dich mal nicht. Der hat sich auch angegriffen gefühlt. Ja, das ist auch geil. In einem früheren Interview ist uns aufgefallen, dass sie statt von Extremismus lieber von Hass sprechen. Warum? Ja, weil ich dann da besser unterstellen kann, dass halt eben meinen die Leute, die ich politisch schlecht finde, dass das die Hasser sind und deswegen die einzig Schlimmen so und die anderen, die machen das ja nur aus berechtigten Motiven. Also ich finde, man muss da schon eine wichtige Unterscheidung ziehen und das stimmt halt einfach auch. Das ist die Art der Gewalt. Also wenn ich halt Opfer von rechtsextremer Gewalt werde, so, das ist halt, guck mal, wenn ich ein Ausländer bin und so weiter und so fort und ich wohne im Osten, dann weiß ich halt, da ist es gefährlich für mich. Ne? Wenn ich jetzt halt einfach ein stinknormaler Dude bin, der irgendwo durch die Schanze rennt, dann kann ich schon sicher sein, wenn jetzt nicht gerade mega Krawalle sind, wo ich außersehen einen Stein an den Kopf kriegen kann, dann passiert mir da nichts im Normalfall. Also würde mich wundern, warum sollte es. Also das ist schon ein Unterschied in der Qualität. Aber ich kann das eine nicht einfach mit dem anderen rechtfertigen. Das ist halt einfach eine richtig widerliche Logik. Ja. Genau genommen sind auch die Begriffe des Hasses bzw. der Hassverbrechen irreführend. Es geht eigentlich um vorurteilsgeleitete Verbrechen, also Handlungen, die sich gegen bestimmte Minderheiten richten. Menschen, die aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten zum Opfer von Straf- oder Gewalttaten werden, Bourgeoisie, leiden darunter stärker als normale Kriminalitätsopfer. Wer aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert? Leiden darunter stärker. Was für ein Quatsch irgendwie. Vor allen Dingen normale Kriminalitätsopfer. Also wenn der einer eine Körperverletzung antut, einfach nur, weil er dich irgendwie ausrauben will oder so, dann tut das weniger weh, als wenn das einer macht irgendwie, weil du eine krumme Nase hast oder was. Nee, ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, da geht es halt tatsächlich auch um das Gesellschaftliche drumherum. Das ist das, was ich gerade meinte. Wenn ich ein Schwarzer irgendwo im Osten bin und kriege da einen in die Fresse von Neonazis, also halt erkennbar Neonazis, und ich weiß ganz genau, ich habe in die Schnauze gekriegt, weil ich schwarz bin, dann ist es einfach ein ganz anderes Umfeld, in dem ich lebe, als wenn ich halt einfach Opfer von Zufallskriminalität werde, weil mir jemand halt meine Handtasche abnehmen will. Ja. Aber das Wichtigste an der ganzen Kiste ist, dass das eine nicht das andere rechtfertigt. So. Ja, ich weiß ja auch nicht. Hate Crimes, Love Crimes, ist dann Ehrenmord oder was? Ja. Also ich tue mich damit trotzdem schwer, weil eine Neonazi-Truppe ist auch nichts, was ins normale Straßenbild passt. Genauso wie ein Raubüberfall nicht ins normale Straßenbild passt. Das kommt drauf an. Es gibt Ecken im Osten, da ist das so. Wo genau? Jamel. Oder auch Städte wie Halle oder Dortmund, wenn du da in der Nordstadt wohnst, ne? Oder in Dorsfeld oder so. Ich glaube, da ist es nicht so angenehm, als Ausländer auf der Straße unterwegs zu sein. Ja, weil du ganz genau weißt, da gibt es diese festgesetzten Strukturen. Ja, es gibt da auch Bezirke, wo du dich als Deutscher auch nicht gerne hintraust, wo dann die ganze Zeit angesprochen wirst, hey Kartoffel, was willst du? Also, natürlich ist das eine nicht besser als das andere, aber ich kann halt grundsätzlich dieses Argument schon mal verstehen, dass es halt für diese von rechts politisch motivierte Gewalt, dass das halt einfach eine andere Qualität hat. Ja, also ich sehe das trotzdem nicht ein, dass hier Schutz vor Diskriminierung und Menschenrechten irgendwie wieder damit gerechtfertigt wird, dass man dann hier Leuten irgendwas unterstellen muss oder da irgendwie deren Gedanken irgendwie lesen muss oder so, um dann da irgendwie die härter zu bestrafen, was dann wozu führt, dass sie das dann einsehen oder wie, dass das falsch ist oder so. Nee, das ist ja noch ein ganz anderer Schnack. Also ja, eben, ja. Darum ging es mir jetzt gerade gar nicht. Es ging mir halt nur darum zu sagen, dass es halt schon, finde ich, dass es dann halt noch einen ganz anderen Background hat, wenn man halt von solchen Situation spricht, wenn es halt irgendwelche Brennpunkte gibt, wo dann halt rechte Strukturen so fest sind, dass halt ein normales Leben für manche Menschen halt einfach kaum noch möglich ist. Ja, das ist auch eine Quatschaussage, wenn die wirklich von dem Altmaier gekommen ist. Also. Und wieder ihr, seit 1990 sind in Deutschland, ja. Bequem. Ja, also der durchschnittliche Amadeo-Antonio-Stiftung-Leser, der hat wahrscheinlich keine Erinnerung mehr an die 80er. Also ein glücklicher Mensch. Und was ist da hinten für ein Logo auf dem Plakat? Ganz unten in der Mitte. Ist dieses hier? Nee, ist was anderes. Da oben ist es wieder, ja, guck mal. Auch, ja. Was gibt es eigentlich nicht von dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft? Wie viele Institute haben die eigentlich? Können sie da ein Gesetz verabschieden, dass sie nur 100 verschiedene Untergruppen haben dürfen, weil es sonst unübersichtlich wird? Ohne Spaß. Ja, keine Ahnung, was das hier schon ist. IDZ in den Medien, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie in den Medien sind. Also. Und die alle tun sich dann gegenseitig retweeten und dann hast du Belltower News und dann kriegst du den Content von JDZ und in Trägerschaft, Förderung durch, keine Ahnung. Denkbund. Was ist denn Bund jetzt schon wieder? Das ist auch irgendwie von Thüringen, aber das war doch auch das, wo der eine Typ vom Verfassungsschutz, der sitzt doch in diesem einen Gremium da von der Amadeo-Stiftung. Ja. Hat der Ministerpräsident von Thüringen nicht aber diesen Verfassungsschutztypen erst eingesetzt? Also in Thüringen ist ja der Bodo Ramelow, glaube ich, von der Linkspartei. Ja. War das nicht irgendwie mal ein Thema, dass der den ausgetauscht hat quasi? Das kann sein. Also auf jeden Fall, also wir hätten das halt im Nachhinein mitgekriegt, dass das einer da ist, der da in dem Vorstand da sitzt. Auf jeden Fall. Also das ist ziemlicher, ja, das ist auf jeden Fall ziemliches Zeugs da im Gange mit der Stiftung. Und ich weiß auch nicht mehr, welches Bundesland das war, wo sie irgendwie diese Ausschreibung, die es nicht gab, da irgendwie gewonnen hatten, um dieses Kompetenzzentrum da irgendwie in Trägerschaft zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das auch in Das könnte Thüringen sogar war. Thüringen gewesen sein. Ich glaube auch, also, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich sowas schon wieder lese, Zusammenarbeit in der Demokratiepädagogik zur Unterstützung Thüringer Schulen. Ja, danke. Ihr seid alle schuld. Ja. Ihr seid Ich alle weiß, ihr dachte, seid alle privilegiert. genau, Und check ihr your wollt ja nicht, dass privilegien. das brauner wird. Müssen die mal Also schon, empowern, aber ey. nicht so, wie die Annetta das will. Ja, was war das hier? Ja. Ja, das ist auch nochmal halt ein Artikel zu diesem ganzen. Ich weigere mich, den Begriff links für diese Gewalttätigkeiten Aha. einzuwenden. Okay. Das waren keine echten Schotten. Richtig. Die Täter unterscheiden sich überhaupt nicht von Neonazis und deren Brandanschlägen. Die angeblichen politischen Motive sind nur vorgeschoben. Ja, okay. Also was denn, und die Rechten mit ihren Brandanschlägen sind dann auch nicht politisch, oder hä? Das ist nur Radaumacher vorgezogen. in faschistoider Kleidung, auf deren Beweggründe es keine Hinweise gebe. Bla, la, bla, bla. Ja, und das ist jetzt, das ist also wirklich, es war ja klar, dass irgendjemand der Super-Victim sein musste bei der ganzen Sache. Und ich glaube, ja, sie ist es. Lass mich raten. Die Polizei, die Polizei. Ne? Ja. Auch so psychologisches Counseling. Nee, es ist nicht nur die Polizei. Ach so. Ja gut, es ist erstmal die Polizei, aber es sind dann, ist doch das, oder ist es der andere Artikel? Ein anderer Artikel, sie wird dann von irgendwem angesprochen da Das ist und von dem R hier das von geschrieben. Sie? Tim heißt er hier. okay, dann ist das der andere Artikel, sorry. Weißt du, was mir zum G20 immer noch fehlt? So ein Blog-Eintrag oder so, oder vielleicht ein Artikel, den man eventuell bei der Taz oder so finden könnte, wo dann irgendwie steht, keine Ahnung, die gewalttätigen Ausschreitungen bei den Moment. G20 sind ein klares Indiz von toxischer Maskulinität. Stopp Ja. mal, weil das hier ist nämlich eigentlich so der zentrale Punkt. Was wolltest du sagen, Abel? Nix. Ich wollte nur sagen, ja, das mit der toxischen Maskulinität, das vermisse ich auch noch, dass das da Das ist aber auch aufgeschrieben schon wird. Also. aufgetaucht. Also durchaus. Männer sind gewalttätig. Ja. Hier, also ich habe das Gefühl, dass jede Perspektive, die sich zu weit von der Mehrheit entfernt, für die Gesellschaft ein Problem ist. Ja, nennt man Extremismus. Meinungen werden nicht qualitativ, sondern nach ihrer Massentauglichkeit beurteilt. Ja, nennt man Demokratie. Also dieses, ich habe manchmal das Gefühl, die verstehen das System gar nicht mehr, in dem wir leben. Natürlich sind Meinungen nur dann erfolgbeschieden, wenn sie eine gewisse Massentauglichkeit haben. Ja. Das muss nicht mal die Mehrheit sein, aber eine gewisse Menge muss es sein, sonst gibt es das halt in der Demokratie einfach nicht, was du möchtest. Es ist aber klar, dass man das schwer versteht, wenn sich das eigene Identitätsbild also auf einem Minderheitenkomplex beruht. Da ist mir die Mehrheit immer suspekt. Wer sich alternativ äußert, einen Systemwechsel fordert. Ja, das ist in unserem Grundgesetz so drin, dass wir so Systemwechsel eigentlich nicht mehr wollen. Ja. Weil wir hatten schon ein paar Erfahrungen mit echt beschissenen Systemwechseln. Also, ja, wir schweigen bei den Toten in Syrien, Irak, Mittelmeer, bei 30.000 Hungertoten, über die Schere zwischen Arm und Reich, aber bei G20, da sind die Leute dann, oh, Wir na, so. schweigen über die Toten in Syrien. Ja, Also natürlich. ich kann mich daran erinnern, dass da ziemlich auf die Kacke gehauen wurde bei der Wir haben auch keine Belagerung von an der 23 Brust. Hilfsorganisationen hier in Deutschland, 23.000 eher, die sich Hunger und Ähnliches kümmern und im Mittelmeer Leute auffischen und was weiß ich. All diese Sachen werden thematisiert, aber er tut so, als wären wir hier im Nazi-Staat, wo das alles flachgedrückt wird. Ja, vor allem dieses Ding, die Hungertote und so, wie sollen wir das denn jetzt dann pauschal lösen? Sollen wir Armee hinschicken und jetzt in, keine Ahnung, in Äthiopien aufräumen und dann mal Zivilisation beibringen, wie man Landwirtschaft so betreibt, dass man nicht verhungert? Sollen wir das machen? Also das ist immer so, ich verstehe 30.000 Hungertote, ich finde das auch nicht toll. Ich habe viele Jahre Bücher drüber gelesen, wie man das versuchen könnte zu beheben, aber auch einfach so dieses, ja, das ist ein riesengroßes Problem, wie willst du das lösen, wenn ein Land inkompetent ist bei der Eigenversorgung? Kommst du dann mit der Armee vorbei und zwingst die handlungsorientiert für die Zukunft genügend Korn in der Kornkammer aufzubewahren? Oder, also, ich weiß nicht. Also, ich glaube ja auch nicht, dass die Leute dort unten selber hungern wollen, aber wie tue ich das wirklich beheben? Also, und wenn du genau hinguckst, wird da eigentlich schon ein Haufen Sachen gemacht. Das Einzige, was man eben nicht macht, ist, die zu zwingen, Schritte einzuleiten, dass halt niemand hungert. Aber Beratung etc., internationale Hilfe, das macht man ja schon. Das Problem ist halt auch, wenn du in Äthiopien, wenn du einen Herrscher hast, der halt nicht demokratisch ist, wenn der Hungerhilfe bekommt, dann ist das ein Garant dafür, dass der länger im Amt bleibt. Das ist dann auch scheiße. Also ich, keine Ahnung. Das ist so ein absolut kompliziertes Thema und das kommt dann in einem kleinen Satz, schenkt das mit. Das ist keine Ahnung. Also ich finde tatsächlich, wo wir so ein bisschen ein Problem haben, ist, dass wir unsere Empörung halt immer dann ausleben, wenn sie bei uns ins Narrativ passt, weißt du? Wenn wir einen Krieg in Syrien haben, wo wir ganz genau wissen, Assad ist der Böse, wir sind die Guten, ja, dann können wir uns da tonnenweise Bilder zu angucken, wie schlecht es da den Menschen geht. Und das ist ja auch wirklich schlimm, was da passiert. Ja, wenn aber Saudi-Arabien, die nun mal dummerweise auf unserer Seite sind, wenn die irgendwo gerade dabei sind, ich glaube, den Jemen ist es, zurück ins Mittelalter zu bomben, dann hört man da halt irgendwie relativ wenig drüber. Ja. Ich glaube, es war der Jemen, gegen den die gerade Krieg führen. Mit den Houthi-Rebellen, das ist doch der Jemen. Ne? Ja. Auf unsere Jugend wartet das 7-Billionen-Problem. Ja, Rentenversprechen. Wir haben ziemliche Probleme mit der Finanzierung und mit der Alterspyramide. Ach, und der Artikel. Doch auf, Abel. Ich habe damals schon gesagt, dass die Renten sicher sind. Und das gilt heute noch. Ein bisschen mehr Zuversicht, Abel. Ja, nee, aber der Artikel, der geht halt im Detail ganz gut drauf ein, dass wir halt, wir haben natürlich die offizielle Staatsverschuldung, aber wir haben natürlich auch, wenn wir das, was wir an Rente zahlen wollen, wenn man das alles mit reinberechnet, dann haben wir halt ein größeres finanzielles Problem. Und wenn du die Schulden von Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen halt zusammennimmst, dann hast du halt 7 Billionen. Und nicht da die 2, was auch immer es waren, 2,3, glaube ich. Wird langsam weniger wegen der Niedrigzinspolitik. Aber wenn du die ganzen Schulden zusammenrechnest, dann kommst du halt darauf, dass du 7 Billionen hast, die halt ausstehend sind, also ausstehend, die bedient werden sollten. Und das ist durchaus relativ viel Geld. Also. Das hast du schön ausgedrückt. Ja, und das, also die Zahl 7 Billionen, die wird halt auch nicht so oft in der Öffentlichkeit verwendet. Also das, wir tun uns das selber ein bisschen so in die Tasche lügen. So, wenn wir nur die Schuld vom Bund nehmen und dann sagen, ja, der Bund hat halt das und das an Schulden und den Rest halt irgendwie weglassen, dann sieht es halt dann doch irgendwie mehr aus. Und da sollte mal irgendjemand Kluges sich überlegen, was da zu tun ist. Also, ja. Wenn wir nicht die Linksextremen als Sklaven verkaufen, wenn die sich das nächste Mal auf der Demo daneben benehmen? Ab ins Gulag. Nee, in andere Länder oder so. Die Arbeitslosen. So, ja. In die Gulags andere Länder. Der Rentenbeitrag könnte dramatisch steigen, ja super. Rente ab 70, darauf freue ich mich schon. Mhm. Ich bin ja selbst recht jung, okay? Was kommt auf mich dann zu? So Rente 70, 72. So. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben... Ich glaube, die verstehen nicht, dass ich vorhabe, 100 Jahre alt zu werden. Ich kann das auch sein, ja, dass sie dann einfach sagen, Rente, welche Rente? Seit der Währungsreform von 2047 gibt es keine Rente mehr. Aber ich finde, der Staat sollte sowas subventionieren wie Leute, die sich entscheiden, aktiv 100 Jahre alt zu werden und dann halt so einen Gesundheitsplan dann strikt verfolgen müssen, damit sie auch 100 Jahre alt werden können und bekommen dann auch gute Rente. Ich kenne da so eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, wo das Problem dann auch da ist und dann gibt es halt Leute, die Unfälle inszenieren, Verkehrsunfälle zum Beispiel. Du kriegst dann dein Ziel, dann fährst du raus und baust einen Unfall und dann hinterher kriegst du deine Prämie, je nachdem, wie viel der Rentenvertrag von der Person noch wert war. Also ich finde, die Geschichte ist schlecht. Ich finde, die Geschichte ist schlecht. Okay, die unterstellt Leuten, dass sie auf Belohnung hinarbeiten würden und den kürzesten Weg dahin nehmen würden. Ich hatte schon einen guten Begriff dafür. Sozialverträgliches Frühableben. Ja, genau. Aber das Lustige ist am Ende, die Protagonistin will ihrer Tochter nämlich dann nicht das Kleid für die Prom kaufen, das sie haben will, sondern ein billigeres, obwohl die so viel Geld verdient. Und dann wird sie natürlich am Ende von ihrer Tochter über den Haufen gefahren. Geil, oh, das ist ja richtig cool. Und was ist das hier? Demonstranten stören den Vortrag. Ja, richtig. Ja. Ich finde das vor allem gut, er steht schon nickend daneben. So. Er macht schon so, ja genau, ich bin verantwortlich. Ich kriege bei diesem quakigen Tonfall schon die Krise. Das finden wir scheiße. Ja, das ist ein super Argument. Ne? Meine Güte, ey. Ich finde, um ehrlich zu sein, wenn du pauschal Studiengebühren für so Studiengänge wie Gender Studies, Woman Studies, Ethno-Ethnic Studies einführen würdest, finde ich das absolut in Ordnung. Also sorry. Genial. Man könnte auch einfach hingehen und sagen, da wir ja zum Beispiel eh schon die Kirchensteuer haben, dass wir auch, wenn du es in der Uni machen willst, du es machen kannst, aber hast dann halt ja auch Gebühren dafür dann zu zahlen. Und dann können wir das dann aufweiten auf sämtliche so autoritär-ideologischen Kreise, so Bildungskreise und sagen, ja hier, bitte sehr. So, ja, also analog zu der Kirchensteuer bezahlen wir ja. Wir bezahlen ja alle dafür, dass die Leute da eine Ausbildung bekommen, wenn sie keine Gebühren bezahlen. Ich glaube, die verstehen halt einfach nicht, dass jeder Euro, den du für so ein Studium ausgibst von irgendwem, muss halt irgendwer morgens um 5 Uhr aufstehen und sich ans Fließband stellen und 8 Stunden mal lochen. Ja. Und ich würde mal gerne wissen, was haben die Leute hier bei uns im Land, die halt jeden Tag arbeiten gehen, um damit ihre Steuern halt zu entrichten, was haben die für eine moralische Verpflichtung, potenziell allen willigen Studenten auf der Welt ein kostenloses Studium zu finanzieren? Ja, Und dann noch so Sachen studieren wie Literatur, Kunstgeschichte des Mittelalters und dich danach aufregen, dass du keinen Job findest. Ja, vor allen Dingen danach niemals in Deutschland arbeiten gehen, ne? Also Studium machen, wieder abhauen, niemals hier arbeiten, nicht 1 Euro Steuern bezahlen, das heißt, es kommt halt auch nie wieder rein. Das klingt jetzt nach so einem Klischeespruch, aber das kann auch nur von irgendwelchen Idioten kommen, die noch nie 40-Stunden-Woche gearbeitet haben, die das überhaupt nicht wertzuschätzen, die das halt überhaupt nicht wertzuschätzen wissen, dass es halt das Geld nicht im Geldautomat wächst, sondern dass das Menschen erwirtschaften müssen. Ja, das ist, was mich halt echt irgendwie verwundert, ist, wissen die nicht oder haben die vergessen, dass es die Möglichkeit gibt, Stipendien zu bekommen, wenn du dich anstrengst und was schaffst? Ja, da hast du das Problem. Ubex. Ja, die wollen Sachen umsonst, die wollen sich doch nicht anstrengen. Nee, meine Frage ist, ob die das einfach ignorieren, ja, bewusst. Ja, mal, warum machen die zum Beispiel ein Computerspiel, haben. Warum machen die ein Computerspiel in Twine, statt ein richtiges Computerspiel zu machen? Weil sie faul sind. Ich meine, Leute, Alter, ich meine, wenn du was haben willst, dann musst du schon die Möglichkeit haben, das auch aufzuhalten. Jetzt hör doch mal auf mit deinem sowjetischen Postkolonialismus. Du kannst doch nicht einfach einen Anspruch auf was erheben, ohne dafür was leisten zu können, was nachweist, dass du es wert bist, Alter, meine Fresse. Also ich würde vorschlagen, Studiengebühren ja, aber dann mit einem entsprechenden Förderinstrumentarium, damit du halt die Leute aus nicht so vermögenden Haushalten nicht hinten runterfallen lässt. Ja, ich weiß, wenn deine beiden Eltern irgendwie Doktoren sind oder wenn deine beiden Eltern halt, keine Ahnung, einmal Putzfrau und einmal Barkeeper ist, dann sind das schon unterschiedliche Verhältnisse. Könntest du ein Arbeiterkind vormachen, weißt du? Ich habe auch noch neulich rausgefunden, warum es so viel Geld überhaupt in diesem Gender Studies Sektor überhaupt da zusammenkommt, ne? Zum Beispiel an den Unis in Amerika. Ja? Und der Grund ist, weil nämlich die Leute privat Bücher schreiben mit all so einem Quatsch drin, dass dann nicht getestet wird von irgendwie bis auf wissenschaftliche Arbeit hin, ja, aber Unis diese Bücher kaufen müssen, ja, und das ist der Grund, warum diese Bereiche dann irgendwie so finanziert sind, ja, es kommt alles daher, dass da Leute Bücher drin schreiben in diesem Bereich, diese dann nicht getestet werden, überhaupt nicht getestet werden auf wissenschaftliche Arbeit hin, aber die Unis müssen das kaufen, die müssen dafür zahlen. Und die Leute müssen dann auch selbst die Bücher dann kaufen. In den USA ist es ja so, bei den ganzen Gender-Kram, da hast du ja 80% der veröffentlichten Papiere haben nicht mal mehr eine einzige Zitierung. Das ist halt lächerlich. Also, genau. Ich frage mich halt, was an dem Modell so abwegig ist von diesen nachgelagerten Studiengebühren, dass man halt einfach sagt, wenn du dein Studium erfolgreich abgeschlossen hast, hast du noch ein paar Jahre Zeit, um dich in deinen Job einzuarbeiten und dann fängst du halt an, langsam einen Teil deines Studiums halt wieder zurückzuzahlen. Also, dass du halt die Möglichkeit hast zu studieren, auch wenn du keine reichen Eltern hast, weil du es halt erstmal tun kannst. Und wenn du dann fertig bist und dann gut verdienender Ingenieur, Arzt oder weiß der Geier was bist, dann zahlst du halt jeden Monat wieder 50, 60 Euro zurück. Oder weißt du was? Also ja, das hast du aber immer noch aber das Orchideenfächer-Problem. Nee, das kann man lösen. Das ist ganz einfach zu lösen. Du machst es so, okay, dass du jetzt zum Teil als, weißt du, so als Bedingung, ja, wenn du jetzt irgendwie Ethnologie studieren willst oder keine Ahnung, Religionswissenschaften oder Gender Studies oder sonst wie. Ja, genau, Soziologie und so Bereiche, ja, dass du, also das muss nicht unbedingt aufs ganze Fach sein, das können einfach nur einzelne Kurse sein, die wichtig sind für dein Bestehen, ja, aber wenn du die belegst, wirst du jeden Morgen von einem Stromschlag geweckt, ja, so, und das wird dann Leute schon so, das muss halt aktiv dann beworben werden, so, hier, komm, lass dich doch schocken, ja, von dem Wissen, ja. Ach was, die sollen einfach mal ein Jahr lang als Berufskraftfahrer arbeiten, morgens um 2 Uhr aufstehen, damit sie um 4, weiß ich nicht, Post laden können bei DHL oder sowas, ja, und das bei einer 60-Stunden-Woche zu unmöglichen Arbeitszeiten in einem der unbeliebtesten Berufe Deutschlands. Und wenn sie das durchhalten, haben sie damit das Durchhaltevermögen bewiesen, das man eventuell für ein Studium braucht, ja, und dann kann man die meinetwegen auch auf die Universität loslassen. Ja. Oder früher war das ja Pflicht, dass du eine Ausbildung haben musstest, bevor du studieren kannst. Ich fand das eigentlich auch gar nicht schlecht. Da kannst du dann, wenn du derjenige bist, der dann 12 Jahre Studium macht und am Ende doch abbricht, dann hast du zumindest noch eine Ausbildung an der Hand. Wir machen es wie die Spartaner, Leute. Wir anstatt dass wir Kinder von der Klippe stürzen, wenn die einen Defekt haben, nehmen wir Leute und wenn die einen Defekt haben... Studenten! Ja, dann werfen wir sie von der Klippe, wenn sie so... Meine Freundin hat auch so ganz nicht faschistisch irgendwie angedeutet, dass es doch ganz gut wäre, so wenn wir Leuten, die da, keine Ahnung, 18 Jahre alt geworden sind, allen Leuten im Land dann so einen IQ-Test vorlegen, so einen Test, und wenn sie da gut abschneiden, dürfen sie leben, wenn nicht, dann weg mit dir. Ja, so, das finde ich auch cool. Damit könnte ich mich anfreunden. Ich habe sie lieb. Mäßig faschistisch, muss schon sagen. Ich habe sie lieb. Aber ich fände es so bei der Einwanderung nicht schlecht, dass der Alt-Right ist. Und jetzt heißt man Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Und jetzt kommt meine Meinung. Dass wirklich die Kindergärten sind. Also ich würde eher sagen, es ist die Tatsache, dass man in Deutschland halt eben auch gute Alternativen hat zur Hochschulbildung. Also wie halt eben. Ich glaube, man sollte halt einfach nicht in der Live-Diskussion mit Christian Lindner ficken. Das geht immer schief. Christian Lindner fickt zurück. Ja, er ist halt, also ich weiß nicht, ich glaube, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, ist, wie er diesen Zwischenrufer von der SPD im Düsseldorfer Landtag halt einfach komplett auseinandergeschraubt hat. Ist immer eine ganz dumme Idee, sowas zu machen. Also man muss halt auch sagen, also die stellen sich halt auch einfach selten dämlich an. Ne? Und er ist halt einfach auch so ein rhetorisches Ausnahmetalent. Und ich glaube, eine bessere Wahlkampfwerbung hätte er gar nicht kriegen können, als dass sich diese Idioten da auf die Bühne stellen und dann einfach so einen schwachen Auftritt hinlegen. Ja, da muss halt schon was dahinter sein, wenn du dann eine Veranstaltung stören möchtest. Weißt du, ein gemaltes Plakat von dir ist halt irgendwie dann doch ein bisschen schwach, wenn du da noch zwei Parolen rausbrüllst und sonst nichts dabei ist. Ist halt ja, schon. Da stand Rassismus drauf. Also ich meine. Ja, weil du ausländischen Kindern die Finanzierung verweigerst. Ich glaube, das ist in dem Video nicht drin. Da gibt es auch noch eine 1,5-Stunden-Version von dem ganzen Spaß. Und er sagt auch später, also er geht dann darauf ein, wie dieses Modell überhaupt entstanden ist. Und meint dann so, naja, wir sind, also wie wir jetzt heute gehört haben, ist das ja so schlimm, dieses Modell. Deswegen könnt ihr uns doch jetzt bestimmt auch erklären, wie dieses Modell überhaupt aussieht. Und dann hält er denen das Mikrofon hin und die sind halt total aufgeschmissen, weil die das gar nicht richtig erklären können. Ja. Das Ding ist halt, du kannst ja schon Ausländer studieren lassen, so, aber dann mach das bitte als Entwicklungshilfefonds und nicht aus dem normalen Bildungstopf. Hier in Heidelberg wurde diese Frage auch schon so beantwortet, dass die jetzt zu zahlen haben. Also die haben hier zu zahlen fürs Studium, wenn sie wollen. Wenn sie studieren wollen, müssen sie machen. Es ist ja vor allen Dingen, hat dieses Modell halt zig Ausnahmen. Also es gilt sowieso nicht rückwirkend. Das heißt, wer jetzt schon studiert, ist davon nicht betroffen. Wer Bildungsinländer ist, ist davon nicht betroffen. Das heißt, wer in Deutschland seinen Uni-Zugang erworben hat, das heißt, wer in Deutschland sein Abitur gemacht hat, der ist davon nicht betroffen. Flüchtlinge sind davon nicht betroffen. EU-Leute sind davon nicht betroffen. Ne? Und also es geht halt wirklich nur für Nicht-EU-Ausländer und auch da unter Auflagen. Ja, das ist halt einfach jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass es halt ja dieselbe Methodik, die verwendet wird, die kommt immer wieder durch. Dieses, wenn du lang genug suchst, dann findest du Rassismus. Ja. Also die suchen nach Sachen, um einfach ganz schnell wie möglich, so schnell wie möglich Rassismus zu schreien und Plakate zu machen und so Auftritte zu stören. Ja, suchen. Ich meine, die hören nur Ausländer und denken sich so, ja, das muss Rassismus sein. So. Ja, genau, das meine ich ja. Das meine ich ja. Die wollen eigentlich einfach nur ihre Methodik verwenden, irgendwas finden, worüber sie sich aufregen können und dann Gespräche unterbinden. Ja. Naja, ich glaube, da geht es halt um was, also das ist ja, worum es da ja hauptsächlich darum geht, ist das halt, dass man öffentliche Räume besetzt. Na, das ist ja einfach so eine kernfaschistoide Methodik, dass ich halt einfach versuche, die Hotspots der Meinungsbildung, dass ich die halt besetze und jeder, der mir da nicht passt, den mobbe ich da halt einfach raus. Ja, Postmodernismus, ne? Nicht immer, aber sehr oft. Ja, aber immer wieder. Oftmals wissen die Subjekte selber nicht, was für Taktiken sie da anwenden. Ja. Oder Abel kann es herausdeuten. Ich weiß, wer schuldig ist und wer das nicht. Das ist auch so ein Teil. Ne? Die Leute selbst, die da rumbrüllen, die haben oft überhaupt keine Ahnung, in welchem Sumpf sie sich da gerade bewegen. Ja, die wissen nur einen Teil davon und den Teil mögen sie und deshalb machen sie es. Aber was da alles noch mit drin hängt, uff. Ja, das hier finde ich jetzt extrem lächerlich. Also nach gerade von den Grünen. Ja, wir haben ja in der Debatte bei das Netz.de die ganze Zeit gehört, wie furchtbar das war, der Renate Künast irgendwelche Zitate anzuhängen, die gar nicht ihre waren. Das war der pure Hass, da braucht man dringend Gesetze gegen. Also so viel zu dem Thema. Und sowas. Und ich finde, um ganz ehrlich zu sein, ich möchte in der Öffentlichkeit leben, wo du sowas machen kannst, ohne dass du dir einen Kopf machen musst, dass übers Netz.de Schergen zu dir nach Hause kommen, deinen Computer mitnehmen und dich wegen Fake News anklagen. Also ich hätte gerne, dass man so ein Ding machen kann, aber ich finde es von den Grünen echt krass, die ja in Berlin wollen sie ja einen extra Richter für Hate Speech einbestellen, der nur im Internet Leute verurteilt, die Harambe geschrieben haben. Ja. Kennt einer von euch den Begriff Abmahnanwalt und weiß, worum es sich da handelt? Ja. Also, das sind ja dann von Grevenreuth fällt mir da ein aus alter Zeit. Zum Beispiel, ja. Das sind halt die Leute, die irgendwelche Köder in Torrent-Seiten auslegen und dann halt IP-Adressen sammeln, dann halt dank auch der Vorratsdatenspeicherung herausfinden lassen, wer sich denn da jetzt einer Copyright-Verletzung schuldig gemacht hat und dann einfach mal 1000-millionenfach Abmahnungen losschickt. Ja. Und ich befürchte, mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn das nicht ordentlich gehandhabt wird, haben wir genau so eine Situation schon wieder. Ja. Ja. Also das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dieses Nevermind Bollocks Farbdesign von den Anzeigen, aber jetzt muss ich es sagen. Es kommt schon ein bisschen ran. Für die jüngeren Zuschauer muss man vielleicht dazu sagen, das ist ein Album von der Punkkapelle The Sex Pistols. Ich glaube, der Christian Lindner ist ja auch so der Johnny Rotten der deutschen Politik momentan. Meinst du? Ach, wer, wenn nicht er? Hm. Ja, Ralf Steger ist pure Anarchie. Ja, der Herr Steinhöfel, der spricht hier über die Berichterstattung über die Trump-Russland-Affäre, die sogenannte, und zeigt halt in diesem Text, zeichnet er halt ganz gut nach, was dazu so erzählt wurde und dass halt da nichts dahinter steht, aber dass in den Medien auch in Deutschland halt immer wieder so hingestellt wird, als wäre da irgendwie was dran, als wäre das halt eine richtige Sache, irgendwie die Trump-Russland-Affäre. Aber wir haben da halt noch keine... Ja, gerade jetzt hetzen sie ja seinen Sohn irgendwie durch alle deutschen Nachrichtenseiten, weil der angeblich irgendwie mal mit Russland telefoniert hat oder was auch immer. Ja, das steht ja, hier das auch ein Setup war von der Hillary Foundation. Also das waren Angestellte von der Hillary und sie hat sich ausgegeben als irgendwas mit Russland und dann wollten sie ihn da abkassieren. Also. Ja, kommt in die Quellen auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, weil es halt alles da drin ganz gut zusammengefasst wird. Die Bottomline ist, es gibt keine Trump-Russland-Affäre. Ja, also zumindest noch nicht. Ja, das war auch eine ziemlich üble Sache hier, dieses Restaurant. Das muss jetzt schließen. Und zwar, weil da Pegida-Leute essen waren. Also häufiger. Und dann gab es so einen wunderbaren... Dann gab's so also nach der Kneipe in Duisburg und der Kneipe in Schleswig-Holstein jetzt das dritte Lokal, das gezwungen wird, dicht zu machen, weil da die falschen Leute verkehren. Und das ist noch nicht mal irgendwie die Deutschland-Schenke oder irgend sowas, sondern das ist einfach ein Italiener. Also der Typ, der das macht, ist auch aus Sizilien, stand hier, glaube ich, drin. Okay, und die Brauereien haben ihm gekündigt. Oder die Brauerei. Na super. Ja, komm, Alter, das ist halt auch lächerlich. Also, sorry, ich kenne ja Ahnung. Also, wir wollen halt kein braunes Bier in Sendling. Sag mal, was ja. Seid ihr bekloppt? Das ist irre, ne? Sie sind nie als politische Gruppe aufgetreten, haben keine Flugzettel verteilt, sind auf Bier und Pasta gekommen. Das darf jeder in unserem Land, der bezahlen kann. Ihr dummen Schweine habt eine Existenz kaputt gemacht. Mit eurem Gebrüll. Ja, auch weißt du, Alter, wenn die da keine Flyer und nichts verteilen oder einfach nur hingehen und essen, wo soll denn der Wirt riechen, wer das ist? Also, ich. Ja, auch wenn man darauf hinweist, würde ich mich darauf zurückziehen, dass, wie ihr es gesagt habt, solange hier niemand randaliert oder irgendwelche Parteipropaganda auslegt, wenn ich das nicht will, leckt mich am Arsch. Naja, erinnert euch doch mal an dieses Café in Berlin, was halt irgendwie so von so einer Kette übernommen wurde und dann haben da irgendwelche Autonomen regelmäßig die Steine in die Scheibe reingeschmissen. Ne? Also das ist ja mittlerweile gang und gäbe scheinbar, dass man dann halt gegen irgendwelche Läden dann halt so Front macht, wenn da irgendwas passiert, was einem nicht passt. Ja, und in der Regel hast du dann einen Franchise-Vertrag, versuchst dich in deiner halben Scheinselbstständigkeit mit einem Café und dann schmeißen sie dir die Scheiben ein. Ja, vor allem in Berlin war das auch noch, das war eine Geflüchtete, die dann halt irgendwie sich da eine Existenz aufbauen wollte und die haben sie dann wieder kaputt gemacht. Und in Duisburg gab es ja einen ähnlichen Fall, wo dann ein Kneipenbetreiber halt sagte, alle Parteien bis auf die FDP wären wohl regelmäßig bei ihm gewesen, um da irgendwelche Stammtische abzuhalten. Das heißt auch die AfD. Und dann wurde der Laden einfach so oft von der Antifa platt gemacht, bis der schließen musste. Und in Schleswig-Holstein ist es auch passiert, bei der Landtagswahl da. Ja, das in Holstein, das hatten wir, glaube ich, sogar einmal in einem von unseren Streams. Das macht mir halt persönlich Angst, weil du halt nie weißt, wo hört das auf. Weißt du, was kommt als, welche Partei ist als nächstes dran? Ne? Was ist, wenn sie die AfD kaputt gemacht haben? Ja, wen trifft es dann? Ja, also hier, guck mal, wenn ihr das schon liest, nun will er sich erstmal ausruhen von den Deutschen. Richtig, richtig krass. Also, weißt du, geht dann wieder nach Hause und sagt, ich habe es probiert und ich war nicht politisch korrekt genug, die Deutschen sind verrückt, keine Ahnung. Genau, die Falschen haben bei mir gegessen. Ich habe meine Pasta nicht so gekocht, dass sie den schlechten Menschen nicht schmeckt. Ich frage mich halt, was... In Italien dann, ne? Wenn er sagt, ja, da waren so, ach, Faschisten kann man es nicht nennen, aber so die Richtung, die Italiener, warum, ich bin auch ein Faschist. Ich frage mich halt immer, was gibt das für ein Bild nach außen von Deutschland? Also wir beschweren uns ja immer zu Recht halt über die Türkei oder Russland, wenn da halt ein scheiß Klima herrscht. Ich meine, was denkt sich, keine Ahnung, so ein Italiener oder ein Spanier oder so, wenn der halt hört, was hier alles abgeht, mit Netz-DG, mit Kneipen, die schließen müssen, mit G20-Krawallen, so, was macht das für ein Bild von uns nach außen? Ja, das ist schon hart. Muss man sich ja die Frage stellen, ob das eine Gesellschaft ist, in der man so leben will. Ich warte jeden Tag drauf, dass Barbarossa mit seiner Armee aus dem Kiffhäuser kommt, aber es scheint noch nach unten zu gehen. Ja, hier ging es jetzt irgendwie darum, dass diese BDS-Kampagne irgendwo nicht auftreten durfte oder sowas. Glaube ich, es war nicht von mir. Aber auf jeden Fall in irgendeinem Jugendzentrum oder sowas, glaube ich. Das kommen wir nochmal hoch. München will Kritik an Israel einschränken. Stadtratsantrag von SPD und CSU sieht Einengung der Informationsfreiheit vor. Ja, wobei das wieder Editorial hier ist von denen halt, ne? Also so sehen die das halt. Da steht halt natürlich nicht drin. Also es geht halt darum, dass irgendwie diese Veranstaltung da nicht stattfinden konnte in so einem öffentlichen Bereich irgendwie, was sich irgendwie drüber aufgeregt hat und. Ja, das ist ja in jedem Fall scheiße. Alter. Ich kann jetzt die BDS-Kampagne auch nicht wirklich ab. Ja, ich aber auch nicht. Und die haben ja halt dann auch wieder viele, viele Parallelen halt mit irgendwelchen Leuten, die alle schon mal sich da sympathisant irgendwie gezeigt haben, die man dann ja quasi auch nicht mehr nirgendwo mehr sprechen lassen dürfte, wenn das jetzt das Kriterium dafür wäre. Ja. Ja, auf jeden Fall die Leute, die das entschieden haben, sehen sich natürlich nicht so, dass das jetzt irgendwie die Freiheit groß einschränkt. Hier war irgendwo so ein Zitat von wegen, ja, Meinungsfreiheit, das heißt ja nur, dass man gegen den Staat irgendwie nichts machen könnte, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie irgendwo auftreten darf oder so. Ja, so das übliche Krams. Dann mit der einen von dem Judenverband hier, mit von wegen, finden wir gut. Und so weiter. Kommt auf jeden Fall auch in die Quellen. Ja. Das Betreuer war von Bombenbauer ist vermutlich Islamist. Der 13-Jährige hat im vergangenen Jahr einen Bombenanschlag in Ludwigshafen geplant. Seitdem soll der Deutsch-Iraker von einem Psychologen betreut worden sein, der Selbstverbindung zur islamistischen Szene haben könnte. Ja, wobei man hier das haben wir so in der Form doch schon jetzt öfters mal gelesen, oder? Ja. Zum Beispiel auch die Leute, die da bei der Integration helfen, Verbindungen haben zu Salafisten oder selber Salafisten sind. Das kann sein, ja. Allerdings ist es natürlich auch sehr, könnte, eventuell und so weiter. Ne? Also wissen wir jetzt natürlich nicht, wie ach, die stört dieses Wieselwort. Ja, also wie stark jetzt dieser Verdacht da jetzt wirklich ist, das können wir jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Aber ich fand das auf jeden Fall, also ich hatte das irgendwie überlesen, dass der erst 13 war. Das erklärt das natürlich. Ja. Ich hatte das eigentlich hauptsächlich mit reingenommen, weil der halt hier irgendwie so einen Betreuer bekommen hat. Und ich dachte mir nur so, okay, die Leute wollen irgendwo einen Sprengstoffanschlag machen und dann kriegen sie irgendwie einen Betreuer. Aber wenn der natürlich noch minderjährig ist, dann... Ja, als wenn er 13 ist, ne? Macht das natürlich Sinn. Ich weiß auch gar nicht, mit was wurde der nochmal erwischt? Wie ein Rucksack voller Streichhölzer oder irgendwie sowas? Ja. Was, wie stand das irgendwo? Ich kenne mich jetzt im Bombenbau nicht so gut aus, aber ich glaube, da brauchst du mehr zu. Ach so, okay, hier steht der Betreuer, handelt sich laut Report Mainz um einen 30-jährigen Psychologen. Ah ja. Als Ordner. Auch soll er 2013 an der Lesaktion teilgenommen haben, bei der Koranausgaben an Passanten verteilt wurden. Ja, okay, ja. Wenn das natürlich die Verbindung ist und wenn das wirklich war, dann denke ich das mal schon, dass er die Islamisten-Szene irgendwie angehört. Ja. Hm. Okay. Ja. Das war von Mars. Oh, ja, ich weiß nicht, ob wir uns alle von diesen wunderbaren, eigentlich die erste ist eine Zusammenfassung von den anderen. Den können wir uns mal ansehen. Es ist wieder so ein Gamergate-Thema eigentlich. Ich sehe schon. Es gab halt diverse Veranstaltungen. Diverse Veranstaltungen. Bei der Game Developers Conference 2017. Super divers waren die, weil da waren nur Leute von einem gewissen Typus, also Frauen, Schwarze, Latinos oder LGBTQ. Ja, so geht die Diversität. Super divers, also kannst ja, wie gesagt, mal das erste, aber da ist Musik drin und so, vielleicht drehst du es ein bisschen schneller. Mach mal lieber das letzte, das klingt für mich eigentlich am interessantesten, LGBT. Okay. Möchte ich mal gucken, was das damit auf sich hat, ich verfremd das auch, oder? Ja, mach das, weil da ist viel Musik. People who are LGBTQ are already underrepresented in gaming, so I think it's really important to have these kinds of events so we can meet each other and form a community and support each other, encourage each other and really strengthen. Warum eigentlich? Ja, das habe ich mich bei jedem Video gefragt. Warum müssen die so unbedingt sich da über ihre Sexualität als Community oder auch über seine Hautfarbe? Warum muss man da in so einer Community? Das erinnert mich an so ein Video von Al Jazeera, das habe ich gestern gesehen, das habe ich nicht in ein Forum gepackt, aber in dem Video geht es darum, dass die Erschafferin bei den Sims für den Mod für schwarze Haut und schwarze Haare und so, ne, dass die Person da interviewt wurde und die haben da erstmal so gesagt, okay, hier, die hat so ein tolles Ding selbst gemacht und cool und die Community hat es dann unterstützt und aufgegriffen und yeah, ne, aber dann bringen sie immer wieder diese Statistik rein davon, dass hier Schwarze sind, mehr Schwarze spielen Spiele, aber wenn man jetzt an Gamer denkt, dann denkt man an weiße Männer, ja, und als sei das irgend so ein Problem. Ja, und dann auch noch, dass irgendwie nur 3% von Spielentwicklern auch wirklich selbst schwarz sind. Ja, das auch irgendwie dann so hingestellt wird im Raum, als sei es ein Problem oder irgendwas, was man beheben sollte. Das ist so schwachsinnig. Ach mein Gott, Alter. So dumm. Ja, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Strengthen each other as a community within gaming. So, ja. Was soll das? Ich denke, ihr seid für Vielfalt und nicht für. Ja. Aber was stellen die sich eigentlich vor, was dann anders wird? Also nehmen wir mal an, die kriegen einen Zauberstab in der Hand und morgen besteht die Gaming-Szene zu gleichen Kuchenteilen aus allen unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, ethnischen Herkunftsmerkmalen. Was ändert sich dann? Ach, dann ändert sich Folgendes, okay? Dann hat man nämlich die schon vorher existierenden Ideen und Systeme aufgebrochen und wir sind alle auf derselben Ebene gleich, okay? Es geht wirklich hier um die Gleichheit zwischen allen Ideen, wo man jetzt sagt, dass die Ideen, die jetzt funktionieren, ja, eigentlich nur funktionieren, weil wir das gesellschaftlich so sagen, ja? Und es gibt ja gar keine Wahrheit und es ist alles so unklar definiert und unsicher, ja, und nur weil deine Wahrheit jetzt, du sagst, sie stimmt, ja, heißt es nicht, dass die anderen falsch sind. Das ist genau dasselbe Muster, was du halt siehst, auch wenn es um Wissenschaft geht, ja. Heißt das, wenn ich kurz einhaken darf, heißt das, wenn dieses große Ziel dann halt erreicht ist und die Parität ist da, wenn dann bei Counter-Strike einer die ganze Zeit campt und den anderen headshottet, dann beleidigt er den nicht mehr aus Wut. Genau, das wäre sozusagen, das wäre halt das ideale Ding, ja, wo du egal was du tust, egal wie du dich entscheidest, deine Handlung auch keine Folgen haben, ja. Okay. Und das heißt, dieses legendäre alte Video von dem Typen, der bei Counter-Strike hat einfach im TS komplett ausrastet, das würde deiner Vergangenheit angehören, weil dann alle Emotionen wären dann nur noch auf Liebe gepolt. Ja, also nicht, genau. Also du, die Idee dahinter ist halt dieses, sagt dir der Begriff so, check your privilege was, ja? Ja, ich liebe meine Privilegien. Ja, ich check jeden Tag und freue mich, dass ich sie habe. Der Grund, warum man dir das sagt, ja, ist, weil man dir damit signalisieren möchte, dass du dein Verhalten umzuerziehen hast. Du hast es zu verlernen, ja? So, du hast Privilegien. Aber warum? Ich lebe doch voll gut damit. Ja, aber das Ding ist, die anderen leben damit nicht gut und du musst dich jetzt aufopfern, damit andere sprießen können, obwohl sie selbst vielleicht sich das nicht verdient haben. Ja, aber wenn jeder an sich denkt, ist doch auch an jeden gedacht. Ja, na, da widersprechen dir halt die Leute. Ja. Die sagen dann hier aber, ja, eben deswegen dürfen wir kein festes Narrativ haben. Wir dürfen keine feste Richtung haben. Deswegen, paradoxerweise, gehen sie dahin und sagen, hier nehmt unseren Narrativ. Ja. Hey, lass uns eine Runde Counter-Strike Global Love spielen. See, like, big events like this, where there's such a huge variety of people from such different backgrounds, it's been really valuable. And to have something so, like, open-facing and from such a, like, a huge platform holder, it's been really exciting. Ja, Einfluss. Wir kriegen Einfluss. Das ist so exciting. Wir dürfen unsere Gruppe hier klein halten und Einfluss. Also das Ding ist, postmodernistisch betrachtet, sind die Leute ja schon für einen offenen Diskurs von allen möglichen Ideen. Der Punkt, der halt wirklich ganz, ganz groß raussticht, ja, ist, dass sie dann hingehen und sagen, dass die vorher existierenden Ideen schon ihr Privileg davon, dass sie schon vorher existiert haben, zu verlieren haben. Ja, also das... I think as an industry we've taken a long time to adapt to including players outside of the usual expectations. I think an event like this today helps us. Dieser Satz ist so complete and utter Bullshit. Natürlich gab es überhaupt keine Schranke, ob du mit Videospielen anfängst oder nicht, bezüglich deiner Sexualität. Was ist das für ein völliger Blödsinn? Und ja. was ist, wenn du jetzt hypersexuell bist? Und dann hast du keine Zeit zum Spielen. Dann hast du keine Zeit zum Videospielen. Ja. Hast du wieder Quatsch erzählt, also tut mir leid. Also. Okay. Wird mal ein bisschen diverser. Das ist ein ständiger Kampf gegen den Status quo. Who weren't around the table for a long time. And just get more people involved in the conversations. If you have different gender identity than a lot of people, or if you have a different sexual orientation than a lot of... Get more people involved in the conversation. Was soll das überhaupt bedeuten? Es geht um Computerspiele. Ihr sollt euch nicht unterhalten, ihr sollt Computerspiele spielen. Das ist ja genau das, was ich meine. Die Postmodernisten und Social Justice-Leute, die sehen die Sachen halt so, dass du deine eigenen Lebenserfahrungen hast und die sind spezifisch an deine Identität gekoppelt. Ja? Das heißt, wenn wir Quoten einführen in allen möglichen Bereichen, ist an jeden gedacht. Ja. So. Und das heißt, es geht darum, dass ein Spiel soll nicht mehr ein Spiel sein, in dem man sich die Zeit vertreibt, sondern es soll ein politisches Vehikel sein. Ja, eben, ja, das war ja auch das große Ding, wogegen Gamergate vorgegangen ist, ja, und gesagt hat, hier, not your shield, ja, und gesagt hat, Leute, hört auf, irgendwie da jetzt Politik mit reinzubauen, wir wollen einfach nur unsere Spiele zocken und in einer möglichst unzensierten Version, ja. Ja. Ist das der Grund, weswegen bei Battlefield 1 auch in der Reichswehr schwarze Soldaten sein mussten? Der Grund dafür ist ja genau der Grund. Obwohl das historisch totaler Bullshit ist? Ja, der Grund ist, da Leute beschweren sich darüber. Ja? Große Firmen stellen Leute ein, die dann so, weißt du, so mit ihnen so interagieren und ihnen so Fokusgruppentesting und so Sachen machen. Ne? Das ist der eine mögliche Weg. Der andere ist, sie sehen, dass jetzt Social Justice irgendwie so voll der Hype ist und wollen einfach Geld haben von den Leuten. Deswegen machen sie es. Ja? Also ich wollte schon immer schwarze Frauen in Nazi-Uniformen erschießen. Ja. Also ich finde das super, dass sie das endlich realisieren. Ja, weißt du, so schwarze Frauen in Rollstühlen, ja, mit Autismus, so erschießen, ja, das Beste. Ja. So, well, there are a lot of experiences that are specific to that, both as a gamer and within the game industry, and it's really important to be able to connect with people, share experiences, build that solidarity and build those connections. I think it's important for people to see that. Wenn ich fragen darf. Oder zum Programmieren, wenn er die ganze Zeit am Schwätzen ist. Ja, Conversation. Solidarität. Die anderen programmieren dann die. Ah, nee, das ist so, die machen alle nix. Weißt du? Die programmieren alle nicht und dann fällt es nicht auf. Das ist Solidarität. Das Lustige ist ja, ihr habt vollkommen recht. Das Lustige ist ja, ich beobachte das so und denke mir so, aber keiner redet da jetzt irgendwie und lädt da Leute ein zu solchen Dingen, die überhaupt nicht programmieren können. Das steht ja gar nicht unter Diskussion. So, wo sind denn die Leute? Ich meine, warum können wir nicht einfach Leute einladen? Warum können wir nicht ein Studio aufbauen? Verstehst du das falsch? Die treffen sich da, weißt du, tauschen ihre tollen Ideen aus und am Ende wird sich dann bei irgendwelchen großen Entwicklern beschweren, dass deren Spiele nicht divers genug sind. Ja? Nee, ich meine, warum geht EA einfach nicht hin oder Ubisoft oder wer, was weiß ich, wer sich da Social Justice auf die Brust schreibt, ja, gibt einfach eine Gruppe von Obdachlosen so 2 Millionen Dollar und sagt, hier, macht ein Spiel. Ja, und dann kriegen die nichts zustande. Was ist doch passiert mit Mass Effect Andromeda? Ja, aber kriegen die nicht zustande, stimmt doch trotzdem. Aber das müsste ja dann etwas sein, was Postmodernisten ja ganz toll feiern. Das ist ja, es halt. Aber das viele, ist, von, viele von den Obdachlosen sind aber auch weiße Männer, OPEX. Also das bringt ja nur nichts. Du hast das Prinzip da immer noch nicht verstanden. Gab es nicht mal dieses Browser-Game, Penner-Game, wo man dann, wo sich ja. Dass sich da auch ein Verband beschwert, dass es diskriminierend wäre, weil im Spiel musstest du ja mal so einen gewissen Alkoholpegel halten. Dann haben sie sich da irgendwelche Verbände beschwert und dann haben die kein Bier mehr getrunken, sondern Limo. Und dann mussten sie ihren Zuckergehalt im Blut hochhalten. Und hier, dieser Satz allein, der jetzt gerade auf dem Bildschirm ist. I think it's important for people to see that there's opportunity for everyone to be creative and to be their authentic self. Ja. Aber warte, wie bist du hier kreativ? Du triffst dich jetzt als LGBTQ und dann bist du kreativ, weil du hier einen Extrastuhl bekommen hast. Ja, guck mal, Leute, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach zu erklären. Es ist ganz einfach zu erklären. Es geht den Leuten nicht darum, viele Ideen zu haben. Es geht den Leuten darum, verschiedene Identitäten in einem Raum zu versammeln. Aber sie denken alle exakt identisch gleich. Ja. Das ist halt der Punkt davon. Deswegen kommt auch nichts zustande. Deswegen kannst du mir da auch irgendwie so random Person Generator Leute hinstellen. Da, keine Ahnung, dieser Typ mit seiner Brille und ja, so einem Shirt. Ja. Aber OPEX, was heißt nichts zustande bekommt? Die haben einen extra Platz bei Xbox Gaming GDC. Also die haben schon was zustande bekommen. Der Typ im Bild ist auch gar kein Mensch. Das ist ja, ein aber, Sinn. Aber halt, weißt du so, das Ding ist halt, ich würde einfach sagen, dass sobald du es geschafft hast, im Mainstream zu sein, bist du keine Minderheit mehr. Okay, denn wenn jetzt hier Xbox die Leute featured bei sich auf dem Kanal, ja, haben sie automatisch keinen Anspruch mehr darauf zu sagen, ja, aber es gibt noch andere Leute, die größere Privilegien haben. Ja, toll, super. Ja, so total schwachsinnig. Total schwachsinnig. Geht es nicht eventuell auch einfach darum, dass wenn man halt mehr Diversity bei den Spielcharakteren hat, dass man den Menschen, den weißen Menschen mit ihren Privilegien auch einfach die Möglichkeit gibt, mal in eine andere Haut zu schlüpfen und mal zu merken, wie schlimm das ist? Ja, also wie grausam man diskriminiert wird. Also ich fände es prima, wenn mal jemand ein Spiel designen würde, wo man eine schwarze Putzfrau irgendwo in der Karibik spielt. Also wenn es das geben würde, ich würde es mir sofort kaufen, auf jeden Fall. Das Ding ist, dass die Leute dann, dann passieren zwei Sachen, okay? Die erste Sache ist, Leute würden dich entweder anschreien, weil es nicht authentisch genug ist. Ja, das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, dass du Klischees wiederholst davon, dass schwarze Frauen wieder mal diejenigen sind, die da die Putzfrauen sind. Ja, das sind die zwei Sachen, die passieren. Und die werden aus derselben Gruppe kommen. To be creative and to be their authentic self. The autistic self. Ja. Sei dein autistisches Du. Kulturmarxisten. Ja, also was mich an solchen Veranstaltungen einfach stört, ist, dass da geht's ja eigentlich ganz wenig um Videospiele. Ja. Du hast halt da eben deine Crowd an Leuten, die sich alle für wahnsinnig progressiv halten und da miteinander quatschen und networken. Ja. Das können sie meinetwegen auch tun, aber nicht, wenn sie dann am Endeffekt wieder rummäkeln und sagen irgendwie, keine Ahnung, was der Mainstream macht. Das ist jetzt, wir müssen die Leute erziehen, indem wir ihre Videospiele verändern. Ja. Stell dir einfach mal vor, weißt du so, du bist da so ein richtig guter Programmierer, du weißt, wie du Spiele machst, du hast gute Ideen, ja, kommst in so eine Gruppe rein und sagst dann so, ja, ich finde, Frauen so haben jetzt schon Gleichberechtigung erreicht, in Amerika passt doch, ist alles ganz nice, Feminismus braucht man nicht so, ne? Wie vielen Leuten geht dann der Kopf hoch? Ja, so, oder du sagst so Schwarze in Amerika haben größeres Problem damit, dass sie einander angreifen, anstatt dass sie von der Polizei getötet werden. Und deswegen sollten wir, wenn wir schon eine Bewegung für Schwarze machen, dafür, dass das Leben von ihnen bedeutend ist, ja, irgendwie dann so Aufklärung von Verbrechen irgendwie mal in den Vordergrund stellen und nicht so Sensialisierung. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn mehr Leute aus diesen Zirkeln in die Firmen gehen, weil die Firmen sagen, oh, wir müssen uns hier noch den und den holen und einen Transmenschen und das, damit wir divers genug sind, dann sitzen die auch in den Firmen und werden über kurz oder lang jeden, der zum Beispiel vielleicht zugibt, Trump gewählt zu haben oder der Jordan Peterson auf Twitter folgt oder was auch immer, der wird dann Probleme kriegen mit diesen unangreifbaren Leuten, weil die sind ja, es gab so ein schönes Ding auf Twitter mit so vier Mädels drauf, irgendwie die eine war gut in dem und die andere war irgendwie Hispano-Expertin und die andere war hier Racial Consultant oder was auch immer und dann hast du daneben so einen Typ, der am Programmieren war. Ja. Also die kannibalisieren einander, sobald irgendeiner von der Parteilinie abweicht. Solange hier haben wir jetzt jedenfalls so ein Ding mal wieder zu Sexismus in der Tech-Branche, das passt da ja auch ganz gut rein. Also es ist mal wieder so dieses Ding von wegen, dass ja die Firmen im Silicon Valley alle so furchtbar rückständig wären und so. Und also dazu fällt mir dann immer wieder diese Nummer ein, damals mit Oculus, da wo so eine irgendwie die Frage gestellt hatte bei so einem Panel von wegen, ja, was tun sie denn, um ihren Gender Gap hier irgendwie zu beheben, weil da halt, weil halt bei der Firma kaum Frauen arbeiten. Und da hat ja dann irgendwie der Chef von der Firma irgendwie eine lange Antwort gegeben von wegen, ja, wir haben so viel gesucht und wir wollten ja unbedingt und tralala und so, was ja sicherlich auch stimmt, weil der Typ klang auf jeden Fall so, als wäre das wirklich ein Problem für die gewesen. Und hinterher hat sich herausgestellt, so die Fragenstellerin hat ihre eigene Firma mit irgendwas mit Virtual Reality, wo irgendwie drei Frauen arbeiten, die aber überhaupt nichts produziert, aber irgendwelche Fördergelder kriegt wegen Frauen sind gut oder so. Aber war das eine andere, dieses John Carmack von Oculus hat auch damals einfach gesagt, wir stellen einfach die besten Leute ein, Schluss ist. Als der das Gleiche gefragt wurde. Er hat einfach gesagt, nee, wir stellen die besten Leute ein. Ist uns egal. Das war das, glaube ich, sogar. Ich meine, es gibt einfach per Definition ja mehr Leute, als es freie Stellen gibt für einen Job. Okay, du brauchst nicht 10.000 Leute, die denselben Code schreiben. Okay. So, das brauchst du nicht. Okay, auf jeden Fall, dieses Ding hier ist halt von wegen so, ja, das ist auf der Arbeit und da sind Männer und Frauen und oh mein Gott, teilweise da gibt es dann irgendwelche Sprüche oder was, da gar nicht wie was. Wo ich dann nur sage, so ja, hier lieber Herr Beinecke, da die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist, Frauen dürfen nicht mehr arbeiten gehen, so fertig, Problem gelöst. Weil ansonsten ist das halt... Oder nur noch Frauenfirmen. Oder das, ja. Den muss man auch weniger bezahlen, dann sind es schon viel rentablere Firmen. Also. Ja, aber es ist halt hier von wegen mutige Frauen sind das hier wieder, die darüber reden. Also ich erinnere mich noch an diesen Ellen Powell-Ding, da, die steht hier zum Glück nicht drin, die das ja auch irgendwie versucht hat, da ihre Inkompetenz über, ja, ich bin eine Frau und die waren allgemein zu mir oder so. Und die wurde dann auch so hingestellt wie, ach, die ist so mutig, dass sich dagegen wehrt. Die meisten wehren sich ja gar nicht und tralala und dieses Zeug. Also. Ach. Weißt du, so einerseits lobe ich halt schon so Leute, die da hinkommen und sagen, es gibt positiven und negativen Sexismus, ja, und das macht doch durchaus Sinn, ja. Das Ding ist einfach nur, dass man, wenn man es anwendet, so inkonsistent darin ist, wie man es anwendet, weißt du, wenn irgendwie jetzt eine Frau irgendwie sagt, hier, sie bekommt auf Twitter Morddrohungen, dann meinen die Leute, oh mein Gott, das ist so schlimm, oh mein Gott, wenn aber ein Kerl sagt, ich bekomme Morddrohungen, ja, dann heißt es ja hier Male Tears und Boohoo. Ja, es ist traurig, wirklich traurig. Sie schließt ihren unangenehm detaillierten Bericht nicht wütend oder hetzend, sondern konstruktiv ab und liefert einen sinnvollen Entwurf für Firmenrichtlinien zum Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, sagte der Male Ally. Ja. Also ich tippe mal darauf, dass dieser Entwurf wahrscheinlich vorsieht, glaubt den Frauen, wenn die sagen, das ist irgendwie zu weit gegangen, so entlasst die Männer, fertig. Problem gelöst. Ja, das ist halt einfach so, du wirst ein Problem sehen, wenn du es sehen möchtest, okay? Wenn du Rassismus sehen willst, dann wirst du Rassismus sehen. Wenn du Sexismus sehen willst, wirst du Sexismus finden. So, also was da unten auch wieder dann als letztes stand, dass Frauen ja nur wollen, dass sie vor ständigen sexuellen Avancen geschützt sind. Also ich weiß noch, es gab schon mal hier oder da, sicherlich in den Filmen, wo ich gearbeitet habe, Sprüche, die in die Richtung gingen, aber davon ständig zu reden und das in der Firmenkultur, die doch schon extrem sensitiv ist, was das angeht. Ja? Also ist ja nicht so, dass heutzutage das was Kleines wäre, wenn sich jemand über Sexismus beschwert für die Firmen. Und die werden da schon hinterher sein, dass die da nicht in irgendwie Bredouille bekommen. Aber trotzdem wird noch weiter gejammert. Ständige sexuelle Avancen. Was haben die extra jemand angestellt, der hinter den Weibern herhechelt? Oder wie schafft die Firma das? Ja, das Ding ist, guck mal, du... Das jetzt hier mit dem politischen Einfluss beim ZDF, das war auch eine ziemliche Bombe, Alter. Ziemlich krasser Beitrag. Also, ja, sehr gut. Ich wollte jetzt auch gar nicht vorspielen, sondern nur empfehlen, halt eben, dass ihr euch den selber mal anguckt. Also hier. Ja, der ist ziemlich hart. War halt auch so ein Interview drin, das war wohl auch nicht von denen selber, sondern von irgendeinem anderen Kollektiv, das wird da auch irgendwie genannt. Die Fragen waren schon ziemlich gut und die Und die Antworten auch. Also es geht da so von wegen so, ja, warum wird das auf der Seite vom ZDF nicht geschrieben, welche Journalisten da jetzt zum Beispiel bei der Atlantikbrücke teilnehmen oder so. Und die Antworten dann gehen dann irgendwie in die Richtung so, ja, wir sind ja auch schon der Meinung, dass das irgendwie wichtig wäre. So, aber ja, ist halt noch nicht, tralala. Aber Problem ist es natürlich alles nicht, nö. Noch lustiger finde ich eigentlich die andere Frage nach den informellen Treffen. Also vor der Wahl von diesem Oberguru wird halt in informellen Gruppen, nämlich der schwarzen und der roten Gruppe sozusagen, den Freundeskreisen, genau, wird dann diskutiert, wen man dann am Ende wählt, also zutiefst demokratisch. Und die Fragestellerin fragt dann auch nach diesen Sachen, aber da wird gnadenlos abgeschmettert. Ja, das sind informelle Treffen, die haben nichts mit der Entscheidungsfindung zu tun. So, da gebe ich keine Auskunft zu. Aber da geistert doch irgendwie seit Ewigkeiten das Gerücht rum, dass die Ehefrau von Schäuble irgendwo im ZDF aktiv ist. Weiß da irgendeiner im Schwarm? Ich glaube, die Tochter. Im Schwarmbewusstsein hier was? Es wird gemunkelt, dass die Tochter von Schäuble bei der DG-Ton Host hier ist. Das ist von der ARD, die Produktionsfirma. Aber ich meine auch hier, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ist im Verwaltungsrat eine Vorsitzende. Das ist halt schon heftig, Alter. Ich kenne ja Ahnung. Ja, vor allem wurde ja vorher auch noch, das kommt in dem Beitrag ganz gut raus von den Kollegen da, wurde ja auch erzählt, es gäbe keinen Einfluss von Politik auf solche Gremien, ja. Und dann wählen sie die Tante zur Vorsitzenden. Ja, und außerdem muss man halt noch sagen, das ZDF liegt in Mainz oder sitzt in Mainz, und Mainz ist Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz, also ja. Es ist halt immer die Frage, was ist offiziell und was ist inoffiziell. Also ich kann jedem auch unabhängig davon mal die Fernsehserie Borgen, gefährliche Seilschaften, ans Herz legen, die auch durchaus von Politikern schon dafür gelobt wurde, dass sie sehr realitätsnah ist. Und da kann man sich auch mal so ein bisschen anschauen, wie so Verflechtungen zwischen Medien und Politik aussehen können und wie man das so nutzen kann. Natürlich ist es eine fiktive Serie, aber ich sag mal, wenn die schon dafür gelobt wurde, dass sie halt relativ realitätsnah ist, dann gibt das vielleicht mal so einen kleinen Anstoß. Ja, und dieses hier war von der FAZ, glaube ich. Auch über diese Malu Dreyer-Geschichte. Und hier stand dann irgendwie, das war dieses hier mit den, so sollen die Sender eingekaufte Spielfilme und Serien auf Abruf anbieten können, sagte Malu Dreyer in einem Interview. Und ja, da gab es dann halt dazu dieses Ding vom Kulturausschuss im EU-Parlament, was halt eben gesagt hat, dass das ein richtiges Verlustgeschäft halt ist für die Rechteinhaber. Also die ja eigentlich das nicht so gerne haben wollen, dass das einfach so veröffentlicht dass wird. Dass man sich Rosamunde Pilcher dann auch nochmal im... Ja. Ach Gott, ja. Ganz wichtig. Nee, es geht wahrscheinlich eher jetzt über irgendwelche Serien und Spielfilme jetzt von außerhalb eingekauft. Okay. Ja, die meinen ja auch, dass der Rundfunkbeitrag in den nächsten Jahren irgendwie noch teurer werden soll. Finde ich gut. Wofür? Hervorragend. Wofür? Für den Schrott-Content, den wir kriegen. Ich will noch mehr Funk haben. Funk finde ich gut. Also ich kann da gerne nochmal auf die Serie Borgen verweisen. Wie kann es sein, dass das dänische Fernsehen so eine Killerserie hinkriegt und alles, was bei uns irgendwie vom deutschen Fernsehen gemacht wird oder von den öffentlich-rechtlichen, ja, dass es halt alles Müll ist. Ja, aber Borgen ist zumindest im ÖR gelaufen. Also das ist ja schon mal was. Ist aber nicht produziert. War das am Ende der... Ich schäme mich halt einfach, wenn ich überlege, dass die einzige gute deutsche Serie, die irgendwie in den letzten was weiß ich wie vielen Jahren halt irgendwie mal produziert wurde, von einem Amerikaner geschrieben werden musste, und das war Deutschland 83. Die war richtig klasse, und das haben aber nicht mal wir selber hingekriegt. Das musste dann irgendein amerikanischer Autor musste das für uns schreiben, und wir kriegen dann halt so einen Dreck wie die Serie mit Bastian Pastewka, was dann beworben wurde als das deutsche Pendant zu Breaking Bad, was dann irgendwo im ZDF lief und hat einfach nur Fremdscham. Bastian Pastewka, oh Gott. Ja, es gibt schon lange kein Fernsehen mehr, aber ich habe schon vor Jahren mal gehört, dass das Hauptproblem in Deutschland wohl sein soll, dass die Produzenten hier so viel Einfluss haben, weil in Amerika ist es halt eigentlich so, Kino ist halt, Regisseure sind da so die auf die es ankommt, und beim Fernsehen sind es halt die Autoren. Und in Deutschland sind es halt immer die Produzenten. Also das könnte jetzt eine längere Tangente werden, aber ich finde es beschämend, wie sich dieser ganze Sektor in Deutschland entwickelt hat. Also wir hatten so viele Möglichkeiten, ne? Und auch mit der europäischen, also dass der europäische Film nicht stärker wird, sondern dass man nur Dreck produziert. Ja, das ist ja vielen Leuten auch gar nicht so bewusst. Wir haben in Deutschland ja auch richtig so eine Struktur dafür, die auch nicht, die es auch kein zweites Mal gibt mit diesen ganzen Landesrundfunk hier Förderungsinstituten, wo von jedem Kinoticket, was ihr hier in Deutschland kauft, ein gewisser Betrag dahin wandert, direkt per Gesetz. Und dann fördern wir Captain America Civil War am Ende mit dem Geld. Das ja, ist genau. Das Allerbeste. Genau, das passiert auch noch, aber das ist mir ehrlich gesagt noch lieber als viel von der Scheiße, die in Deutschland produziert wird. Ja, aber wir haben halt auch, wir haben in Deutschland wirklich Kultur zurechtgestutzt zu so einem Mainstream-Ding wie kaum ein anderes Land. Es gibt im Moment keine Fassbinders und keine Schlingensiefs und keine Herzogs. Es gibt Schweighöfers und Schweigers und sowas. Das ist so traurig. Wir haben Metropolis produziert in diesem Land. Wir haben absolut vorausschauende Sachen im Kino gemacht. Und ja, eben. Also das hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Hitchcock hatte seine ersten Filme auch in Deutschland gedreht. Auch die Technik dafür. Zu der Zeit waren die alles ganz weit vorne. Also da gab es keine besseren Leute, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Ich hatte mal so ein Doku gesehen, wo das irgendwie erzählt hat, die Uferleute halt damals vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber dann wird halt so eine Fließbandscheiße wie Tatort, das wird richtig dick gestopft, ja, und auf einem unterirdischen Niveau teilweise handwerklich produziert. Und das frisst man dann, weil es nichts anderes da ist, anstatt dass sie sich wirklich mal an was trauen. Ne? Und mal große, mal eine Serie wie Game of Thrones ist teuer, aber zwei Nummern kleiner und mit einer interessanten Geschichte, auch mit einer deutschen Geschichte vielleicht, ja? Also was weiß ich, die Nibelungen oder irgendein Scheiß, aber gut inszeniert, ja, mit guten Schauspielern. Erinner dich mal an die Nibelungen-Verfilmung von vor, ich glaube, 12 Jahren oder so mit Benno Schürmann. Nee, die habe ich nie geguckt, vergiss es, nie. Sowas geht nicht an mich ran. Gucke ich halt die aus den 60ern, ne? Aber. Aber du hast ja auch regelmäßig irgendwelche Historienfilme. Also was gab es denn da jetzt in letzter Zeit alles? Irgendwie die Wanderhure, das ist ja auch so ein Historienroman, den haben sie verfilmt, der war ja auch unfassbar schlecht. Ja, aber natürlich muss dann auch die Qualität stimmen. Ja? Aber irgendwie. Aber Selbst Dänemark kriegt es hin. Ja, oder guck Norwegen an mit Lilyhammer, was eine absolute Granate von der Serie. Also, wenn ihr Borgen fertig geschaut habt, schaut Lilyhammer. Fand ich eine der lustigsten Nummern, die ich je im Fernsehen gesehen habe. Da macht der Steve Van Zandt von den Sopranos macht damit. Ja, ja, ja, aber. Der ganze Charme der Serie kommt daher, dass sie halt nicht in New Jersey, sondern in Lillehammer, Norwegen spielt. Der Gag ist ja, er kriegt eine neue Identität, und weil er die Olympischen Spiele im Fernsehen gesehen hat und es ihm gefallen hat, was er gesehen hat, sagt dann halt, er will dahin, nach Lillehammer in Norwegen, und muss sich dann halt da zurechtfinden mit den progressiven Norwegern. Das ist so lustig. Dicke, fette Empfehlung. Ja. Ist leider abgesetzt worden. Das zweite Ding hier aus der unserer Medienschelte für diese Woche ist diese Nummer hier, wo die hier eine Studie beauftragt haben, und die Studie sagt, die Leute wollen unbedingt mehr Text-Content von ARD und ZDF lesen. Weil Moment so, das muss man nochmal wieder dazu sagen, die Verlage haben sich ja stark dagegen gewehrt, dass ARD und ZDF im Internet viel Text produzieren, weil das ja eigentlich Fernsehsender sind. Und damit machen sie denen ja Konkurrenz. Und das führt halt eben dazu, dass im Moment ARD und ZDF alle diese Inhalte, die die produzieren fürs Internet, die müssen alle in Bezug stehen zu irgendeinem Radio- oder Fernsehding, was sie haben. Und die müssen auch nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden, damit sie halt eben nicht konkurrieren mit den Printmedien oder mit den Online-Medien. Aber gab es nicht schon mal vom ZDF eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde, bei einem Institut, das vom ZDF finanziert wird, darüber, dass die Leute ja sehr, sehr hohes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit vom ZDF genießen? So ein bisschen Rauchen ist gesund, gezeichnet ja. Dr. Marlboro, ne? Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung. Und so geht das hier halt eben auch, von wegen, ja, die Leute wollen unbedingt mehr Text-Content halt von ARD und ZDF, das wollen die unbedingt haben. Rein zufällig ist das auch das, was ARD und ZDF den Leuten gerne geben wollten, würde, wenn sie es denn könnten. Ja. hier ist jetzt ein neues Buch erschienen und da frage ich mich wirklich mal, ob in diesem Buch auch über GamerGate geredet wird, weil es wird eigentlich thematisch passen. Wo war denn hier dieses Bild von dem... War doch irgendwo auch ein Bild von dem Cover, was ja irgendwie dieser Untertitel war. Ach ja, hier genau, Totschweigen und Skandalisieren. Ja. Das trifft es aber gut. Wir haben eine sehr selektive Wahrnehmung in Deutschland. Ja. Also das Framing ist schon immer sehr, sehr perfide. Also alle Journalisten verfolgen den ganzen Tag die Gewichtung und Bewertung des aktuellen Geschehens durch ihre Kollegen bei den anderen Medien. Das verbindet die Kollegen untereinander und beschleunigt die Meinungsbildung im Journalismus insgesamt beziehungsweise in unterschiedlichen Lagern. Wegen der intensiven und schnellen K.O.-Orientierung entstehen im Journalismus gemeinsame Überzeugungen, die sich wechselseitig bestätigen und zur Wahrheitsansprüchen zu Wahrheitsansprüchen verdichten, an denen sich die Sichtweisen der Bevölkerung messen lassen müssen. Müssten. In der Flüchtlingskrise hatten wir plötzlich alle Refugees welcome, applaudieren, niemand, du kannst ja trotzdem pro sein, aber dann Kritik äußern, aber da gab es ja auch eine Riesenstudie, dass man da nicht in der Lage war, kritisch Bericht zu erstatten und alle nur Hofberichterstatter für Merkel gemacht haben und geklatscht haben. Das war tatsächlich einer der ganz seltenen Momente, wo ich mal jemandem von der Bild-Zeitung Applaus gegeben habe. Da gab es eine Podiumsdiskussion zu der Dokumentation Die nervöse Republik, wo der aktuelle Chefredakteur von der Bild-Zeitung zugegen war, der dann halt irgendwie auch so unter Schmerzen zugegeben hat, dass die Journalisten selber sich ja auch mittlerweile eine eigene Filterblase gebaut haben, aus der sie gar nicht mehr ausbrechen. Ja, ja. Ja, und dieses hier mit den Experten, das kennen wir ja auch, ne? Also Anne Witzelreck und so, ne? Oder hier. Selbsternannten Experten. Oder diese ganze Republika-Clique, die ähnliche Meinung vertraten wie die Journalisten. Also ich werde es mal auf jeden Fall kaufen, das Buch. Auch auf die Gefallen. So ein Artikel, der erscheint dann bei Tichys Einblick, weißt du, und dann, ja. Wenn du es dann irgendwo rezitierst, dann heißt es gleich wieder, ach, der Tichy, ah, also ich warte eigentlich nur auf den Tag, wo der Roland Tichy dann auch der Alt-Right zugezählt wird, damit man das dann halt auch kriminalisiert hat als Quelle. Du wartest auf die Vergangenheit? Das haben sie doch getan, kein Geld für rechts. Ja, genau, weil kein Geld für rechts, da war ja seine Publikation auch dabei, ja. Ja, aber fairerweise muss man sagen, er tritt ja auch noch relativ regelmäßig im Fernsehen auf, in den dritten Programmen als Talkshow-Gast und dann auch nicht nur zu politischen Themen. Also er ist jetzt noch nicht so krass verbrannt, aber da warte ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Der Tichy selber, der hat doch für Xing, für diese Business-Plattform, hat eine Kolumne dort geschrieben und er wurde dann von der Kolumne rausgeworfen, nachdem dieses kein Geld für rechts ihn auf den Kieger hatte. Also war da nicht was? Ja, so. Genau, das war so, ja. Ja. Na, kommen wir nun zum Eingemachten. Google News, die große Lehre. Google News hat seinen News-Aggregator geändert und irgendwie schreibt niemand wirklich groß drauf. Und das ist eine komplette Neuauflage von Google News. Früher war es so, dass du dann einen Begriff eingegeben hast und dann alle Zeitungen gesehen hast, was sie dazu schreiben. Und jetzt tun sie es dir schon vorfiltern und tun dir dann nur, wenn du einen Artikel anschaust, dann tun sie dir dann zu dem Artikel weitere Artikel anzeigen. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass du die komplette Übersicht hast, was zu einem Thema geschrieben wird, sondern es ist schon vorselektiert zu Keywords. Und damit tun sie eigentlich ihren alten Nachrichtenaggregator, dass du es wirklich durchsuchen kannst. Das gibt's einfach nicht mehr. Und die haben jetzt so eine neue Art, das zu framen, also dass du halt auch ein Memory Hole einführst, also dass du ältere Sachen nicht mehr wiederfindest, Sachen, die vor 5 Jahren geschrieben worden sind. Das macht Recherche wesentlich schwieriger und es ist eigentlich als ziemliche Ungeheuerlichkeit, dass die das so machen und nicht ihren alten Service noch weiterhin anbieten. Aber die haben das jetzt eingeführt und man muss sich jetzt damit abfinden, dass man die News-Sachen nicht mehr ordentlich durchsuchen kann. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet, dass Google ja ziemlich viel jetzt in diesem Nachrichtensegment da irgendwie macht für Redaktionen und so. Da war ja mal irgendwie... also wir hatten auf jeden Fall darüber berichtet vor ein paar Wochen. Dass sie da irgendwas anbieten, speziell jetzt, um sich da irgendwie ranzuschmeißen an die Journalisten. Vielleicht ist das ja irgendwie aus dem Lager irgendwie gekommen, weil ich glaube, hier stand auch irgendwo drin, dass das wohl den verschiedenen Interessen... Mit welcher Lüge rechtfertigen Sie diese Verbesserung? es ist jetzt mediengerechter. Also ja. du hast nicht mehr die alten, also du kannst nicht mehr alles durchsuchen, sondern du hast jetzt schon vorgefertigt, also siehst du, was für dich eingeblendet werden soll. Du hast nicht mehr die Suche an sich, sondern die News sind jetzt halt vorgeframed, vorgefertigt. Und das ist halt. Was meinst du, passiert als erstes? Dass es einen Beweis dafür gibt, dass einige Nachrichtenseiten bevorzugt werden oder dass sie halt eben herausfinden, wie der Algorithmus funktioniert und das für sich benutzen? Du hast 7 Nachrichtenseiten in Deutschland, die bevorzugt verwendet werden. Das weiß man schon. Ja, das weiß man schon. Und du hast, ich weiß nicht, welche waren es in Deutschland? Welt, Zeit, Berliner Tagesspiegel, Bild, FAZ. Und du hast halt, du kannst jetzt halt ein Memory Hole einführen, also dass du einfach ältere Sachen ausblenden kannst. Und das ist halt massiv scheiße. Also das ist, du tust Framing und du hast halt, weißt, vor 10 Jahren war das noch so, dass du im Internet dann relativ einfach einen anderen Anbieter irgendwie aufbauen konntest, aber das, was Google da macht, da bräuchtest du Milliarden für, um das ordentlich umzusetzen. Und die sagen jetzt einfach mal, wir führen jetzt einfach ein Memory Hole ein. Und, oh Mann, ja, also Leute, in dem Sinne, ne, benutzt Archive.is wie der Teufel. Ja. Wo es noch geht, ja. Also zum Beispiel das Ding vom RBB, das habe ich auch nicht ins Archive gekriegt, aus welchem Grund auch immer. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, gut, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, wenn man dann nur vertrauenswürdige, totale Top-Quellen da als erste Ergebnisse hat, dann braucht man ja vielleicht irgendwann keine Fake-News-Gesetze mehr. Ja, also wortwörtlich, also. Darauf wird es hinauslaufen, dass du dann die Deutungshoheit, die Meinungshoheit im Internet hast. Das ist schon eine schöne Synergie, ne? Also spielt sich gegenseitig schon schön in die Hände, würde ich sagen. Das ist ein weiterer Vorstoß hier aus der New York Times zum Thema, wann wird Sprache zu Gewalt? Ich bin ja der Meinung, eigentlich nie. Ja, ich auch. Sticks and stones may break my bones, but words can never harm me. Words are triggering and problematic. Offensiveness is not bad for your body and brain, but... Was ist so schnell? Also, alles in allem ist es schlecht für dich und dein Nervensystem halt, und das wiederum führt zu körperlicher Schädigung, wenn du Stress hast. Deswegen sollte man so jemanden wie Milo Yiannopoulos nicht an Unis sprechen lassen, weil halt die Menschen da dann davon gestresst werden und das ist schlecht für ihre Körper. Ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die für mich aussortieren, wen ich mir anhören darf und wen nicht, weil die um meine Gesundheit besorgt sind. Da fühle ich mich gut. Ja, Klingt auch gar nicht wie Bullshit. Na gut, ich meine, dass Stress schädlich für dich ist, ja, okay. Ja, aber dass es dann direkt was mit irgendwelchen Leuten zu tun haben soll, ist ja mal voll der Unsinn. Ne? Ich meine, ich höre mir lieber einen Milo an, als irgendwie eine, weiß ich nicht, Guthrie oder so. Ja. Aber was passiert denn, wenn mich halt einfach die Sendung von Susie Grime so stressen, dass ich fast an einem Herzinfarkt verrecke? Kann ich das dann auch irgendwie durchboxen, dass sie bitte auch nicht mehr laufen darf? Nee, ja. Weil du ein Mann bist. Ja, eben. Hättest du es dir mal nicht angesehen. Was machst du denn auch für so Sachen? Ja, ist ja deine eigene Schuld dann. Ja, warum bin ich auch ein Mann? Verflix. Ja, wenn ihr schon immer wissen wolltet, wofür wir die Studiengebühren brauchen, ja, um Projekte wie das DragLab zu verfördern, die als Studienarbeit durchgehen. Das ist ein Diplomprojekt. Da können sich Leute dreckmäßig. Ja. Es war ein Dreck. Also wie, was das ist halt per Definition Kulturmarxismus, Alter. Du tust dich als Minderheit ausgeben, du nimmst Gelder ein und dann ist deine Antwort auf alles. Nein, das ist Kulturmarxismus, sage ich jetzt einfach so. Sorry, warum muss das gefördert werden, wenn du dich schminken willst? Weil das Medienkunst mit dem Schwerpunkt auf performative Gestaltung in den Bereich Queer, Drag und Gender skizziert, Abel. Ist doch ganz klar. Nee, ich will das nicht fördern, Alter. Bitte, wenn du dich schminken willst, musst du dich schminken, den Schminkset selber zahlen. Ich wünsche wirklich... weißt, ich bin für dein Recht, dass du Drag sein darfst. Ich finde es wunderbar. Das ist das Beste, was es gibt, Alter. Mach das sein Ding. Aber ich will nicht, dass Studiengebühren dann dafür rausgehauen werden, wie du dich schminken lässt, Alter. Alter, was ist das überhaupt für ein Studienfach? Ich finde, da muss man noch einen Schritt weiter gehen. Seit wann ist Penis zwischen den Beinen einklemmen Studienfach, Alter? Was ist los? Ja. Ich finde, da muss man noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, man sollte als Drag sollte man Schminkartikel von der Steuer absetzen dürfen. Ja. Ja. Und Perücken. Ja, auf jeden alles Fall. Andere alleine ist wegen der Pink- Diskriminierung. You are born naked and the rest is drag. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen autistisch so, ne? Aber manchmal, wenn ich mir so bei Humble Bundle ein Spiel kaufe, dann sehe ich diese Slider. Da kannst du aussuchen, wie viel Geld von dem, was du ausgibst, ja, geht dann zum Beispiel an die Entwickler, wie viel möchtest du spenden, wie viel geht dann an die Betreiber der Seite. Und ich wünsche so, wäre es mit meinen Steuern, wirklich, ja? Dass ich quasi so eintragen könnte, wie viel Prozent von was an wen geht, ja? Das wäre, Gott, wäre das wunderbar. Drag Lab kombiniert dass man halt eben solche Sachen verschiedener Fachbereiche, muss man wissen. Ja. You are born naked and the rest is drag. Ja, tragen alle nur ein Kostüm. Ja, das mal wieder die Basler Zeitung. Dieses Mal hat sich hier die Frau Wernle, hast du glaube ich, den Trudeau und Kanada und John Peterson vorgenommen. Also einfach das ist witzig, dass man mittlerweile für den deutschen Journalismus in sich halt Schweizer Zeitungen angucken muss. Also die Basler Zeitung und die Neuzüricher machen in letzter Zeit ziemlich viele Artikel, die ich sehr lesenswert finde. Ja, wir haben auch viel davon hier immer gefeatured. Ne? Also ja, für uns ist das auch alles nichts Neues, was hier drin steht. Ich wollte das nur mal hervorheben, dass das, also könnt ihr jemanden schicken, der da noch keine Ahnung von hat. Dass es veröffentlichte Meinung gibt, die mal nicht abstinkt. Also wo es es mal hinbekommt. Also, ja, es muss halt das Ausland machen, weißt du, wir kriegen es nicht mehr hin. Ja. Das finde ich auch besonders großartig. Das muss das Ausland auch machen. Ja. Ja, das ist hier England. Also in London ist es wie überall, da sagt irgendwie so eine Stimme, Ladies and Gentlemen, please step back from the Kante of the Bahnsteig oder was auch immer. Check your privilege. Meinst du Gender Gap? Genau, und traveling mit Deutsche Bahn. Und jetzt darf man nicht mehr das sagen, sondern muss sagen, good morning everyone. Good Weil morning sonst everyone. Fühlen sich nicht alle. Step in, schnell, schnell. No hate speech. Sonst ist das nicht inklusiv. No man's wedding. Ja, nachher tut man noch gegen das verbale Moralitätsstatut verstoßen und dann weißt, das geht ja auch nicht. Das sind dann schon so Aktionen. Dieser schuldbewusst guckende Typ mit dem Holzfällerhemd, der hat sicher eigentlich vorgehabt zu mansprennen, ist aber jetzt davon abgehalten worden. Das sind aber schon echt so Aktionen auf dem Level von gendergerechten Ampelmännchen. Ja. Ich frage mich halt, was das für ein Gefühl, wenn man als Frau an der Ampel steht und dann ist das Ampelmännchen, sieht aus wie ein Mann. Also wie schlimm trifft mich das? Und was ist, wenn mir dann auffällt, dass es gar kein Mann ist, sondern einfach nur eine buschikos gekleidete Lesbe mit kurzen Haaren? Ja, das ist wichtig. Das muss inklusiv sein. Ansonsten ist das, weißt du, wirst davon getriggert und dann tut das bei dir Stress auslösen und dann bist du euthanisiert durch Ampelmännchen. Also das eben, ich finde auch so Symbolik gerade im Straßenverkehr sollte nicht eindeutig und leicht verständlich sein, sondern jeder Nische gerecht werden, die es bei der Selbstidentifizierung von Geschlechtern gibt. Ja. Ich muss immer an die South Park-Folge mit der Stadtflagge denken. Weißt du, kennt ihr? Ja. Aber ich frage mich, kann man dann eigentlich so im Umkehrschluss sagen, Ampelmännchen sind Gewalt? Und da ich ja als marginalisierte Minderheit keine Möglichkeit habe, mich verbal dagegen zu wehren, habe ich dann quasi den Freibrief, Ampelanlagen kaputt zu schlagen. Weiß ich nicht, ich glaube, da müssen wir mal mit Elliot Tender drüber unterhalten, der kann mir da bestimmt weiterhelfen. Vor allem, warum gibt es die Ampeln eigentlich nur in Rot und in Gelb und in Grün? Also, was mit der anderen Farbe? Warum nicht auch in Braun und Schwarz, ne? Ja. Der Regenbogen hat noch mehr Farben, hallo? Immer diese Schwaben. Und hier haben wir jetzt Mann statt Frau, freier Wild Geld zurück. Und das ist ein transphobes Hassverbrechen, was sich in Schwäbisch Münd ereignet hat. Und es ist auf jeden Fall die Polizei sogar gekommen. Und ich hoffe, dass er verurteilt worden ist wegen Verbrechen von Transphobie. Also. Heute, nein, ja. Die haben einen Schniedel. Heißt Mann nicht Frau auf Schwäbisch? Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Das ist ja auch sicher eine von den No-Go-Areas, gell? Ist ja schwedisch. Ja. Schwäbisch. Was Go-Go-Areas finde ich gut. Ja, das warum halt, dominierten ja. Frauen die Rote Armee? Weil die halt Geld dafür gezahlt haben, dass die Frauen dann da in Schwarze mit der Peitsche. Wahrscheinlich, okay. Ja. Nee. Also das ist auch schon ein älterer Artikel, wie man sieht, von 2010 ist der schon, aber das war jetzt so, den hatte ich eigentlich für den Schluss geplant, das ist jetzt fast am Schluss auf jeden Fall nochmal wieder ein Callback zum Anfang von der ganzen Sache, weil es ja jetzt so mit Linksterrorismus und Kram irgendwie und hier steht halt auch einfach nochmal drin, wie die so teilweise vorgegangen sind, wie gewalttätig die halt teilweise da waren bei der RAF. Gerade die Frauen halt eben und was die Leute da so für Ideen hatten, woran das eventuell liegen könnte. Dass Frauen mehr unterdrückt sind natürlich. Ja, das ist zum da Beispiel auch eine von den Sachen. Ja. Genau, das ist zum Beispiel eine von den Ideen, dass das ja irgendwie die dann, genau, es ging um schnelle Emanzipation, hier schon steht. Es ging um schnelle Emanzipation durch Bombenanschläge und Mord. Seems legit. Ja, und das halt. Ja. Also das ist auf immer schön ab 1990 rechnen, dann müsst ihr euch da noch gar keine Gedanken. Genau, rechnet einfach. Aber ist nicht auch irgend so eine Ex-RAF-Terroristin mittlerweile bei der Linkspartei angestellt? Ja, bei der Linkspartei. War das nicht die Bäcker? Gibt es da ein paar Sachen so in die Richtung? Und der Christian Klar ist doch Praktikant von irgendeinem Bundestagsabgeordneten. Von Dieter Dehm, glaube ich, ne? Ach ja, der Dieter. Das ist der Name, der mir immer nicht einfällt. Der Dieter Dehm aus Hannover. Ja, apropos Bundestag. Das sind die 48 Parteien, die ihr eventuell wählen könnt, sofern sie denn genug Unterstützerunterschriften bekommen, mal abgesehen von diesen ersten 8. Die ersten 8 brauchen das, glaube ich, nicht. Oder? Ich weiß nicht. Die Violetten, meine Partei. Die Magdeburger Gartenpartei. Genau, das ist kommunistische so. Partei, Genossen. Die Gerade. Marxistisch-Leninistische Partei. Geil. Na gut, die Rechte. Bergpartei. Öko-anarchistisches, real-dadaistisches Sammelbecken. Hm. Also es gibt schon ein paar lustige Leute, die hier irgendwie Parteien gründen, das muss man schon menschliche sagen. Menschliche Welt, das hört sich für mich wählbar an. Was ist denn die transhumane Partei Deutschlands? Ja, das scheiße. Transhumanismus halt. Wir werden assimiliert, Widerstand ist zwecklos. Das ist jetzt meine Frage gewesen. Ist es halt für Transpersonen oder sind es die ihr Bewusstsein in so ein Memory-Stick einladen wollen? Ja, das ist die Leute, die auf PCs leben wollen, die sich hochladen wollen, die genetisch veränderte Kinder haben wollen und so weiter. Cool, geil. Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung. Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Yeah. Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Also ich bin ja dafür, dass das klingt auch die Bilder. Die müssen sich noch irgendwas mit I ausdenken. Ja. Die müssen was ist das denn? Guck mal, was ist das denn bei der Nummer 35? Piratenpartei, was ist das denn für ein Quatsch? Keine das Ahnung, es kommt mir vor wie so eine One-Issue-Partei aus der Vergangenheit. Wo ist denn Alpha? Ja, das ist umbenannt. Die sind aufgelöst. Ah nee, Bullshit. Da kann ich dir sagen, die haben gesagt, sie nehmen nicht dran teil, weil die Ressourcen lieber darin stecken wollen, sich ein bisschen zu konsolidieren und aufzubauen. Okay. Also wenn ich mir das so alles anschaue, dann klingt Archipelag Gulag eigentlich doch nicht so schlecht. Also ich denke, entweder Magdeburger Gartenpartei wird es bei mir wählen oder die V3-Partei. Für so eine Rakete wäre ich auch. Ja. Also, wo sind die Partei Bibeltreuer? Also, wenn die Grauen glaub ich schon das Grauen nicht, heißen würde, dann würde ich die wählen. Gibt es dann sowas hier, Witness C? Ich finde, das gibt es voll. Unsere Freunde von der Partei der Vernunft sind auch dabei. Gibt's die Partei für Gesundheitsforschung. Gibt es die Partei Bibeltreuer Christen nicht mehr? Ich glaube nicht, nee. Die PBC gibt es, glaube ich, nicht mehr, nee. Schade. Alter, Christen für Deutschland finde ich so toll. Oh mein Gott, ja, Mann. Ja, und die Trottel da unten, die JED als Abkürzung hatten, hätten wohl noch ein International hinter ihre Partei setzen können. Gerade Partei. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Also gibt's schon Alter. Länger. Das sind vor allen Dingen das Lustige bei der MLPD war die Tatsache, dass sie sich von Identitätspolitik distanziert haben. Die hatten irgendwann mal geschrieben, dass dieses ganze Ding irgendwie ausartet, so SJW-Kram quasi. Wieso denke ich da eigentlich an My Little Pony Deutschland? Ja, zu Recht, denkst du. Ich bin Internet gefährlich, sorry. Ja. Sehr geil. My Little Partei Deutschlands. Oder marxistisch-leninistisches Pony. Hm. Ja, das ist hier die DM-Partei, die ja auch mit bei war. Wo war sie da? Deutsche Mitte. Ach, die immer noch den Euro abschaffen? Also vergiss es. Ja, das ist... Ja. Zukunft hier. Ja, also die DM-Partei, die kannte ich bis heute auch noch nicht, aber ich bin da heute wohl an einem Infostand von denen vorbeigegangen, in der Innenstadt von Hannover. Das ist aber bestimmt alles anders als Mitte, oder? Alter, die Hotline täglich von 9 bis 24 Uhr. Kannst du einen Live-Anruf dazuschalten? Nee, habe ich jetzt nicht eingerichtet, aber vielleicht nächste Woche oder so. Also ich glaube, man kann sich ein ganz gutes Bild über die Partei machen, wenn man den Fakt berücksichtigt, dass die Hip-Hop-Band die Bandbreite wohl damit irgendwie zusammenhängt. Nice. Ich weiß nicht. Das wären ja voll die Traitors, wenn die nicht bei der Hip-Hop-Partei dabei sind. Ja. Kann sein. Also ich weiß nicht, ob jemand noch die Bandbreite kennt. Die haben so um 2010 haben die mal kurzzeitig irgendwie, sind die ein bisschen bekannter geworden, hauptsächlich dadurch, dass sie halt Verschwörungstheorien wie 9/11 was an Inside Job und solche Geschichten in Liedform aufgearbeitet haben. Und haben wohl die größte Bekanntheit haben sie mit dem Lied Das ist Duisburg bekommen. Das war dann so ein selbstironisches Lied über die Stadt Duisburg. Christoph Hörstel, nein, wie geil! Wer ist das? Kennst du Hörstel nicht? Nein. Ach, das ist so einer, wenn es um Verschwörungstheorien geht, dann ist der Hörsel eigentlich meistens nicht weit. Aber der wird halt auch so in eine Ecke mit ein bisschen Rechtspopulisten gestellt und sowas alles. Ist sehr unterhaltenswert, was er so Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Deutschen Mitte. Es ist schon erstaunlich, was so berichtet wird, wenn der amerikanische Außenminister Tillerson nach Katar reist und schließt dort ein Abkommen mit Katar über den Umgang mit Terrorismus und Sponsoring und so weiter. Da heißt es dann, er habe da vermittelt und er habe etwas erreicht und wolle dann für Frieden in der Region sorgen. Also seit 200 Jahren sorgen die USA nirgendwo für Frieden, wo immer sie auftreten. Washington heißt das. Mit den Amerikanern hat das ja wenig zu tun, die werden ja nur belogen. Und was er in Katar getan hat, war alles Mögliche, aber nicht Frieden schaffen. Sondern er hat eine US-organisierte, laufende Erpressung gegen Katar wegen zu großer Freundlichkeit mit Iran in der gemeinsamen Ausbeutung des berühmten Riesengasfeldes Südpass. Oi, wen meinst du? Ach Gott, diese Erpressung hat er genutzt, um Katar in die Reihe zu zwingen und über alles wird geredet, nur nicht über das Verhältnis mit Iran. Denn es ist natürlich nicht so furchtbar strittig, wo aber man natürlich Terrorismus wie finanzieren möchte. Strittig ist nur, ob man mit Iran freundlich ist oder nicht und das wird glatt verschwiegen. Also diese Art Berichterstattung ist nun wirklich vom anderen Planeten. Herzlichen Glückwunsch. Nicht, dass wir das nicht schon kennen. Dann ein zweiter Punkt, der auch weit neben den Dingen liegt, das ist das nun beginnende langsame Sammeln von Kräften für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Trump. Nicht, dass der Witz ist, da könnte er sogar gut recht haben, wenn er jetzt von anfängt. Das Standbild gerade mal. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall das ganz große neue Ding. Ja. Und das redet er 8 Minuten lang. Der ist woke. Der ist sowas von woke. Ich will nur wissen, was die dritte kann ich ja noch verstehen. Dann kann ich auch verstehen, dass eine Band wie die Bandbreite da halt geil drauf ist, auf so eine Partei. Nur so als kleiner Fun-Fact, die Bandbreite hat übrigens auch schon bei der DKP Auftritte gehabt, also bei der Deutschen Kommunistischen Partei. Am Ende tobt alles, was Aktivist ist, in der deutschen Mitte. Und ich will vielleicht einen letzten, für diese Unterschriftenjagd jedenfalls, Appell auf diesem Weg in die Öffentlichkeit richten. Ich habe bisher immer gesagt, wann kommen Sie aus dem Sessel? Aber es ist ja bei sehr vielen Bundesbürgern so, auch bei denen, die in der deutschen Mitte sind, dass die für den Sessel gar nicht so richtig Zeit haben. Die arbeiten alle wie verrückt. Und diesen hart arbeitenden Menschen, die für den Sessel nicht Zeit haben, die sich trotzdem die Zeit nehmen, sich auf YouTube und anderswo zu informieren, weil sie der Tagesschau nicht vertrauen mögen und auch nicht Heute oder Heute Journal und wie das ganze Zeugs heißt. Es geht nicht darum... Also das finde ich schlecht. Also ja. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass ihr euch nur aus den öffentlich-rechtlichen Medien informiert, bitte. Vor allem von Funk. Funk finde ich sehr gut. Google hilft euch da ja jetzt bei. Genau. Na gut, dann würde ich mal sagen... Ja. Aber bei Arbeiterrat habe ich gehabt, die wähle ich. Aus Spaß. Mal gucken. Ja, Kinders da draußen, lasst euch alle nicht gendern und so. Wake up, Sheepers. Die tun Frösche in unser Wasser. Ja. Die machen uns in unser Essen. Ich glaube, das war die irgendwie Chemikalien, anders. Die Frösche. Das sind die Franzosen, oder? Ich habe vorhin vergessen, mich zu bedanken, nämlich für das Video zu dem Xbox-Event. Das kam vom Herrn Schauder, der Rainer. Also das waren die Fake-News-Affen, ja. Die Lügenaffen, die ihre Lügen verbreiten als kontrollierte Opposition. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Orehov sagen hören wollen. Chiki Briki! Mach's gut, Leute. Ich wollte übrigens noch kurz erwähnen, ich bin auch bei Twitter. Also like mich, damit ich ein gutes Gefühl habe. Wie ist dein Ad-Name? Also ich bin unter Präsident Barotschew da und das Ad ist Rainer Winkler, also mit Y und dann W-I-N-K-L-A-I-R. Aber ich glaube, also ich distanziere mich dann aber von dir, weil das Drachen-Game, das ist mir zu krass. Ja, es war einfach nur eine schlechte Idee, weil ich keinen besseren Namen hatte. Aber einfach Präsident Barotschew eingeben. Good Metal, Leute. Kann man übrigens auch ändern, den Namen. Also wenn ihr hier schon so lange durchgehalten habt, ja, dann hier Präsident Barotschew, ja, also wisst ihr Bescheid. Präsident Barotschew. Mach's gut, Leute, bis nächste Woche. Ciao. Haut rein, lasst uns nicht plündern.